Tja, jetzt die Frage, wer was sagt, war. Oder haben wir einen Text? Ja, ich hatte einen, aber wenn du jetzt schon angefangen hast, dann sage ich einfach Sonntagabend, 18 Uhr. Die Wettermatten Schade. sind da. Ach Mann, schade. Komm, bring deinen Text. Nee. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Welttag des Schnees. Ja, manche haben gesagt, eure Kinder werdet nie wieder Schnee kennenlernen. Viele Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen weltweit haben noch nie in ihrem Leben Schnee gesehen. Aber hier mit unserem Klima sind wir ja weiterhin mit Schnee bedacht. Manche mal mehr, manche mal weniger. Ne? Manche wohnen in Berlin, für die ist der Schnee dann weniger angenehm. Manche gehen dann mit ihren Kindern zum Rodeln, Schlittenfahren, sonst was raus. Ja, das ist die schöne Seite des Winters. Jo. Wenn es noch mal kälter wird, dann richtig, hat der Kai Zorn gesagt. Dann gebe ich ihm mal so recht. Seine Prognosen. Ja, heute maßlos, wie ihr schon festgestellt habt. Ja, genau. Deswegen kein Spruch. Aber wir machen das Beste daraus. Ja, ja, die Affengrippe, die rotiert gerade. Wer weiß, wer nächste Woche nicht dabei ist. Ich muss sowieso die ganze Zeit nur an den Text von We don't need no education denken. We don't need no thoughts control. Ist doch wahr. Ja, ich glaube, das mit dem Thought Control, das brauchen die Leute schon, beziehungsweise meinen die verbieten, Leute, dass das brauchen. Zensieren. Ja. zensieren, verbieten. Ja. Ja, ja, nur im Zweifel. Und wir haben ja keinen Zweifel mehr. Ja, genau. Zweifel sind schnell ausgeräumt. Im Zweifelsfall sind Zweifel schnell ausgeräumt. Ne? Aber wie ist es denn mit Sirenenfehlalarm in Halle an der Saale? Schönes Hacking, ne? Schönes Hacking-Beispiel, finde ich. Wahrscheinlich so einigermaßen Social Hacking. Ja, man hat wohl auch Passwörter gehackt, wie der eine im Interview dann zu Protokoll gegeben hat, wurden wohl auch Passwörter gehackt. Aber es ist, könnte man sagen, ein offenes Scheunentor. Diese Sirenengeschichten, die man wohl irgendwie netzwerkmäßig auch verbunden hat und so. Es ist zwar in der Halle hauptsächlich hier so ein Alarm ausgelöst worden und dann hat man noch eine englische Mitteilung eingespielt, von wegen, dass die Leute zu Hause so bleiben sollten oder so. Ja, ich glaube, das ist zu Hause. Irgendwas von einem Angriff oder so war da die Rede, oder? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass sie zu Hause bleiben sollten. Und ja, ich meine, der Knackpunkt dabei ist eben, dass sie eine MP3 eingespielt haben, im Prinzip eine Fremde. Ne? Ja, die von einem bewaffneten Angreifer warnt und die Bevölkerung anwies, sich einzuschließen. Alles klar. Also. Technischer Defekt, das ist natürlich Quatsch gewesen hier, weil, wie gesagt, das Interview noch dabei. Der hat das ein bisschen genauer erklärt. Ja, es ist, ich weiß nicht genau, wie weit man da kommt, wenn man da reinbricht in so ein System, aber irgendwie da solche Meldungen in der Bevölkerung zu verbreiten, ist doch nicht schlecht. Und wie gesagt, es war in Halle, aber auch noch in so ein paar anderen Örtchen oder so. Die haben es also nicht nur in Halle gemacht. Und ob das dann von einem Angriff ausging oder so, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber ja, es ist. Ich habe das nur am Rand mitbekommen. Ich habe weiter nachgeforscht, aber für mich hört sich das Ganze so an, als ob da irgendeine standardisierte Software im Hintergrund genutzt wurde, die wohl auch in verschiedenen Ländern, also diese englischsprachige Meldung, das ist eine Active Shooter Warning, wie es in Amerika das halt gibt. Ne? Das gibt es hier in Deutschland so nicht. Ne? Hier gibt es nicht so eine standardisierte Achtung, es ist ein Bewaffneter unterwegs, bleiben Sie bitte zu Hause. In Amerika gibt es da den Begriff Active Shooter für. Und deswegen war das wahrscheinlich einfach nur ein Standardbaustein, der in dieser Software hinterlegt war, die von mehreren benutzt wurde. Und am besten mit dem Standardpasswort also so auch abgesichert. Also reiche ich mir das zusammen, ich habe da jetzt keinen Hintergrund. Hier mal die 0 oder so. Oder 1, 2, 3 oder irgendwie so. Genau, wählt 999, wenn ihr einen Notfall habt. Dann wäre es ein britisches gewesen. Oder 911 wäre amerikanisch, ja. Ich meine jetzt, dass wahrscheinlich mit Werkseinstellungen irgend so ein Standardpasswort erstmal hat, was die wahrscheinlich nicht geändert hatten oder so. Und das deswegen die anfällig war oder so. Und wir hatten ja auch vor ein paar Jahren schon mal, oder vor einem Jahr oder so, hatten wir auch schon mal so einen Bericht über amerikanische Wasser und solche Wasserversorger und solche Dinge, die irgendwie ein nicht passwortgeschütztes Browser-basiertes Interface irgendwie hatten. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ja, aber das ist ja leider nicht nur, das ist halt in sehr vielen. Ne? Du hast eine Standardsoftware, die nicht richtig aktualisiert wird, die vielleicht noch so selten genutzt wird, dass halt keiner aktiv mit der Pflege beschäftigt ist oder sowas. Gut, bei Katastrophenschutzsystemen sollte man das besser warten. Naja. Ja, hätte, hätte. Gibt ein gutes Gefühl der Sicherheit. Ja, ich glaube, das war, glaube ich, ein Artikel von Mars. Übung mit Kriegswaffen, Fragezeichen, nur eine merkwürdige Freizeitbeschäftigung, sagt der Verteidiger. Ja, ich habe es nicht gelesen, aber schauen wir mal ein bisschen rein. Einem 30-Jährigen wird vorgeworfen, im Libanon ein Terrortraining der Hisbollah durchlaufen zu haben. Nach der Rückkehr nach Berlin, hervorragend, wurde er verhaftet. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Sein Verteidiger wirbt bei den in Deutschland sozialisierten Durchschnittsbürgern um Verständnis. Medici ist Freude ins Gesicht geschrieben, als er in einem hochgesicherten Saal des Berliner Kammergerichts ins Publikum blickt und zwei Angehörige entdeckt. Ein kurzes Winken, ein wenig gestikulieren. Okay. Schauen wir mal nach unten. Müssen wir nicht ganz Artikel durchlesen. Dann gibt Verteidiger Tariq El-Lobait für mehrere fragliche Daten protokollarisch den Tagesablauf seines Mandanten wieder. Frühstücken, Treffen mit Cousins, einen Marktbesuch. Suche nach Betäubungsmitteln. Suche nach Toilettenpapier im Hause seines Cousins. In dem Zeitraum habe er im großen Stil bewusstseinserweiternde Drogen genommen. Man schätzt, soll er etwa einen Cousin vor dem Treffen in der Stadt Baalbek aufgefordert haben, für seine Ankunft einen riesen Jumbo-Jumbo-Joint zu drehen. Bowling Rummel Zoo. Okay. So fasst der Verteidiger die klassische Freizeitbeschäftigung des Angeklagten zusammen. Auch eine behauptete Kampfhandlung im Dienste der Hisbollah sei eigentlich anders zu bewerten. Im besagten Zeitraum sei es zu Zusammenstößen zwischen der syrischen Miliz HTS und der libanesischen Schmugglern gekommen, zu denen auch der Clan gehöre, mit dem C verbunden sei. Ja. Wer kennt's nicht, ne? Die Brigade, in der C gekämpft habe, bestehe aus Kriminellen. Es handelt sich nicht um die Hisbollah. Das ist ja alles okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin beruhigt. Das waren die Assassinen, oder wie hießen die, ne? Diese Hasch... Die Hasch-Maschinen, ja. Die Assassinen, ja. Die waren noch ein bisschen... Ich glaube, die waren aber nicht in Syrien. Das weiß ich nicht so genau. Lieber. Ja gut, ich meine, diese Terror-Trainingscamps kennen wir doch noch aus Zeiten der RAF. Ist nicht wirklich was Neues. Das stimmt, ist halt ja. Seltsam, warum wurde da dafür angeklagt überhaupt? Wie, was war da der Hintergrund, warum er überhaupt angeklagt wurde? Das würde mich da interessieren. Weil der hat das ja im Ausland gemacht. Da muss ja irgendwer mit dem Finger auf ihn gezeigt haben, gesagt haben, hier, dich klagen wir jetzt an. Ja, hier ist ja ein Foto auf jeden Fall oben. Schauen wir mal, ob da Symbolbild drunter steht. Bei Instagram dokumentierte der Angeklagte seine mutmaßliche Schießausbildung. Also Screenshot via Instagram, ja. Also ja. Ja, ich meine, wenn das so eine Aktion gewesen wäre, komm, wir fahren mal nach Tschechien auf den Schießstand und ballern mal mit ein paar Waffen rum oder sowas und das machen wir dann halt da. Okay, das scheint es ja wohl nicht gewesen zu sein. Ja, reine Freizeitbeschäftigung. Ich weiß gerade nicht, war es einer von euch oder war das auch von Mars? Ich glaube, der war auch von Mars. Auch von Mars. Wäre es ein rechter Anschlag gewesen, hätte Dobrindt nicht so reagiert, kritisiert die Linke. Ja. Und andere Märchen. Ja, aber ich glaube, der Punkt ist, Grüne und Linke kritisieren seinen Auftritt. Wir schlagen zurück und überlassen den Linksextremisten und Klimaextremisten nicht das Feld, sagt der CSU-Politiker der Bild am Sonntag. Und Aussagen des Bundesinnenministers stoßen in der Opposition auf Kritik. Der einseitige Fokus des Bundesinnenministers auf ständige Asylrechtsverschärfung hat sicherheitsrelevante Aufgaben systematisch verdrängt und das mit spürbaren Folgen. Ach so, also, ja, klar, ne? Weil wir so asozial die Leute abschieben, sind wir nicht mehr gegenüber Inlandsterroristen aufgestellt. Ja, macht okay. Sinn. Braucht man den Strom ja für, ne? Auffällig ist die Doppelmoral. Bei Rechtsextremisten hört man von Herrn Dobrindt selten diese moralische Sprache. Bei Links sofort zurückschlagen. Ja, ich weiß nicht, wann haben Rechtsextremisten das letzte Mal Strom abgedreht, irgendwie Infrastrukturanschläge gemacht? Ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Ja gut, ich meine, ja, ich weiß es nicht. Das war so ein Punkt, den ich da jetzt beim Querlesen gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob der Mars noch ein paar andere Punkte dazu hat, aber gut, ich meine, warten wir mal ab, wie es mit der Aufarbeitung vor sich geht. Ich erwarte da tatsächlich eigentlich gar nichts. Jo. Was heißt denn nicht so reagiert? Wie hätte er denn reagiert, wenn es ein Rechtsanschlag gewesen wäre, angeblich? Ja, dann hätte er die gefunden und sie high-fived wahrscheinlich. Achso, ich dachte gefunden und gevierteilt halt. Ja. Wie gesagt, gut, meine rechten Brüder. Jetzt ist die Brandmauer endlich aus, weil ihr den Strom abgedreht habt, oder? Oh ja. Heil Hydra, hat er wahrscheinlich gesagt. Ja, ich weiß es nicht. Ne? Also, ich glaube, die hätten sie doch dann endlich in Wirklichkeit doch ziemlich schnell festgesetzt. Dann. Und wahrscheinlich hätten sie die auch viel schneller gefunden. Oder wenigstens hätten sie viel schneller irgendwelche Leute präsentiert, die sie gefunden haben, angeblich. Und so. Ne? Also. Ja. Ja, also ich wage zu bezweifeln, dass da viel mehr an Fahndungserfolg bei rausgekommen wäre, aber es wäre mit Sicherheit mehr Ressourcen mobilisiert worden und es wäre natürlich, ja, ich weiß nicht, also. Ich würde annehmen, dass sie die mehr zwei Autos mit vorsorglichem Blaulicht durch die Gegend gefahren wären oder so. So. Alarmstufe Orange und sowas. Ja, das Problem ist ja, dass gerade in den letzten Jahren ja mit dem Aufbau der sogenannten Kritis-Systeme, worunter ja auch das Stromnetz zählt, dass da eigentlich ganz viele neue Compliance-Richtlinien gemacht wurden, um quasi das alles sicherer zu machen. Und da wurde sehr viel Geld in die Hand genommen, da wurde sehr viel investiert, aber es ist ja nicht wirklich umgesetzt worden, ne? Anscheinend. Und ja, gut, dass der Schaltplan von wegen irgendeinem dänischen Energiebetreiber dann irgendwie im Internet gelandet ist und sowas. Ja, wenn man so einen Leitungsschaltplan haben will, dann muss man auch nur irgendwo in ein Büro einbrechen, um sich den zu beschaffen. Also, wie gesagt, viele Nebenkriegsschauplätze bei dieser ganzen Sache. Es wird halt interessant zu sein, wird irgendwann mal irgendwer ermittelt, der damit zu tun hatte? Ne? Ich meine, warten wir es mal ab, ob die OSINT-Methoden genug genutzt haben. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie wohl die rechte Vulkangruppe heißen würde. Ja, die haben dann irgendwelche, keine Ahnung, Wikinger-Namen oder so. Wahrscheinlich, ja. Können wir auch schon gar nichts sagen. Oder irgendwas mit 88 oder so. Ja, ja. Ja, Aufarbeitung. Ja, und der Name der Vulkangruppe, der Name ist nicht die Vulkangruppe. Die haben für jede Aktion, haben die sich den Namen von einem Vulkan rausgesucht und dann hieß das halt die Aktion, ihr kennt noch diesen Vulkan da in Island, Eyjafjallajökull und so, ne? Okay. Und für jede Aktion nehmen die halt einen Vulkan als Namen und deswegen werden die als Vulkangruppe bezeichnet. Ich glaube nicht, dass sie sich selber als Vulkangruppe bezeichnen. Okay. Das wäre auch zu einfach. Lieber. Aber so ein Projekt irgendwie Eyjafjallajökull oder so zu benennen, ist aber auch eine Idee. Mann. Ja, Gerät vielleicht leicht vergessen, aber gut. Ja, hier haben wir den Bundestag mit der aktuellen Stunde. Mutmaßlich linksextremistischer Terroranschlag auf die Stromversorgung in Berlin. Krisenmanagement und wirkliches Versagen untersuchen. Und die Rede, die ich euch hier vorspielen wollte, ist von dem Herrn von der Linken. Aua, aua. Von dem Ramelow? Ich höre nichts momentan. Was das relevant sein sollte, dass ich was hören sollte? Was meinst du, Mammon? Man hat dich nur Moment. Ja gut, ich habe nichts gehört. Ich habe keinen Ton von der Rede. Ihr habt keinen Ton. Habe ich euch nicht richtig verdrahtet? Doch, eigentlich schon. Oder ist das hier? Ah, okay, haben alle keinen Ton, sehe ich gerade. Ja, Zuschauer auch nicht, das ist ja wirklich wichtiger. Stimmt. Also der Linke kündigt den Linken an. So, jetzt war der Rammel oder an der Stelle, ey. Ist mir auch ein Dorn. Oh, hey, Ferre Kotschak, das jo. Null. Keine Frage. Herr Präsident, Abgeordnete, egal wo wir herkommen, was in unserem Pass steht oder welchen Job wir haben, die meisten von uns wollen dasselbe, ein sicheres Leben für unsere Familien. Aber genau dieses Gefühl von Sicherheit ist in diesen Tagen für viele Menschen in Berlin zerbrochen. Es herrschen Minusgrade. 10.000 sitzen frierend in ihren Wohnungen. Alte Menschen, Kranke, Familien mit Säuglingen. Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Der Alltag kommt zum Stillstand. Stunde um Stunde wächst die Unsicherheit. Stunde um Stunde wächst die Unsicherheit. Wie lange dauert das noch? Kommt überhaupt Hilfe? Angst breitet sich aus und mit ihr Hoffnung. Ich finde es schon so geil, wie er diesen Kram vorlesen muss. So, was habe ich mir aufgeschrieben? Ach ja, Angst macht sich breit. Hoffnung auch, ja. Ach ja, genau, die auch. Hoffnung schwindet. So, Hoffnung schwindet, okay. Ja, und da ist er wohl anscheinend gerade in einem Absatz kurz verrutscht und musste sich korrigieren. Also wirkt schon ein bisschen, ja. Gut, dann liest er mal vor. Warum auch nicht? Ja, und wer ist schuld an der Sache? Natürlich irgendwer anders, mit dem wir nichts zu tun haben. Na, Hauptsache, man fuchtelt mal ein bisschen wild dabei. Das gestikuliert nicht mal schön. Hoffnungslosigkeit. Und was macht die Politik? Sie ist nicht da. Sie ist nicht vorbereitet. Und sie lässt die Menschen im Stich. Verlässliche Informationen fehlen. Alte Menschen sitzen im 10. Stock ihres Wohnhauses fest, weil der Fahrstuhl nicht funktioniert. Notunterkünfte sind überfüllt. Pflegebedürftige müssen in Turnhallen unterkommen, weil es an geeigneten Plätzen fehlt. Das Krisenmanagement ist überfordert. Der Berliner Senat versagt. Ohne den Einsatz zahlreicher Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr, technischer und medizinischer Hilfsorganisationen sowie von ArbeiterInnen, die bei Minusgraden rund um die Uhr im Einsatz waren, um schnellstmöglich eine Notversorgung herzustellen, wäre die Lage deutlich eskaliert. Und als wäre ja, das alles nicht auch schon Feuerwehrleute außerhalb von Berlin. Setzt der regierende Bürgermeister noch einen drauf. Ne, auch Feuerwehrleute außerhalb von Berlin geholfen, haben Pumpen und Generatoren gebracht. Und zwei Österreicher, glaube ich, haben auch geholfen, ganz entscheidend, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, das war letzte Woche. Und ich meine, dass das jeder gesagt hat, das ist doch der Standard. Also, dass im Katastrophenfall die Feuerwehr Dinge tut und irgendwelche Hilfsorganisationen. Ja, wer sonst nicht? Das, dafür sind sie da, wenn er jetzt das Engagement von Privatpersonen gelobt hätte, okay. Ne? Ja. Aber, ne, und ich will jetzt auch niemandem seinen Einsatz absprechen von den Aber auch der Berliner Feuerwehr, wenn man das die Feuerwehr von Bielefeld kommt, oder das kann man ja nochmal loben, oder die beiden aus Österreich, aber dass die Berliner Feuerwehr da aktiv ist, ja, wer sonst? Ne? Ja, so, oder wie ihr es in der letzten Sendung ja auch rausgestellt habt, ne, dass die Österreicher gekommen sind und bei der Kabelreparatur die Aufsicht hatten oder zumindest da maßgeblich anbeteiligt waren, ja. Gut. Genau. Aber die sind, das kann man besonders loben, aber noch nicht den eigenen aus Berlin. Das ist so Quatsch, ne? Ja, das ist wirklich bei diesen Leuten irgendwie. Er will jetzt hier irgendwie aufbauen, so, ja, der Staat hat versagt, weil da musste sich dann die Feuerwehr drum kümmern. Was soll diese Scheiße Quatsch, hier? Ja. Also. Darauf angesprochen, warum er am ersten Tag des Stromausfalls nicht vor Ort war, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen, beteuert er, den ganzen Tag im Homeoffice das Krisenmanagement koordiniert zu haben. Wenig später stellt sich heraus, das war eine dreiste Lüge. Während Menschen in Berlin frierend in ihren Wohnungen ausharren, steht ihr Bürgermeister auf dem Tennisplatz. Man muss sich das mal vor Augen führen. Anschließend ist das andere nicht raus. Das schließt das andere nicht aus und deswegen war das auch keine Lüge, Herr Ferrat Katz oder wie heißt er? Kosak. Nee, eine Lüge war das nicht. Das war eine unvollständige Erzählung, ja. Oder sonst. Ich weiß nicht, ob das dazugehört. Unbedingt zu meiner ersten Antwort und dass der Tennis spielen war. Ja, und Sie haben ja jetzt irgendwie diese Legislaturperiode, diesen Quatsch, dass Sie sich da immer gegenseitig ins Wort fallen und gesagt wird: Nein, Lüge, wir wollen Sie nicht der Lüge bezichtigen, tralalala. Lüge. Genau. Aber hier ist es dann wieder okay, keine Ahnung. Ja. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Taktik. In der Geschichte Berlins und der Bürgermeister spielt einfach Tennis. Das ist abgehobene Politik, eine Politik, die den Bezug zu den Menschen verloren hat, für die sie eigentlich arbeiten sollte. Eine Politik, die den Menschen ins Gesicht lügt, statt Verantwortung zu übernehmen. Und dieses Wegsehen hat System. Deshalb stellen Sie sich schützend vor, Kai Wegner. Denn würden Sie das nicht tun, müssten Sie sich Ihr eigenes Versagen eingestehen. Denn was die Menschen in Berlin erleben mussten, das kann sich jederzeit überall in der Bundesrepublik wiederholen. Und die Menschen haben verdient, das zu wissen. Und weil Sie es ihnen nicht sagen, mache ich es jetzt. Sie reden ununterbrochen von sich. Er kennt die besten Stellen, wo man ein Feuerchen anbringen muss. Ne? Wenn, man, wenn er sagt, überall in Deutschland kann man das wiederholen, dann muss er das passieren. Ja. Genau, ja. Er weiß Dinge, die wir nicht wissen. Wahrscheinlich. Das ist auch noch nichts von. Hm. Sicherheit und Ordnung. Aber mal ehrlich, was ist das für eine Sicherheit, wenn es in Berlin einigen wenigen gelingt, mit vergleichsweise geringem Aufwand einen ganzen Stadtteil lahmzulegen? Die Kabelbrücke, die Ziel des Anschlags wurde, war offen zugänglich. Es gab keine Ausweichverbindung. Das ist fahrlässig und die Politiker wussten das. Der Landesrechnungshof hatte bereits Monate zuvor gewarnt, der Katastrophenschutz sei schlecht aufgestellt. Personal fehle, Zuständigkeiten seien unklar, Abläufe ineffizient. Auch in anderen Kommunen bundesweit sieht es kaum besser aus. Ja, das ist dieser Staat, dem ihr alles anvertrauen wollt. Jede Regung. Ja, genau. Alle Dinge, die in der Gesellschaft passieren, wollt ihr dem gerne anvertrauen. Ja. Ja, ist schon recht. Katastrophenschutzpläne fehlen vielerorts für Stromausfälle ebenso wie für Extremwetterereignisse. Zuständigkeiten sind nicht klar geregelt, Technik ist veraltet, Personal fehlt an allen Ecken. Und all das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Der Zivil- und Katastrophenschutz, also genau der Bereich. Technik ist veraltet, ja, puh, welche denn? Das Ölkabel, das war veraltet, okay, wissen wir ja auch eigentlich, ne? Deswegen war das ja auch mit einer speziellen Muffe an das Neue angeschlossen, weil man das noch nicht erneuern konnte. Technik ist veraltet. Technik ist veraltet, ist so ein Blödsinn. Ja, aber er weiß doch nicht, wovon er redet, da der Kerl. Ja, das ist auch eine Top-Rede. Technik ist veraltet. Ja. Also. Richtig tief. Deep Arguments hat er. Der uns im Ernstfall schützen soll, wurde über Jahre kaputt gespart. Warnungen wurden ignoriert, Investitionen verschoben, Verantwortung nicht übernommen. Ja, kaputt gespart, weil ihr alles für irgendwelche alleinerziehenden Frauen haben wolltet. Ne, so ist es doch. Alles kaputt gespart für irgendwelche Leute, die dann irgendwie davon leben und das raushauen einfach nur, statt eine stabile Kabel davon zu kaufen oder so. Alles kaputt gespart, ja. Natürlich mal schön sagen. Alles kaputt gespart. Früher hat es alles gegeben, oder wie? Früher war da alles in Ordnung, oder wie im Katastrophenschutz, oder was? Ja, nun, es gab immer diese Übergangsprobleme mit den neuen Technik und so weiter. Also kaputt gespart, kugellos. Naja, dass bei Polizei und Feuerwehr und Katastrophenschutz gespart wird, ja, ist der Fall. Klar, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, des Kalten Krieges waren die Behörden auch mit sehr viel mehr Mitteln ausgestattet und so, ja, aber was genau? Ja, aber das ist ja im Prinzip ja auch getrennt, ne? Also wie gesagt, ich bin da ja auch so ein bisschen firm in diesem ganzen Kram und es ist ja eigentlich eine Trennung zwischen Zivilschutz, was eine Bundesaufgabe ist, ne? Das ist das für den Krieg, das was jetzt halt ja wahrscheinlich wieder aufgebaut wird, aber was auf jeden Fall nach dem Ende des Kalten Krieges massiv abgebaut wurde. Und halt Katastrophenschutz, was eigentlich nie aus meiner Sicht, also zumindest solange ich da aktiv war, da hat man immer mal andere Vorstellungen irgendwie gehabt, wie man mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, irgendwie umgeht. Also ob man da irgendwas bündet, wie man diese Einsatzzüge irgendwie gestaltet, wollte man irgendwelche Taskforces gründen, dass man irgendwie sagt, ja okay, die können das gut, die können das gut, dass man nicht mehr sagt, irgendwie alle müssen alles machen, sondern dass man das irgendwie halt einplant, irgendwelche Spezifikationen oder so von verschiedenen Einsatzgruppen in irgendwelchen Szenarien oder so. Ja, aber ich kann eigentlich nicht sagen, dass jetzt irgendwer gesagt hätte, Katastrophen passieren ja nicht mehr. Im Gegenteil, wir sind ja jetzt eigentlich hier nach irgendwie 10, 20 Jahren grünem, wir haben jetzt irgendwie Hochwasserereignisse, tausendjährige irgendwie alle zwei Jahre oder lauter solchen Szenarien da irgendwie. Also es gibt ja jetzt wirklich niemanden, der irgendwie sagt, es passieren keine Katastrophen mehr. Genau. Nicht Sie, Herr Merz. Sie steigen im Zweifel in den Privatjet, Sie haben Millionen auf dem Konto und die richtigen Telefonnummern auf dem Handy. Sie werden nicht frieren. Aber was ist mit der Rentnerin, die nach einem Leben voller Arbeit ihre Rente mit Pfandsammeln aufstocken muss? Was ist mit der alleinerziehenden Mutter, die nur mit zwei Nebenjobs über die Runden kommt? Sie haben keine... Warte mal, ich glaube, die Textbausteine kommen mir vor, als wenn sie aus dem Russischen übersetzt. Kommt mir so vor, als wäre das aus dem Russischen übersetzt oder so. Ich weiß nicht genau. Textbausteine aneinander rein. Wer schreibt den Linken das immer auf denselben, immer diesen selben Kram? Meine Güte, ja, die arme halt, Oma, ja. Es ist ja nicht falsch, dass sie Oma arm ist und das ganze Zeugs. Aber ja, sicher. Das ist im Vergleich mit dem Merzsatz zu suchen an der Stelle. Genau, der Vergleich ist hier wirklich schief. Man kann ja auch das Leid der Leute hinweisen, das ist richtig, ja, aber man muss ja jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Ja, das Leid der Leute, das von seinen hier Genossin, jetzt nicht von seiner Partei unbedingt, aber halt Glaubensgenossen, ja, verursacht wurde. Also. Ja, sehe ich eigentlich auch so, ja. Ja, den Anschlägern meinst du jetzt oder was? Ja. Ja, die auch. Angewiesen, die ihren Job machen und nicht auf dem Tennisplatz stehen. Auf eine Politik, die nicht nur von. Ja, und politisch ja auch. Also, die Linke hat ja auch in Berlin ewig lange. Hatte ja auch politische Verantwortung gehabt. Also kann man ja auch nicht davon reden, dass sie da immer nur daneben gestanden hätten und gesagt hätten, ja, kümmert euch doch mal um die Oma oder so. Sicherheit spricht, wenn sie Kameras und Waffen meint, aber jeden Cent spart, wenn es um Vorsorge, Infrastruktur und den Schutz aller geht. Auf eine Politik, die echte Sicherheit. Wo hat denn was gefehlt, Herr Kosak? Wo hat denn was gefehlt jetzt an finanziellen oder sonstigen Möglichkeiten? Die Generatoren da aus der Ukraine, die hätten vielleicht gebrauchen können, das gebe ich ja noch zu. Aber es sind ja auch ziemlich schnell Generatoren von irgendwelchen anderen Landkreisen angekarrt worden, die richtig Saft hatten und das ging nur alles ziemlich schnell tatsächlich. Also, die Voraussage Donnerstag und dann Dienstag fertig, das ist doch hervorragend. Meine Güte, kann man doch mal anerkennen, weiß ich nicht. Ja, also generell, so wie ich das mitbekommen habe, war die Reaktion in Berlin vor Ort definitiv besser, als was im Ahrtal passiert ist. Nur um einen anderen Vergleich mal zu nehmen. Ja, das auch. Ja. Die im Alltag der Menschen ankommt. Denn eins haben die Menschen in Berlin auch gezeigt. Auch wenn wir uns auf die Politik nicht verlassen können. Wir halten im Ernstfall zusammen. Nachbarinnen und Nachbarn, die sich helfen. Menschen, die sie zuvor nicht kannten, in ihre warmen Wohnungen aufnehmen. Freiwillige sind vor Ort. Vereine, Kirchen, Moscheen öffnen ihre Türen, bieten Essen und Unterstützung an. Ich sage es Ihnen ganz klar. Unser Zusammenhalt ist stärker als Ihre Hetze. Unsere Gemeinschaft bietet echte Sicherheit in unserer Stadt, auch im Katastrophenfall. Während Sie Verantwortung vermeiden, übernehmen wir füreinander die Verantwortung. Schneiden Sie sich davon eine Scheibe ab und liefern Sie echte Sicherheit statt leere Versprechen. Vielen Dank. Puh. Ganz schön hohle Phrasen hier, sag ich mal. Von Herrn Kosak, okay. Gut, also wir müssen die Reaktion verbessern, wenn eine Katastrophe passiert, aber gegen Leute, die solche Katastrophen herbeiführen, soll man nichts tun. Hat er ja nicht wirklich erwähnt, ne? Wer da der Verursacher war. Ja, Verantwortung übernehmen ist mal scheinbar. Hat er denen ja vorgeworfen, dass sie nicht Verantwortung jetzt dafür übernehmen. Ja, ich glaube, er meinte das mit Suppe kochen und so. Zu einer Kurzintervention darf ich Dr. Brendel das Wort erteilen. Herr Kollege, Sie haben jetzt ja eine große Rede geschwungen. Ich habe nur in Ihrer Rede eines vermisst. Sie haben von einem Stromausfall gesprochen. Warum tun Sie sich zu schwer zu sagen, es war ein linksterroristischer Anschlag? Linksterrorismus ist eine Gefahr für unser Land und die Linke und Sie distanzieren sich davon. Die wahre Gefahr ist der Imperialismus. Herr Kollege, Sie haben jetzt Gelegenheit zu antworten. Also, weil er ehrenlos, dieser Anschlag. Deshalb habe ich ihn auch klar verurteilt. Rentnerinnen, kranke, pflegebedürftige Familien mit Kindern bei eisiger... Ja, jetzt hat der Bundestag das hier komisch gecuttet. Deswegen muss ich jetzt mal eben das nächste Video aufrufen, um damit sein... Ach so. Weil hier ist das Video nämlich vorbei. Starke Leistung, Cutter. Deswegen muss ich jetzt auch das hier drücken. Und der Helge ist auch noch dabei gewesen. Der war auch da, ja. weniger Kälte ohne Strom. Hat er, was sonst? Die Ermittlungsbehörden werden klären, wer hinter der Tat steckt. Das ist. So, und jetzt hört es schon wieder auf das Video und dann muss ich nochmal auf den hier klicken, um den Rest zu hören. Ermittlungsbehörden werden klären, wer hinter der Tat steckt. Das ist Ihre Aufgabe. Meine Aufgabe als Abgeordneter ist eine andere. Mir geht es um die Sicherheit der Menschen in diesem Land und zu checken, was die Politik macht. Nicht um Schuldzuweisungen und politische Ablenkungsmanöver, wie Sie es tun. Also warum lenken Sie auch vom eigentlichen Problem ab und machen Auge auf meine Rede? Der Totalausfall des Berliner Senats beim Krisenmanagement, das Kaputtsparen von Zivil- und Katastrophenschutz, von sozialer Sicherheit, während Milliarden in Waffen, Panzer, Polizei und Militär investiert wird, ist keine Sicherheit, sondern ein Risiko für unsere Familien, Freundinnen, Kolleginnen und Nachbarinnen. Gleichzeitig geht der Berliner Bürgermeister Tennis spielen, statt am ersten Tag des Stromausfalls in Berlin bei den Menschen zu sein und zu helfen. Einfach gottlos, ich schwöre. Waffen, Panzer, Polizei, das sind also die Sachen, wo das Geld reinfließt, Manta. Ja, war ja sehr spontan die Antwort. Ne, gar nicht vom Blatt abgelesen. Ja, ich finde, Wasser, Waffen, Panzer, Polizei, die Polizei, ich glaube, die wartet noch auf ein paar Sachen, die sie mal gerne finanziert bekommen würde. Aber das klappt irgendwie auch nicht. Also von wegen, da Geld reinsteckt, wo denn? Sehe ich gar nicht so richtig. Waffenpanzer, ja, okay. Nur Polizei eigentlich nicht, zum Beispiel. So, wenn wir uns jetzt alle wieder beruhigt haben, wünsche ich erstmal allen ein gutes neues Jahr und rufe den nächsten Redner in dieser Debatte auf. Es ist für die. Ja, das wollte ich euch nicht ersparen, wie so da Waller ehrenlos, bla bla. Ja, na gut. Im Bundestag jetzt geredet. Was gehen wir ab? War der Curio und der Helge noch? Aua, aua. Ach ja, der Curio. Das war noch sie, ne? Ja, es war so überflüssig. Ja, glaube ich. Und Helge hat auch nichts Neues gesagt. Okay. Also wenn ihr ihn hören wollt, dann, ich meine, wir haben ja nicht so viel, wir können ruhig Helge auch noch hören, aber. Oh, aber ein bisschen. Wenn es nicht so spektakulär war. Ein bisschen. Wenn es nicht so spektakulär okay. war, ganz so spannend. Ist ja so. Jetzt auch nicht mit einem Top-Redner. So halbschwanger, so. Sagst du, ja. Kannst du ausmachen, ich habe schon wieder keinen Ton. Ah. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sagt, glaube ich, sehr viel über eine Demokratie, aber auch über einzelne politische Kräfte, wie man mit Extremismus und Terrorismus umgeht. Und erlauben Sie mir diese, glaube ich, nicht unwichtige Anmerkung. Es ist, denke ich, nicht die geeignete Debatte, zu zeigen, wer am meisten Schuld hatte, dass es so gekommen ist, und sich in Schuldzuweisungen zu ahlen, sondern eher sich darauf zu konzentrieren. Ja, ganz bestimmt. Ja, wenn ich das schon wieder sehe, also ich muss ja dazu sagen, ich höre mir diesen Krempel ja immer nur an und mache nebenbei irgendwas anderes, irgendwas Sinnvolles. Ja, und diese wunderbare Aufmachung von ihm, die hatte ich also auch noch nicht vor mir, die sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Alter Schwede, das sieht ja schon wieder... Ja, heute hat sie mir eine Geld für Klamotten raus, ne? Das sieht schon wieder klasse aus. Das sind ja ganz tolle Sachen, glaube ich. Ja, für hippe Omas ist das, glaube ich. Ja, kann sein, aber das ist bestimmt teuer. Ich nehme es an. Weiß nicht genau. Kommen wir auf die Schuhe, die meisten sagen nicht mehr so aus. So Turnschuhe habe ich auch schon gesehen. Mal wieder eine spezielle Sorte Turnschuhe von mir, gell? Naja. Ja, und dass er sich darüber beschwert, dass die Leute irgendwie einen Schuldigen suchen. Also tut mir leid. Ich meine, Herr Lindt, sind Sie nicht derjenige, welcher letztens uns hier irgendwie an seinen Fantasien und Träumen irgendwie teilgenommen hat, teilhaben lassen, wo irgendwie die AfD irgendwas getan hat und das war dann irgendwie die Rede oder so? Ich meine, mich da irgendwie zu erinnern. Ja. Ich muss nur wissen, wie man es macht. Menschen zu helfen und Probleme zu lösen. Es ist, um es deutlich zu sagen, gewiss nicht der Zeitpunkt für eine Debatte im Modus von wir hatten recht. Ich finde das höchstgradig unangemessen und irritierend. Eine erwachsene Demokratie sollte stattdessen als erstes, denke ich, Danke sagen den Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen und all denen, die mit ihrer Kraft von den Linken in den Dreck gefahrenen Karren wieder rausziehen, ja. Denen sollten wir wirklich Danke sagen. Das sehe ich auch so. Das wird ja auch immer weniger selbstverständlich, weil sich ja genug Leute sagen, nerv mich nicht mehr mit dem Scheiß. Im Krisenmanagement erfolgreich, wenn man überhaupt erfolgreich. Ach ja, was ich dazu übrigens noch sagen kann, mir sind halt auch einige Leute bekannt, halt von damals, als ich noch im Katastrophenschutz was zu tun hatte, die 2015 da die Säge gestrichen haben, nach diesen wunderbaren Flüchtlingsaufnahme-Geschichten, wo sie dann da halt so miterlebt haben, wie Leute halt irgendwie die Beine in die Hand genommen haben und weggelaufen sind, als sie dann irgendwo angekommen sind und sich da auch gefragt haben, so, was soll der Scheiß überhaupt, also... Weil wenn die jetzt hier in Sicherheit sind, warum laufen die dann weg? Hm. Sagen kann, weil es ist ein schreckliches terroristisches Ereignis beigetragen haben. Zum Zweiten ist es angemessen, Mitgefühl auszudrücken, auch Anerkennung für die Geduld der Menschen und auch Entschuldigung zu sagen und nicht im Sinne, wir hatten Recht und ihr hattet Unrecht, sondern weil wir alle uns fragen müssen, wo können wir uns verbessern? Wo sind strukturelle Elemente im Digitalen, im Analogen, die unter Umständen dazu beigetragen haben, dass so etwas möglich wurde? Das ist unsere gemeinsame Verantwortung jenseits der wechselseitigen Instrumentalisierung des Ganzen. Das ist ja auch reich, also... Ist mir so gar nicht aufgefallen, dass ich das durchgehört habe, aber diese Formulierung ist ja auch schon wieder, und dann direkt das mit dem Instrumentalisierung hinten dran zu hängen, also das, was er quasi gerade gesagt hat, ist, wir müssen ja aber überlegen, wofür wir das jetzt noch ausschlachten können, ne? Irgendwie was mit Digitalem oder so, wo wir da jetzt irgendwie noch Daumenschrauben andrehen können und irgendwelche Kulturkämpfe vom Zaun brechen können, aber nicht instrumentalisieren, ne? Das bitte nicht. Wo wir wirklich Demos draus machen. Drittens heißt es, die Tat und Täter beim Namen zu benennen. Mutmaßlich linksextremistischer Terrorismus und Anschlag. Punkt. Mutmaßlich, Punkt, ja. Wir benennen es beim Namen mutmaßlich. Ja, ich sag's ganz deutlich, das war mutmaßlich. Das war mutmaßlich links, ja. Ja. Und das sagst du auch bei den anderen Sachen dann immer mutmaßlich, ne? Also wie sie, glaube ich, beim Spiegel berichtet hatten, dass dieser Weihnachtsmarktüberfall letztes Jahr, dass sie da berichtet haben, er soll auf den Weihnachtsmarkt gefahren sein oder so. Nee, er ist, ne? Sowas, das ist irgendwie echt. Ja, prinzipiell kannst du das ja schon sagen, mutmaßlich, aber er macht das ja, also ja, erstmal, dieses musst du es ganz klar sagen. Jedenfalls kann man das so sagen, ja klar. Das passt halt nicht zusammen. Und dann halt eben sonst, wie gesagt, er hat ja irgendwelche Fantasien, an die er uns da teilnehmen lässt, wo irgendwie die AfD schon die Bösen sind und mal abgesehen von den ganzen anderen Sachen, die er denen vorwirft, und da wird ja auch nicht von mutmaßlich geredet. Also ja. Ist ja normalerweise ist das ja auch nicht in deren Wortschatz, dieses mutmaßlich. Das ist ja immer alles der verlängerte Arm von Putin, Rechtsterroristen im Parlament, tralalalala. Ja. Da gibt es keinen Moment für Romantisierung und Verklärung, auch wenn die mutmaßlichen Täter das betreiben. Und wenn sie auch zu der merkwürdigen Ansicht kommen, sie wollten herrschen und Wohlhabende damit bestrafen, ist doch das Ergebnis, und das ist das besonders Zynische, dass sie insbesondere Menschen ohne Ressourcen, ohne Geld, in schwierigen Lagen bestraft haben. Und das ist zutiefst menschenverachtend und verbietet jede Form der Relativierung. Ja, Helge, es läuft aber immer so. Tut mir ja leid, dass ich dir das sagen muss. Eigentlich bist du ja in der gemäßigten linken Partei, aber das kommt einem ja schon lange nicht mehr so vor, als wäre das so oder als würdest du es so geben. Und bei diesen Gerechtigkeitskämpfen, da kommen halt immer alle unter die Räder und als allererstes erstmal die Schwachen. Auch wenn da immer was anderes behauptet wird. Oder Romantisierung in dem ganzen Zusammenhang. Es bedeutet dann aber auch im nächsten Schritt, dass wir in einer solchen Situation gucken, ist der gut gemeinte Ansatz Open Data zu pflegen, auch bei Beteiligungsverfahren, Bundesnetzagentur, Bauleitplanung, Daten offen zu legen, ist dieses Transparenzdenken vielleicht ein gefährliches Denken in den heutigen Zeiten. Nutzt das womöglich Terroristinnen und Tätern? Wir haben da einen Interessenkonflikt und es wäre fahrlässig, jetzt nicht zu gucken, ob wir nicht auch ein Problem mit zu viel öffentlich verfügbaren Daten haben. Ja, das ist richtig und das hätte ich eigentlich mal eher so formuliert, dass wir das haben, dieses Problem. Das hätte ich eher als Tatsache formuliert und nicht so einschränkend in den Raum gestellt. Weil das scheint ja jetzt nach bisherigen Erkenntnissen der Grund zu sein, warum sie diese Stelle da ausgemacht haben. Also, dass es halt öffentlich verfügbar war, diese Information, wo das da verwundbar ist. Nächster Punkt, nächster Auftrag für eine erwachsene Demokratie ist, dass wir nicht in die ritualisierten Gefechte des Extremismus gegeneinander ausspielen verfallen. Das ist doch keine Balkenwaage. Wer sagt, wir setzen uns entschieden gegen Linksextremismus ein, sagt dann doch hoffentlich nicht aus weniger gegen Rechtsextremismus. Ich bitte darum, gerade diese Spiele nicht zu spielen und erlaube mir auch die Anmerkung, gerade etwa die Opfer des Rechtsextremismus, Hanau und NSU, hätten sich gewünscht in der Vergangenheit, dass man so klar damals erklärt hätte, wir kämpfen gegen Rechtsextremismus, statt Schuldumkehr zu praktizieren oder gerade sie von Integrationsgremien begleiten zu lassen. Ganz viel sagt aber unser Umgang miteinander etwas zu dieser Frage. Und wenn dann die AfD-Fraktion, es gibt genug Grund, und das wissen hier alle, an der Kommunikation des regierenden Bürgermeisters, Stichwort Tennis, Stichwort, lass ich mir Erfolge nicht kaputt machen, Kritik zu üben. Aber wenn man dann wie Frau Weidel ein Sharepic macht von ihm, Tennis spielen mit KI in Regenbogenkleidung, ist das erbärmlich und verachtenswert und wird auf keine Weise dieser Situation gerecht. Und wenn man dann auch noch Sharepics macht und in Stellung bringt, Menschen, die frieren in Not, gegenüber Stromaggregaten in der Ukraine. Und wenn man Sharepics macht von Menschen in Flüchtlingsunterkunft und die in Kontrast setzt zu alten, frierenden Menschen, dann ist das politisch ruchlos und erbärmlich. Und es offenbart, dass es Ihnen 0,0 um die Notlage der Menschen geht, die dort frieren. Sie verhöhnen sie und wollen daraus letztlich Profit schlagen. Klammheimliche Freude der AfD, ja nicht nur klammheimlich, offensichtliche Freude, dass es zu solchen Taten kommt, ist beschämend. Offensichtliche Freude über den Tod von Charlie Kirk und so, come on. Es ist, finde ich, immer beeindruckend, wenn Kinder sagen, wir sind stolz auf unsere Eltern oder Elterngeschwister, weil die Werte leben. Die Kinder der AfD, die politischen Kinder, können gewiss nicht stolz sein, dass ihre politischen Eltern, Flüchtlinge in den Frierende, Menschen in der Ukraine in schlimmster Not gegen in Berlin Frierende ausspielen, billigen Profit machen, das Ganze noch zum Queerness-Denunziationsthema machen. Dies wird der Lage nicht gerecht. Ja, an solcher Diskussion zeigt sich, ob man Werte hat und Größe. Die AfD hat deutlich gemacht, dass sie es nicht hat. Und wenn sie weiter so viele Anfragen stellen zur kritischen Infrastruktur, liefern sie Linksextremisten noch die Daten, um weiteren Terror auszuüben. Ja. Vielen Dank. Ich meine, das ist die Querfront der AfD mit dem Linksextremismus. Ja. Ich meine, redet das Skript frei. Da würde ich mir immer wieder ein bisschen Respekt haben. Ja, nicht nur das Skript ist da frei. Auch die Gedanken, meinst du, ja. Okay. Ja. Vielleicht doch besser mit. Keine Ahnung. Ja klar, wenn seine Gedanken etwas in Ordnung hätten, wäre vielleicht nicht schlecht. Er hat sich auch ein paar Stichpunkte auf die Hand geschrieben, man weiß es nicht. Ja. Ich hatte so eine neue Brille, blöd, wo man sich was drauf transpirieren kann, wie das heißt. Ach so, er hat eine Google Glass oder sowas. Ja, sowas in der Art, genau. Könnte sein, ne? Mal so generell als Interessensfrage, gibt es im Bundestag keinen Teleprompter? Nee. Gibt es also generell nicht, okay. Ja, wusste ich jetzt nicht. Hätte ja sein können. Ja. Mhm. Hätte einen Tisch einbauen können, ne? Oder sonst? Ja, den Tisch steht da ja da. Ne? Das ist einfach, die haben immer nur ihre Zettel, die sie da hinlegen. Wo du dann Zettel hinlegst oder der Teleprompter hat, ist auch egal. Ne? Stimmt schon. Ja, Teleprompter gucken die Leute halt irgendwie, zumindest so zum Schein halt die Leute an. Ne? Wird ja immer so auf Augenhöhe dann aufgehängt. Ja. Das stimmt. Ja, so viel zum Bundestag. Es gab auch einen Antrag, die Antifa zu verbieten, aber ja, das ist üblicher halt. Wer ist denn die Antifa? Ja, da fängt das wahrscheinlich schon an. Ja, das war, glaube ich, auch von Mars. Ja, ich habe mir ein paar Sachen von ihm jetzt mal klar gelesen. Das muss ich nur gucken. Ja, interne Mail. Ja, hier wurde eine interne Mail durchgestochen an die Bild. Geht es auch wieder um die ganze Aktion mit dem Anschlag auf die Stromnetz in Berlin. Und ja, da sind einfach ein paar Sätze gefallen, die zitiere ich jetzt einfach mal. Wir haben ein strategisches Interesse daran, dass die Debatte um Kai Wegner lange medial begleitet wird und als Führungskompetenzfrage beim regierenden Bürgermeister hängen bleibt. Die Botschaft muss lauten, Kai Wegner kann Krise nicht. Aha. Mhm. Eine Anweisung des Fraktionsvorsitzenden an alle Abgeordneten, Doppelpunkt. Wortlicher ist es in der E-Mail, nicht TäterInnen-Ermittlungen in den Mittelpunkt ziehen. So, und wir verurteilen hier, darauf wurde natürlich eine Presseanfrage gestellt an die Berliner Grünen-Fraktion und die Standardantwort lautete, wir verurteilen diesen mutmaßlich linksextremen Anschlag. Die AttentäterInnen gehören so rasch wie möglich vor Gericht gestellt und verurteilt. Das war für uns immer klar. Wir wollen uns darauf konzentrieren, wie wir unsere Stadt künftig besser schützen können. Und ja, klar, dann wird nochmal aus der internen E-Mail zitiert, der Fokus muss auf CDU und Wegner als politisch Verantwortliche für die Führung, für Führung und Krisenmanagement liegen, nicht bei SPD in Klammern Giffey Spranger. Allerdings ist die Innensenatorin Iris Spranger und die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey maßgeblich für das Krisenmanagement der Hauptstadt verantwortlich. Ja, gut, ne? CDU regiert ja nicht alleine, aber intern soll es einfach nur, ja, auf die CDU weitergebasht werden. Also die und auch Grünen, interessant, weil die SPD hier von denen auch verteidigt wird. Ja, aber wer hätte es gedacht. Überrascht jetzt nicht wirklich irgendwen. Und ja. Ob die Leute sich daran halten, ist natürlich auch immer so eine Frage. Aber dass da intern sowas auch schon einfach unverklausuliert rausgehauen wird. Ja, gut. Man fühlt sich halt im Lager der Guten. Ja, Leipzig-Konnewitz, da gab es eine kleine, ja, ein kleines Durcheinander. Da, ne, im linken Leipzig-Konnewitz ist ja die Hochburg von Antifa, Linkspartei, linken Aktivistenorganisationen, ist ja schon fast sprichwörtlich. Ne? Und aber allerdings gibt es jetzt, seitdem es quasi diesen Schismus gibt, ja, ist man jetzt pro oder anti-Israel, pro anti-Palästina im linken Lager, gibt es halt Spaltungen. Und da haben jetzt vor einigen Tagen 8 verschiedene Organisationen eine Demonstration angemeldet. Das eine, Moment, ein Bündnis gegen Antisemitismus, ein Bündnis für solidarisches Konnewitz ohne Hass, eine pro-israelische Gruppe. Das sind einfach nur ein paar Personen gewesen, die sich angemeldet haben und größere Leute, die demonstriert haben. Übrigens alle gegeneinander, ja, alle haben gegeneinander demonstriert. Einmal die Handala Leipzig, das ist eine anti-israelische Gruppierung, wird auch vom Verfassungsschutz ja, beobachtet. Die antifaschistische Aktionsgruppe, die quasi die Organisation übernommen hat, das ist das Pro-Palästina-Lager und dann gibt es das antideutsche, pro-israelische Lager, antideutsche Linke aus Konnewitz und alle Konnewitzerinnen are beautiful. Ne, die haben quasi eine Solidaritätskundgebung gemacht und haben gesagt, so ja, wir sind zwar pro-Israel, aber wir sollten uns intern nicht zerstreiten. Ja, am Rande von diesen Demonstrationen sind jetzt keine großen Ausschreitungen passiert bei der pro-palästinensischen Kundgebung, wurde im Endeffekt ein Fernsehteam daran gehindert zu filmen, indem Plakate vor die Kamera gehalten wurden. Dann kam ein Sicherheitsdienst hinzu, hat den Kamerabereich quasi freigehalten und dann gab es zu einem kleinen Tumult, der mit der Polizei aufgelöst werden musste und die 8 verschiedenen demonstrierenden Gruppen wurden halt von der Polizei mit Begrenzungen und mobilen Zäunen und sowas auseinandergehalten und es gab eine rechte Organisation, die eine Demonstration angemeldet hatte. Das war Gott, welche war das jetzt? Finde ich natürlich jetzt gerade nicht. Naja, aber die wurden nicht zugelassen. So. Ja. Ja, einfach nur, warum demonstrieren die jetzt gegen sich gegenseitig? Eine komische Aktion. Aber bitte. Ja, haben sie sich nur darauf einigen können, dass sie den MDR angreifen möchten, ja. Ja, also wie gesagt, diese eine Gruppe, Handala, mhm. Mensch, guck nochmal, Handala, ja, die gelten halt als die, die das größte Gewaltpotenzial da hatten auf der Demonstration. Und wie gesagt, auch unter Beobachtung vom Verfassungsschutz, aber ja. Okay. Ja, der Artikel war jetzt nicht von mir, das Thema. Nee, das war von mir. Ich suche gerade mal eben, wo ich eine hatte. In die Media. Das war schon 2017, die Geschichte, meine ich. Genau, jetzt gucken wir rein. Bundesverfassungsgericht, letztes Verfahren. Fünf Freiburger hatten Beschwerde, so die waren Betreiber des Portals in die Media. Genau, die fünf Betreiber aus Freiburg. Ich habe noch nicht gefunden. Ja, das hier war meines Erachtens nach der schönste Absatz hier. Der Redakteur klagte über mehrere Instanzen gegen die Ermittlungsmaßnahmen und gewann. Im Kern urteilte das Landgericht Karlsruhe, dass es eine Vereinigung in die Media links unten offenbar nicht gebe und daher auch niemand diese unterstützen könne. Auch das Bundesverfassungsgericht gab seiner Beschwerde gegen die Durchsuchung statt. Also gibt's gar nicht. Kann also auch niemand da mitmachen. Also. Kann der Elon sich da auch drauf berufen? Kann auch keiner eine Durchsuchung haben, ja, genau. X gibt's nicht oder so? Genau, Satz mit X. ja. So in der Art. Existiert nicht. Was heißt das denn? Ich meine, das ist so eine ganz normale Webseite oder was? Ja. Keine Ihnen. Ja, also soweit ich weiß, haben sie die, das war doch auch dieser Vergleich. Kein Verein oder so, dann. Ja, doch, das. Nee, das nicht verglichen mit diesem Elsässer-Ding, dass sie dieses links unten doch auch irgendwie als Organisation verboten haben und dann ist das jetzt aber nicht mehr links unten, sondern nur in die Media oder so. Und jetzt geht es ja hier auch irgendwie darum, das war ja verboten und dann haben sie irgendwie ein Archiv, 2020 das Archiv im Internet auftauchte und dann wegen Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot, weil das Verbot hatten sie ja ausgesprochen vorher. Okay, und dann gab es ja Hausdurchsuchungen, zum Beispiel halt bei diesem Journalisten, der jetzt erfolgreich dagegen geklagt hat. Und zwar mit der Begründung, Vereinigung in die Media links unten offenbar nicht gibt. Also, das muss mal einer verstehen. Die verbotene Betätigung, wegen der kann keine Hausdurchsuchung gemacht werden, weil es die Vereinigung nicht gibt. Irgendwie so. Ja. Ist das nur eine Webseite? Ist keine Vereinigung oder so. Aber ja, das ist ja auch ein Trick, sozusagen. Das ist ja wie Zellen, die aber nur eine Person dann haben oder so. Ja, vielleicht hat ja der Artikel von Price hier noch weitere Insights für uns zu bieten. Price? Ist noch gemutet, wenn du was sagst. Er ist für kein Junges wahrscheinlich. Mhm. Ja, sorry, war ich gemutet. Ja, der Artikel ist ja, also das Thema ist ja nicht ganz neu, wie du schon gesagt hast. 2017 hat der de Maizière die Vereinigung verboten, quasi, links unten Punkt in die Media als Vereinigung. 2023 wurde das auch gerichtlich bestätigt, sodass das quasi ein verbotener Verein ist, der auch nicht neu gegründet werden darf und so weiter. Dann haben ja unbekannte Personen 2020 dieses statische Archiv veröffentlicht. Jetzt ist es ja nicht mehr in der Form. Jetzt können ja wieder neue Beiträge gemacht werden. Das heißt, da kommen auch noch ein paar, da sind auch noch ein paar, stehen auch noch ein paar Urteile aus. Also das ist jetzt nicht die letzte Entscheidung zu diesem Fall. Hier ging es wirklich halt nur, sind diese Durchsuchungen rechtfertigt gewesen? Und wie schon gesagt wurde, es war unverhältnismäßig, dass diese Durchsuchungen festgestellt wurden. Das hat das Gericht im Endeffekt festgestellt. Und ja, verwertbare Beweise konnten bei der Durchsuchung sowieso nicht festgestellt werden, weil alle Festplatten verschlüsselt waren. Klammer auf, Punkt, Punkt, Punkt, Klammer zu. Könnt ihr euch jetzt denken, was ihr wollt dabei. Aber ja, es war unverhältnismäßig und deswegen Ja, es ist halt nur interessant, jetzt zu gucken, was kommt da, was werden da zukünftig an Sachen passieren, weil ja weiterhin die Plattform genutzt wird und aktiv ist. Nicht wahr? Und da bin ich halt mal gespannt, was da jetzt noch passiert. Generell ich dachte, passiert. Die gibt es gar nicht. Ja, ja, diese Vereinigung, also die ursprünglichen 5 Leute, denen quasi angedichtet wurde, sie hätten diese Plattform betrieben, plus einen Journalist. Um diese sechs Leute geht es. Und die sind jetzt halt immer noch von diesen ganzen Maßnahmen betroffen. Ja, also nur weil sie vor einiger Zeit diese Plattform gemacht haben, heißt es ja nicht, dass sie immer noch aktiv sind und das weiterhin machen. Und das konnte denen nicht nachgewiesen werden. Und deswegen ist es Unverhältnis. Und deswegen gibt es diesen Verein gar nicht. So muss man das halt sehen. Ja. Und wie gesagt, da kommen noch weitere Gerichtsurteile. Ne? Wie sieht es beispielsweise aus? Kann diese Plattform über QI oder sowas geblockt werden, vielleicht in Deutschland? Ne? Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Aber ja, das wird ja nur bei illegalen Streaming Und der Name von diesem Journalisten, stand der irgendwo? Der stand nirgends, oder? Doch. Moment. Ja, wenn ich nochmal gucke, wo es steht, kann ich es dir sagen. 3. Absatz. Betroffen waren zum einen 5 mutmaßliche frühe Betreiber der Plattform, zum anderen gerät ein Journalist ins Visier der Ermittlungsbehörden. Ja, der einen Online-Beitrag des Senders auf das Archiv, der in einem Online-Beitrag seines Senders auf das Archiv verlinkt hatte. Ja. Okay, aber der Name steht nicht dabei, ja. Nee. Das ist auch, wie gesagt, der hat jetzt mit dieser Fünfergruppe an sich nichts zu tun. Ob diese Fünfergruppe überhaupt noch die Betreiber von dieser Seite sind oder ob das andere Leute machen, könnt ihr euch jetzt ja selbst überlegen. Aber ja, rechtliche Handhabe dagegen ist einfach schwierig. Und wie ich es ja gerade schon gesagt habe, Plattform ist ja nicht nur als Archiv verfügbar, da werden weiterhin lustig Sachen veröffentlicht. Ja, und Moment mal, das ist ja gerade diese Spitzfindigkeit, die sie da machen, das ist ja nicht links unten in die Media, das ist ja nur in die Media. Ja. Das haben sie ja damals auch schon gemacht, also das war ja direkt im Anschluss an das Verbot, haben sie den Trick ja schon gemacht. Ja. Naja. Also ich muss sagen, ich steige da mittlerweile auch nicht mehr so ganz durch. Da hat diese Strategie auch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, hier haben wir eine Aktion gegen Umspannwerk Erkrath. Hier hat das Kommando Angry Birds, habt ihr vielleicht schon mal gehört, haben quasi ja ein Bekennerschreiben rausgehauen. Nach ihrer eigenen Nummerierung Bekennerschreiben Nummer 7. Also ist das die 7. Aktion wohl, für die sie sich bekannt haben oder was auch immer. Und ja, im Endeffekt, ich lese einfach mal vor, wir hatten 9 Liter Grillanzünder in 18 0,5 Liter Plastikflaschen abgefüllt und in einen großen Kochtopf gestellt. Ein pyrotechnischer Zünder kam statt eines elektronischen zum Einsatz, um die Gefahr einer Fehlzündung durch starke elektromagnetische Felder des Transformators zu vermeiden. Außerdem haben wir an einer Wand in roter Sprühfarbe unser Kürzel KAB sowie Switch Off geschrieben. Wir können nicht beurteilen, inwiefern ein Schaden am Transformator entstanden ist. Die Details werden wir vermutlich erst vor Gericht erfahren. Sollte die Zündung tatsächlich ausgeblieben sein, so konnten wir zumindest zeigen, dass es kinderleicht ist, in Umspannwerke einzudringen, ohne erwischt zu werden. So, und tatsächlich ist es so, nachdem dieses Bekennerschreiben online ist, hat die Polizei beim Stromversorger nachgefragt und der hat gesagt, nee, da haben wir keine Fehlfunktion gehabt. Dann sind sie mal hingegangen und haben den Brandsatz und das Zeugs gefunden. Also das hat auch tatsächlich stattgefunden und der Anschlag ist erst durch das Bekennerschreiben überhaupt aufgefallen, sodass man halt davon ausgehen kann, dass es authentisch ist. Oder dass zumindest die Leute, die das da hinterlegt haben, dieses Bekennerschreiben hier veröffentlicht haben. So gut ist die Technik, ne? Da brauchst du noch nicht, da fällt noch nicht mal so ein Anschlag auf praktisch. Das redundiert das einfach weg. Ja, die Bombe ist wohl nicht hochgegangen. So. Aber an dieser, besonders brisant ist nicht nur das, was ich euch gerade erzählt habe. Ich meine, was sind das für Verhältnisse? Ne? Erstmal grundsätzlich. Und dann haben die hier noch ein kleines Dokument erstellt, was ich nicht als Quelle hier quasi ja euch an die Hand geben kann, weil da in einem Teil des Dokuments ist eine Anleitung, wie man eine Bombe baut. Ne? So was werden wir hier nicht verbreiten, da könnte uns ja jemand ans Kreuz flicken. Aber die Hälfte des Dokuments ist quasi sowas wie, wie könnt ihr eine eigene Untergrundorganisation aufbauen und ordentlich sichern? Allerdings auf einem sehr oberflächlichen Niveau, meiner Meinung nach. Und der zweite Teil ist halt eine Bombenbauanleitung. Ne? Move fast and break things. Haben die das genannt? Perspektive und Organisation von Sabotagenetzwerken. Ich lese einfach mal ein bisschen vor. Fakt ist, dass erfolgreiche Bewegungen stets zwei Dinge auf ihrer Seite hatten. Die besseren Argumente und die besseren Waffen. Um eine solche Waffe, die Sabotagenetzwerke, soll es in diesem Text gehen. Er enthält wenig grundsätzlich Neues, dafür aber viel, an das wir euch erinnern wollen. Es ist jedoch fast immer die Missachtung von altbewährten Grundregeln, die militante Projekte scheitern lassen. Unkenntnis der allerneuesten Technik-Gadgets spielt selten eine Rolle. Deswegen wird hier nicht so viel drauf eingegangen. Was wir tun können. Der Kern des Problems ist schnell beschrieben. Erstens, was schiefgehen kann, geht irgendwann schief. Was kaputt gehen kann, geht irgendwann kaputt. Jede Fehlentwicklung, die eintreten kann, tritt irgendwann ein. Punkt 2. Mit steigender technologischer Fähigkeit und wachsender geografischer Ausdehnung eines Systems nehmen auch die Auswirkungen und die Häufigkeit von Fehlentwicklungen zu. Nummer 3. Die Konsequenzen von Fehlentwicklungen einer globalen, technisch weit fortgeschrittenen Kultur sind nicht weniger als apokalyptisch. Viertens, dieser Zustand ist nicht akzeptabel. Das ist übrigens der Beweggrund, warum die das alles machen. Die Mehrheit der Menschen kann den ersten drei Punkten ohne weiteres zustimmen. Warum stellt der vierte eine solche Hürde dar? Der Grund ist, dass der Glaube an die Alternativlosigkeit und den Segen des technischen Fortschritts zum Credo und zum Axiom unserer Gesellschaft geworden ist. Beobachtungen wie Moore's Law oder Edholm's Law werden heruntergebetet, als wären sie Naturgesetze. Im diffusen Begriff Fortschritt wird der technologischen Eskalation die Aura der sozialen Bewegungen und des Humanismus verliehen. Und das muss halt gestoppt werden. Es reicht, einen einzelnen möglichen Weg zu skizzieren. Die folgende Skizze sollte nicht mit einer Prophezeiung oder einem Masterplan verwechselt werden. Gesellschaftliche Umwälzungen sind notorisch schwer vorherzusagen. Viele Wege sind möglich. Ein einzelnes plausibles Szenario kann jedoch genügen, um den Bann zu brechen. So. Ne, also das sind die Beweggründe, warum die das überhaupt machen und wie man das halt rüberbringen kann. Habe ich euch jetzt ein bisschen in ein paar Stichpunkten gemacht. Dann teilen die quasi die Bewegung in drei Teile auf. Teil 1 ist Aktivismus. Die Bewegung braucht Fürsprecher in der Öffentlichkeit. Obwohl die Aktivisten selbst keine Sabotage betreiben und keine Kontakte zum Untergrund haben, ist essentiell, dass sie sich nicht von diesem distanzieren. Wenn sie sich an Kampagnen beteiligen, die nicht dediziert revolutionär sind, zum Beispiel gegen die Abholzung eines bestimmten Waldes, gegen eine bestimmte Firma etc., sollten sie klar machen, dass es sich hier nur um einen Nebenschauplatz auf dem Weg zu einer größeren Umwälzung handelt. Ja, also Aktivisten, ne, machen nichts Illegales, dürfen gerne für das protestieren, was sie wollen, aber sollen immer sagen, ja, ja, was wir hier machen, das ist aber nur ein Nebenkriegsschauplatz. Wir müssen ja das System stürzen, so nach dem Motto. Mhm. Ja, so wie es bei der Zerstörung des Stromnetzes ja nur darum geht, dass die fossilen Brennstoffe eigentlich angedämmt werden. Ne? Tja, aber das Problem ist, diese Aktionen sind teilweise kontraproduktiv. Sie können zwar Leben retten, verschaffen dem Planeten etwas Zeit und der Bewegung Kontakte, Bekanntheit und Erfahrung. Sie tragen zur Mobilisierung der Menschen bei. Und das Ganze warum? Der Wert an gesetzeskonformen Aktionsformen liegt in ihrem Scheitern. Nur die Praxis kann Sackgassen als solche entlarven. Nicht-revolutionäre Organisationen können langfristig auch unterwandert und zur rechten Zeit in eine radikalere Richtung gelenkt werden. Ne? Also. Ja, also legaler Protest ist gut, aber nur deswegen, weil er zeigt, dass er nichts bringt und deswegen die Leute radikalisiert werden. Alles klar. Das waren die Aktivisten. So, dann kommen die Autonomen. Ein möglichst hoher Grad an Unabhängigkeit von der industriellen Wirtschaft hilft, die Ausfälle, die unweigerlich durch Ressourcenkonflikte, Wirtschaftskrisen, soziale Unruhen, aber auch durch unsere Sabotageakte von Seiten der Bewegung abzumildern. Alles klar, also seid autonom, damit ihr unter den Anschlägen nicht so leidet. Oder das System bricht ja eh zusammen. Nicht alle, die sich in Selbstversorgung üben, müssen sich als Teil der Bewegung zu erkennen geben. Und tatsächlich werden es die meisten auch gar nicht sein. Autonomiebestrebungen erfreuen sich auch bei rechten Siedlern, religiösen Gruppen, klassisch linken Ökos und völlig unpolitischen Preppern bereits bei großer Beliebtheit. Also wir haben die Aktivisten und wir haben die Autonomen. Die Autonomen sind die Leute, die ohne das System weiter leben können und Systeme schaffen können, wie andere Menschen leben können. Sei es, die haben einen eigenen Garten oder was auch immer. Und dann gibt es die Saboteure. Protest und der Aufbau von Alternativen werden vergeblich sein, wenn sie nicht von direkten Angriffen auf die Infrastruktur und die Produktionsstätten des industriellen Systems begleitet werden. Dazu zählen Verkehr, Kommunikation, Stromnetz, Pipelines, Fabriken, Bergbau, Kraftwerke. Das Spektrum reicht von unorganisierten Vandalismus durch Einzelpersonen bis zu koordinierten Kampagnen von Untergrundnetzwerken. Ja. Jedes dieser Elemente ist auf die anderen angewiesen. Auf politisch-symbolischer Ebene müssen sie von Aktivisten genutzt werden, die den Kampf um die Herzen führen. Ja, dennoch verschwenden wir mit Kritiken und Mahnwachen unsere Zeit, wenn wir nicht zeigen, dass wir die nötige Transformation auch umsetzen können. Mhm. Aktivisten stellen durch ihre öffentliche Präsenz leichte Ziele dar. Legalität kann jederzeit vom Staat entzogen werden. Ja. Auch augenscheinlich harmlose Autonomiebestrebungen können und werden im Verlauf des kommenden Konfliktes kriminalisiert oder zumindest schikanisiert werden. Mhm. Ja. So, dann gibt es hier einen kleinen Seitenhieb auf die... Hier. Er sagt, nehmen wir nur mal an, ein Untergrundnetzwerk von etwa 60 Personen schafft es, sich unbemerkt zu formieren. Also weniger als im sprichwörtlichen einen unter einer Million. Statistisch wäre das in Nordrhein-Westfalen 7, in Berlin 2 Personen. Obwohl es sich dabei um einen der schwierigsten Schritte im Verlauf der nächsten Jahre handelt, ist er ohne Zweifel machbar. Also, ne? Dann gibt es einen Vergleich zur Reuss-Gruppe. Die Reuss-Gruppe beispielsweise, also das, hier, wisst ihr, die Rentner, die im Knast sitzen, ne? Die Reuss-Gruppe beispielsweise konnte trotz miserabler Sicherheitskultur einige Zeit unbehelligt operieren und dabei sogar beachtliche Waffenlage anlegen. Ja. Zu den haarsträubendsten Sicherheitslücken der Boomer-Truppe zählten Gastvorträge von Außenseitern, handsignierte Verschwiegenheitserklärungen mit Klarnamen und öffentliche Selbstentlarvung auf YouTube und Telegram. Von diesem Scheitern müssen wir lernen, das können wir besser. So, dann kommt ein konkretes Beispiel, wie ein Anschlag auszuführen ist mit einer, ne, wird halt gesagt, okay, wir haben 50 Personen, das könnte man so und so aufteilen, dies und das und jenes, gehe ich mal drüber hinweg. In einem ersten Schlag könnte nun eines Nachts an bis zu 50 Tatorten in Deutschland gleichzeitig zum Beispiel Aktionen gegen die Bahn durchgeführt werden. Nehme man dies zusammen, brennende Signalkabel, kurzgeschlossene Oberleitungen, mit Luftgewehren zerschossene Signalleuchten, durchsägte Strommasten, angebohrte Kühler von Transformatoren in Bahnumspannwerken, Glasbruch und verklebte Schlösser an Servicegebäuden, an abgestellten Triebwagen, beschädigte LKW der Schenker Group. Der gesamte Schienenverkehr in Deutschland würde für einige Tage stillstehen. So, dann wird gesagt, okay, wenn man Aktionen startet, muss man bundesweit organisierte Aktionen machen, also man muss bundesweit eine Aktion machen, dann mehrere Monate Pause und dann die nächste Aktion starten, statt eine nach der anderen zu machen, weil sich ja die Behörden darauf einstellen können. Und dann wird gesagt, okay, ihr müsst das zeitlich besser koordinieren. Ne? Wenn ihr sagt, ihr macht einen Anschlag um 4 Uhr, dann darf nicht der eine das um 3.30 Uhr machen, der andere um 4.20 Uhr, weil wenn der eine zu früh macht, dann könnten andere Aktivisten, andere Saboteure, die auf dem Weg sind, von der Polizei festgesetzt werden und so. Ne? Also so konkrete Sachen, gehe ich jetzt auch mal drüber hinweg. So, was war noch interessant? Ach ja, und im Endeffekt, alles, was der Staat macht an Repression ist gut, weil der psychologische Effekt gut ist. Wenn Aktivisten oder Saboteure verhaftet werden, zeigt der Staat Repression und das ist besser für die Rekrutierung. So. Und was passiert, wenn ein Fahndungserfolg ausbleibt? Ja, wenn nur minimale oder gar keine Verhaftung stattfinden? Das psychologische Gleichgewicht würde sich verschieben. Während sich bei der Lächerlichkeit preisgegebene Polizei Frustration breit macht, könnten die Revolutionäre den Nimbus der Unaufhaltsamkeit für sich verbuchen. Nichts rekrutiert besser als erfolgreiche Aktionen. Im In- und Ausland würden sich weitere Netzwerke bilden. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich der Effekt, den wir jetzt nach dem Berlin-Anschlag sehen. Die grundsätzlichen Positionen der Bewegung werden zwar in den Medien verrissen, können aber nicht mehr ignoriert werden. Dieser Punkt erleichtert die Rekrutierung. Gelegentliche Systemausfälle werden immer mehr Menschen darüber nachdenken lassen, ob man nicht selbst Vorsorge betreiben sollte. Das stärkt Autonomiebestrebungen, sowie kollektiver als auch privater Natur. Ausländisches und inländisches Kapital werden in Strömen das Land verlassen. Ja gut, nicht nur deswegen, aber ja. Und das ist gut, weil umweltzerstörende Industrieunternehmen abwandern. So. Bündnispartner werden ernsthaft an der Fähigkeit Deutschlands als Drehscheibe der NATO zu fungieren zweifeln, weil wir die Sicherheitsarchitektur nicht haben. Ratingagenturen werden die Kreditwürdigkeit Deutschlands herunterstufen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es sich zwar um direkte Aktion handelt, ein Großteil der Wirkung aber vielmehr aus der Projektion in die Zukunft als aus unmittelbaren Schaden entsteht. Und dieser Satz macht das Ganze zu Terrorismus, nur so nebenbei. Wenn es einem vorher noch nicht klar war. So. Was ist mit unseren Errungenschaften, beispielsweise der modernen Medizin? Der Weg zur postindustriellen Gesellschaft wird uns einige schwere Opfer abverlangen. Aber die Hysterie, die das Thema Medizin umgibt, lässt sich jedoch mit einer seriösen wissenschaftlichen Betrachtung nicht in Einklang bringen. Also wenn wir keine moderne Medizin mehr haben, ist das nicht schlimm, ne, für die Menschen, weil warum? Ja, die große Mehrheit der heute behandelten Krankheiten sind Zivilisationskrankheiten, Krebserkrankungen, Autoimmunkrankheiten, Diabetes, Kurzsichtigkeit, Übergewicht sowie die meisten Erkrankungen des Herz und der Psyche sowie viele Infektionskrankheiten. Das Problem liegt in der Überbevölkerung und in der industriellen Gesellschaft. Die moderne Medizin beschäftigt sich also vornehmlich mit Problemen, die das industrielle System erst selbst geschaffen hat. So, tja, wie wir es tun können. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter vorlesen, aber ihr merkt schon, das ist schon, einerseits ist es ein bisschen konfus. Also es ist jetzt nicht fachlich gesehen hätte man das Ganze besser strukturieren können, aber dann ist es ja auch eine Handreichung für Leute, die sich selbst radikalisieren wollen und mitmachen wollen. Einige Tipps zum allgemeinen Umgang, dann gibt es noch einige Tipps, worauf müsst ihr achten, wenn ihr eine Zelle bildet, ne, wenn ihr ihr habt halt nur Koordinationspersonen, die kann mit mehreren Personen Kontakt haben, aber sonst darf kein Saboteurmitglied mehr als zu zwei Leuten aus der Zelle Kontakt haben. Wenn die Zelle über eine gewisse Größe steht, dann muss sie sich teilen und dann müssen neue Leute rekrutiert werden und. Also sehr viel Detail, die Sachen, die ich jetzt mal weglasse. Ja, also nicht uninteressant zu lesen, aber einfach mit was für einem Selbstverständnis hier Opfer der Zivilbevölkerung in Kauf genommen werden. Ne, weil man ja sagt, okay, das Ganze dient ja einem höheren Zweck und das, was jetzt passiert, ist schlimmer als der zivilisatorische Zusammenbruch. Deswegen habe ich das mit dem Beispiel der Medizin auch nochmal genommen. So nach dem Motto, ja, wäre es nicht schlecht, wenn die moderne Gesellschaft zusammenbricht, weil es keine Medizin mehr gibt? Ja, dieses Argument zählt nicht, weil das sind ja alles nur Zivilisationskrankheiten, die wir dann ja nicht mehr hätten. Also Penicillin, Antibiotika brauchen wir eigentlich gar nicht. Oder wie? Ja, also, das zu Indymedia. Dieses Ding, wenn ihr euch das selber angucken wollt, guckt es euch an. Ich will den Link hier aber wirklich nicht rausgeben, weil aber wenn ihr auf Indymedia geht, was auch im Wayback Archive ist, da ist das Dokument auch drin, guckt es euch nochmal an. Warum nicht? Ne? Und wie gesagt, am zweiten Teil, ja, wie können wir einen schönen Zünder, Bastelbombe bauen mit Teilen, die wir auch im Baumarkt bekommen, ohne dass es jemand mitbekommt. Kauft mal lieber das Teil für 12 Euro statt das für 4 oder und solche Tipps sind auch noch drin. Und wie verkabelt man das Ganze gut und ja, unappetitlich. Mhm. Und halt, ja, offen, verfügbar für alle. Und wird da jetzt geahndet? Ne? Das ist ja auch immer der Punkt mit der Strafverfolgung. Ne? Wird nach den Berliner Leuten geahndet? Wird nach den Leuten, die das da gemacht haben, hier in Erkrath, wird da gefahndet? Gibt es da irgendwelche Fahndungserfolge? Ich weiß es nicht. Aber so ein, ne? Die fühlen sich sehr selbstsicher, dass sie solche Dokumente raushauen, will ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Wahrscheinlich existiert es gar nicht, genauso wie der Rassismus gegen Weiße. Ja, ich meine, natürlich kann man zu der ganzen Sache sagen, ja, da steckt so viel Taktik und Strategie drin, dass man auch sagen könnte, okay, also die da beschrieben wird in diesem Dokument, dass man auch sagen könnte, gut, vielleicht ist es Black Propaganda, vielleicht ist das Ganze, was jemand zusammengeschrieben hat, um die zu diskreditieren oder sonst was, wobei die Bombenbastelanleitung da irgendwie widerspricht, weil sobald du sowas veröffentlichst, bist du eigentlich mit einem Bein im Gefängnis, aber naja. Ach ja, wird einem warm ums Herz. Schön, wenn die so gut vorbereitet sind, nicht wahr? Ja, und was wir hier sehen, ist von das neue Video von Humo Duplex, von dem YouTube-Kanal. Der hat sich ja schon in zwei großen Videos, diesem unsäglichen MySyncX-Video, wo es ja unter anderem um die Kriminalstatistik gibt, wo die MIT da wie üblich, also wird ja nie richtig dargestellt, die Kriminalstatistik vom Öffentlich-Rechtlichen. Und der letzte Teil von dem Video war eigentlich so der schlimmste. Und das ist nämlich dieser Teil, von dem wir hier auch einen Ausschnitt sehen, von der Sendung, wo sie da den Vater von Louis Klamroth hingesetzt haben, den Schauspieler, der dann da irgendwie mit so einer sprechenden Kartoffel irgend so einen dämlichen Sketch aufgeführt hat. Und in diesem 3-Stunden-Video wird in aller kleinsten Details vernünftig hergeleitet, warum, also wie schlimm das eigentlich ist, was da dargeboten wird und was da so die Hintergründe sind von diesen Aussagen, die da so sind. Und nach diesem Video, ich habe das schon ein bisschen rumgeschickt, kann man eigentlich diese Sendung von der Tante da und diesem Team, was da wahrscheinlich hintersteht, also der Redaktion, die kann man eigentlich nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter beschäftigen. Also das, was sie da abgezogen haben, ist ja so eine Frechheit und so unwissenschaftlich und so feindselig und ja, zu verurteilen. Also das ist wirklich ein starkes Stück und das hat er ja richtig gut aufgearbeitet. Also schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die irgendwas entscheiden dürfen oder so, in irgendwelchen Parteien sind oder so, leitet sie ihn weiter. Auch wenn es 3 Stunden hat. Ja, ich habe es mir auch angesehen. Ganz, war schon echt schwer. Also ein bisschen. Aber wie immer auch absolut hochwertig. Ne? Und da kann ich den Kommentar nicht mehr vergessen. Ja, Australien probt den Zensurstaat oder so für uns schon mal, wie das so läuft, wenn den Jugendlichen ihren Account wegnimmt. Ja, und da sind jetzt Millionen Accounts gelöscht worden von den ganzen Jugendlichen eben. Und die versuchen sich woanders irgendwo was zu finden, auf irgendwelchen russischen Plattformen dann wahrscheinlich. Das so besser ist am Ende, wird man sehen. Ja, die Australier ziehen es auf jeden Fall voll durch, ne? Nach vorne, Auswertungen, bitte, ich nehme auf. Vorne von Auswertungen. Okay, YouTube auch. Okay. Mhm. Ja, keine halben Sachen. Also, du bist ja aber, kannst du doch nichts mehr zu tun, wa? Wenn du vorher Instagram, TikTok und YouTube geguckt hast. Und wirklich das hätte ich jetzt Facebook gar nicht so als Social Media auf dem Schirm gehabt. Krass, ne? Also im Endeffekt ist das ja sowas wie Netflix eigentlich. X, Reddit und Twitch. Ausgenommen sind Messenger, Roblox, WhatsApp, Facebook Messenger. Roblox, ja. Das kenne ich ja größtenteils nur von diesen 30.000 hier Rechtsextremismus unterwandert die Gaming-Branche Schwachsinns Beiträgen vom Öffentlich-Rechtlichen. Das ich dachte, die Kinder werden gerade bei Roblox im Chat radikalisiert, oder war es Minecraft? Ja, total. Tja, bei YouTube, das finde ich auch echt komisch. Warum sollen die nicht YouTube gucken können? Es also? Ist ja, es ist unmöglich, ey. Weil irgendjemand meinte sowas wie, die wollen nur, dass die Jugendlichen rein von der Schule indoktriniert werden. Irgendwo irgendwelche Informationen herbekommen oder so. Fand ich gar nicht so einen doof, den Gedanken. Ja, und vom Fernseher dann wieder wahrscheinlich. Ja, genau. Papa, können wir den Fernseher wieder einschalten, mein YouTube ist aus. Ja, genau. Und dann, gibt es eben wieder öffentlich-rechtlichen Informationsfluss oder so, oder RTL, dann wäre es bei uns. Ne? Aber das scheint ja dann hier nicht so das Zensurding zu sein, wenn die sagen, die Plattformen dürfen das selber durchsetzen quasi. Der Zuckerberg hat doch gesagt, 550.000 Accounts hätten sie gelöscht schon einen Tag. Schon am ersten. Ja gut, ich meine, Accounts-Zahlen sind immer schwierig. Ne? Über 4 Millionen Accounts sind generell über alle Netzwerke gepurged worden. Ja gut, wie viele neue Accounts sind in der gleichen Zeit entstanden? Ne? Ja. Wie viele VPNs? Ja, man darf halt nicht vergessen, dass es hier ja immer noch um Minderjährige geht. Und Minderjährige dürfen halt generell ja nicht alles. Ne? Also und das... Ja, Reddit klagt auf jeden Fall. Mal vorsorglich dagegen. Das war ja auch zu erwarten, dass das ihn da macht. Ne? Und scheinbar ist hier irgendwas darüber bekannt, ob sie da jetzt auch dann jetzt quasi eine Verifikation eingeführt haben oder so. Ganz am Ende Altersprüfung der Plattform überlassen. Noch sei es jedoch zu früh, um zu sagen, die Plattform, die Vorschriften vollständig einhalten, betonte die Leiterin. Denn in Unternehmen ist es selbst überlassen, wie sie das Alter der Nutzer und Nutzerinnen überprüfen, etwa über die Auswertung von Nutzerdaten, über hochgeladene Fotos oder eine verpflichtende Vorlage eines Ausweises. Der Meta-Konzern drängt deshalb darauf, dass die Betreiber von Apps zwar verpflichtet werden sollen, das Alter der Nutzer zu überprüfen und die Zustimmung der Eltern einzuholen. Meine Fresse, nee, mal darf ich Internet? Ja, naja, also. Und dass eine App herunterladen können. Das ist ja eigentlich der Punkt. Die Minderjährigen, die sind in der Obhut der Eltern und die Eltern haben eigentlich, ja, die Aufsicht über die Kinder, ja. die Verantwortung, in Anführungszeichen, was die Kinder online sehen und sowas. Die ist ja die einzige Möglichkeit, einen Wettlauf gegen Kinder zu vermeiden, die auf neue Apps ausweichen, um den Verbot zu hindern. Die suchen sich halt einfach eine andere Plattform, wenn die so weitermachen. Die sind doch nicht doof, die Kinder. Ja, es ist ja wesentlich schon mal gut, dass sie jetzt nicht da die Leute alle komplett nackt machen, damit sie das durchsetzen können, weil das war ja eigentlich die Befürchtung. Ist ja eigentlich mal die Befürchtung, wenn sowas einfach. Ja, aber das ist ja von vielen Leuten immer noch weiterhin das Ziel. Und wenn das jetzt quasi als Testballon komplett scheitert, weil die Unternehmen sagen, ja, wir sind damit überfordert, diesen ID-Check für unsere Kunden zu machen, das ist doch eigentlich eine behördliche Aufgabe auf der einen Seite. Und dann kann man sagen, ja, ihr seht doch, die Leute laden sich Apps runter, die nutzen VPN, die machen falsche Angaben, das funktioniert offensichtlich nicht, deswegen brauchen wir jetzt doch das harte System. Das wird da natürlich die logische Konsequenz sein aus dieser Aktion, dass das politisch gefordert wird in Australien. Wer denkt, dass es irgendwie anders sein wird? Ja, also, was das Gericht entscheidet, ne? Bei der Reddit-Sache. Aber ja. Noch nicht ganz abgeschlossen. Ja, und das haben wir ja, das hat ja jeder erwartet, ne? Also es gibt hier auf jeden Fall einen Absatz, wo ich sehr lachen musste aus diesem Artikel hier. Ich weiß nicht, ob du den auch gefunden hast. Weiß ich nicht genau, jetzt habe ich müsste ich was raussuchen, wenn es zu viel weiß, blick drauf. Also es geht um die, was ja angeblich nur die Grog-KI tut, nämlich halt irgendwelche Fotos von Frauen, denen halt ein Bikini anzuziehen oder so. Was sie natürlich verschweigen, ist, dass das ja auch häufig benutzt wurde gegen Frauen, die sich sowieso freizügig im Internet geben und denen dann halt gesagt wurde, so nach dem Motto, ja, bist doch eh hier irgendwie so eine. Wo ich dann halt auch noch sagen würde, naja, also ich meine, wenn man das halt tut und damit irgendwie was verdient oder so, dann ist es auf jeden Fall nicht dasselbe, wie wenn man jetzt einfach irgendjemanden, der das jetzt nicht so macht, dann so anzieht und es wird dann so ein bisschen so getan, als wäre es dasselbe. Genauso das mit den Jugendlichen stellen sie hier, glaube ich, auch falsch dar. Nach allem, was ich gehört habe, geht es größtenteils darum, dass Personen, die volljährig sind, mit dieser KI künstlich runtergealtert werden quasi, indem man dann halt sagt, zeig mal diese Person, verjünger die mal und so. Aber ich mag mich da auch irren. Und das Tolle hier war auf jeden Fall, dass sie hier geschrieben hat, also es geht um Schärfung, natürlich wieder das wunderbare Wort. Strafverschärfung. Und so irgendwo Ding, stand also. Dann hier... Das ist ja, dass es schon verboten ist, oder wie, sozusagen. Genau, das dürfen wir nicht hinnehmen, sagte Hubig, ne, das ist die Ministerin der Zeitung. So, jetzt kommt's. Bereits jetzt können KI-generierte Bilder den Straftatbestand der Kinderpornografie erfüllen. Was? Auch gegen die Verbreitung von KI-manipulierten Bildern von Erwachsenen könnte man schon heute rechtlich vorgehen, erläuterte Hubig. Das reiche aber nicht aus. Zitat, wir erstellen derzeit den Entwurf für ein digitales Gewaltschutzgesetz. Wir wollen angemessene Strafen für Deepfakes, die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen verletzen. Okay. Mit anderen Worten, das ist alles schon strafbar, aber es reicht uns natürlich nicht. Weil hier haben wir jetzt wieder einen wunderbaren, da können wir dann Leuten mit einem, in Anführungsstrichen, Gewaltschutzgesetz wieder irgendwelche Scheiße reindrücken. Ja, da steht eine Menge schon drin, glaube ich. Irgendwelchen schwammigen Dreck da irgendwie reinreiben. Und irgendwelche, ja, Sachen, wo kein Mensch weiß, was ihnen da wieder irgendwie einfällt, da irgendwie mit rein puzzeln, um mit diesem hier zu winken und zu sagen, hier, guck mal, die Menschen leiden. Und dann sagt man so im Halbsatz irgendwie, ach ja, das ist natürlich alles schon strafbar. Diese Sachen, von denen wir euch gerade gesagt haben, die verwerflich sind, die sind auch alle strafbar. Aber lass doch mal ein neues Gesetz machen. Wie wär's damit? Also, fällt einem echt viel nichts so ein. Aber das ist Politik in diesem Land. Das ist so der Standard. Ja, mit Strafmaß oder so, das hat jetzt auch nichts mehr so richtig zu tun. Ne? Also im Titel steht ja was von Strafmaß. Wir wollen angemessene Strafen für Deepfakes, die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen verletzen. Ja, was auch immer das damit bedeuten soll. Ja, genau. Aber sie sagen ja nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise benötigt wird. Das tun sie ja nicht. Sie sagen, die Menschen leiden, guck mal hier, wie schlimm. Ach ja, das ist übrigens alles schon nicht in Ordnung. Aber wir machen jetzt ein neues Gesetz. Ja, steht da nochmal mehr drin, als wir jetzt hier nur so angeben. Ne? Geht dann weiter. Beste Durchsetzbarkeit eigener Rechte müssen auch weiter geschehen. Ja, genau. Natürlich, die bessere Durchsetzbarkeit. Das ist aber ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja. Wir können ja ein paar Meldestellen dafür einrichten, warum nicht? Wir müssen endlich triple, double illegal das machen. Weil ansonsten, ja, und schließen tun sie natürlich mit, ja, das böse X und Grog, die von der Leyen sagt ja schon, wir müssen das überprüfen. Und mit Zensur hat das nichts zu tun. Man kann das der KI nicht abgewöhnen. Ja, naja, ich meine, es gibt halt, du kannst ja schon du kannst dieses Alignment machen, wo du dann sagst, wenn die Leute halt diesen Begriff oder jenen Begriff benutzen, dann geht das halt alles nicht. Oder du kannst natürlich der KI beibringen, dass sie generell alle Frauenbilder nicht mehr verarbeitet oder solche Dinge. Das kannst du halt machen. Das geht halt schon. Aber das ist ja halt schon auch so doof. Ich habe letztens, auch mal so ein Ding, Trial-Periode gemacht von irgend so einem KI-Ding. In so einer Bildbearbeitungssoftware und dann wollte ich da irgendwie drei Bilder von irgendwelchen Tieren irgendwie haben und hat die KI mal gesagt, nein. Also die das glaube ich dir auch, das ist ja auch richtig. Ich denke nur, man kann sich das doch privat installieren und dann löst man diese Dinger raus und dann kannst du dir wieder machen, was du möchtest. Da kann man nichts lokal installieren, das ist doch alles in der Cloud auf irgendwelchem Kram. Kann man sich nichts installieren. Das ist sowieso schon so, dass, also bei X und Grog ist es halt nicht so, aber das ist ja dieses Ding, diese KIs, die sie halt so anpassen, dass man damit halt nichts machen kann, mit denen kannst du dann auch wirklich nichts machen. Da sagst du dann irgendwie, ja, mach mal Feuer in den Hintergrund oder so, und dann sagt die, nein, das kann ich leider nicht, weil das verstößt gegen meine Regeln, Inhaltsregeln für Gewaltdarstellungen oder keine Ahnung wie was. Also, das ist halt total scheiße, da kannst du halt auch überhaupt nichts mehr mit anfangen und das bringt halt auch nichts. Und das wollen sie dann hier wahrscheinlich auch so haben. Es ist halt wieder das übliche Ding, dass sie sagen halt, die Leute können damit nicht umgehen mit ihrer Freiheit da irgendwie. Und witzigerweise sagen sie auch noch, dass man, wenn man das so verwendet, wie es hier missbräuchlich verwendet wird, dass es dann halt auch eigentlich nicht erlaubt ist. Und dass es da eigentlich schon alle Handhabungsmöglichkeiten gibt. Aber wir können ja nicht einfach zulassen, dass Dinge passieren, die wir nicht wollen. Und wenn es jetzt so ist, dann sehen wir ja nachher noch aus, wie die Leute, die es nicht gebacken kriegen, irgendwie das Recht durchzusetzen. Also müssen wir natürlich jetzt das 30-fach Gesetz hier wieder irgendwie machen, wo wir irgendwie dann reinschreiben, ja, wahrscheinlich wird da drinstehen, alle KI-Anbieter werden am Mittwoch verboten, wenn sie es am Dienstag nicht verhindert haben oder irgend so eine Scheiße. Irgendeine Scheiße werden sie sich da schon ausdenken. um das irgendwie den Leuten wieder kaputt zu machen, die da irgendwas Lustiges mitmachen wollen. Ich habe mir zum Beispiel diese Woche das erste Mal mit Grog so ein Bild bearbeiten lassen und ich habe hier das Bild von hier dem Typen bei Lanz, da dem Günther, habe ich in das Spiegeluniversum von Star Trek versetzen lassen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ja, aber wir dürfen natürlich keine Nice Things haben, das ist natürlich verboten. Ja, jetzt sind wir auch schon bei Lanz gelandet, weil da ging es ja auch groß um die Frage, ob er es jetzt bei seinen Aussagen nur um Social-Media-Verbot für Jugendliche gegangen wäre oder um das Verbot von irgendwelchen Medien. Und da gab es ja dann die witzige oder ja tragikomische Wendung, dass sie irgendwie in der nächsten Folge dann er und die Leute eigentlich mit vorbereiteten Clips irgendwie versucht haben, das Bild zu erzeugen, dass das ja alles nur ein Missverständnis war und ja, nicht nur ein Missverständnis, sondern auch ein gestreutes Missverständnis quasi von Seiten von News und den Angesprochenen. Desinformation. dass ja der Günther eigentlich dann nur von Social Media Verbot geredet hätte. Und hier, das ist die Webseite von dem Welchering, Peter Welchering. Und der hat ja eine Inhaltsanalyse gemacht. Und die Inhaltsanalyse schreibt ja also nochmal mit Timecodes aus dem Transkript, zitiert die hier genau die Zusammenhänge, in denen die ganzen Sachen, also was da gesagt wurde und in welchen Zusammenhängen das gesagt wurde. Und er macht dann immer noch so ein Fazit, wo er dann quasi sagt, okay, das, was wir jetzt hier gerade gehört haben, ist dies, das und das. Und dann hat er jetzt hier also als erstes erstmal Günther bringt hier Bedrohung durch Tech-Konzerne in einen Zusammenhang mit einem etwaigen AfD-Verbotsverfahren. Und das nächste ist dann, Tech-Konzerne infiltrieren auch Kinder in einem für die Demokratie schädlichen, soll das wahrscheinlich heißen, Sinn, na, was Günther da gemeint hat. Und dann geht das hier weiter. Und ja, nachdem er das dann irgendwie hier bejaht hat, da ging es dann nochmal um das Social Media Verbot. Und als nächstes, die Diskussion wird nun um digitale Abgabe und traditionelle Medien erweitert, weil Günther dann gesagt hat, Lanz hat gefragt, Tech-Konzerne regulieren. Günther hat gesagt, absolut, Digitalabgabe, um traditionelle Medien auch in unserem Land zu stützen. Das ist ja übrigens auch so ein Ding von der CDU, was sie seit 10 Jahren probieren oder noch länger und was sie nie hinbekommen haben. Eine Demokratie funktioniert nur, wenn diese Institutionen funktionieren. Also die traditionellen Medien, das sind diese Institutionen. Die funktionieren ja nicht so richtig. Ja, dann ging es um Interessen der USA, auch in Bezug zu Europa, also JD Vance und so weiter. Und dann Erweiterung des Themas Social Media Nutzung auf die gesamte Bevölkerung. Weil er dann hier gesagt hat, an Medienvielfalt sind sie auch nicht interessiert, sagt Ammann. Und Günther sagt, auch das nicht. Und das funktioniert ja genau über diese Dinge. Und wenn wir unsere Kinder und Jugendlichen nicht dagegen schützen, wenn wir nicht selbst auch verstehen, ich meine, 3% der Deutschen haben Vertrauen zu sozialen Medien und gucken wir uns doch einmal an, wie viel wir soziale Medien konsumieren. Na genau, und dann sagt der Welchering halt, Erweiterungsthema Social Media Nutzung auf die gesamte Bevölkerung. Und so ist es ja auch. So, dann Hinführung, soziale Medien werden von Politikern genutzt. Wenn Günther sagt, ich meine, selbst Politiker, die im Bundestag sitzen, selbst Abgeordnete in unserer Fraktion, die gucken sich so einen Quatsch an und die merken auch nicht, dass bestimmte Medien auch darauf einsteigen. Ich meine, da sind ja mittlerweile auch Medien. Und Lanz sagt, was meinen Sie damit? Ich meine, viele Medien orientieren sich ja mittlerweile an diesen ganzen sozialen Medien, indem sie ja selbst politische Agitation betreiben und ja nicht mehr Journalismus machen. Und wenn wir uns nicht mal davon frei machen? Und dann sagt, woran denken Sie jetzt? Sagen Sie es mal deutlich. Und Günther sagt, naja, ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Aber diese ganzen, als es in der großen Koalition, groß muss man ja ein bisschen vorsichtig sein. Dann ist eine mittelgroße Koalition, Günther, Koalition, ja, mit SPD gemeinsam. Wenn die in eine Schieflage gekommen sind, öffentlich, hatte das immer was damit zu tun, dass sich Politik auch davon beeinflussen lässt, wie bestimmte Medien auch versuchen, ihre eigenen. Und dann sagt, sie denken an Brosius Gersdorf. Na, also hier geht es nicht um 16-Jährige, hier geht es um Politiker von Kollegen von Herrn Günther. Und er sagt, ja, Brosius Gersdorf zum Beispiel. Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? News und solche Portale. Und es gibt Abgeordnete meiner Union, die solche Portale lesen, die so etwas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr aufwachen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen und zivilgesellschaftliche Organisationen auch uns mit denen zusammenschließen, um uns gegen solche Exzesse auch zu wehren, dann werden wir unsere Demokratie in Deutschland in den nächsten 10 Jahren nicht wiedererkennen. So, und dann schreibt der Welchering zu dieser Aussage, News und solche Portale werden ja als Gegner, Feinde der Demokratie bezeichnet. Ja, und genauso ist es ja auch. Und Lanz sagt, oder zerstören. Und Günther sagt, zumindest wirken wir damit, wenn wir uns dem nicht entgegenstellen. Und dagegen müssen wir, glaube ich, alles, was dieses kleine parteipolitische Gegeneinander und gucken, wo sitzt wer an der Stelle durch. Ich glaube, es den Leuten mittlerweile zuwider, wenn Regierungen unser Land in die Krise regieren, dann wollen die Parteien haben, die an einem Strang ziehen, die die Dinge in die Hand nehmen, die die Dinge umsetzen und die wollen nicht hören, wer sich in welchem Punkt durchsetzt, das glaube ich. Und da dürfen wir halt auch diese Medien nicht immer Steilvorlagen auch geben, indem wir uns irgendwelche Kleinigkeiten miteinander streiten. Und ich glaube nur, das ist am Ende der Weg, um Extremisten klein zu kriegen und wieder eine Stabilität in Deutschland hinzubekommen. Ja, ganz bestimmt. Diese Medien ausschalten, das ist der Weg, Herr Günther. So, und Herr Welchering schreibt dazu, Warnung von Günther, den oben genannten Medien, Klammern diesen Medien, nicht immer Steilvorlagen zu geben. Und Lanz fragt, also was Sie jetzt gerade sagen, ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten. Und dazu schreibt Herr Welchering, worauf bezieht sich es, nachdem Lanz fragt, ob es reguliert, notfalls zensiert, sogar verboten werden muss? Vom breiten Kontext nur auf die beiden letzten Abschnitte, auf diese Medien. Abschnitt direkt davor. Namentlich genannt im zweiten Abschnitt davor, News. Günther sagt, ja, Pause. Schreibt Herr Welchering, Pause. Die Antwort Günther bezieht sich direkt auf die Frage von Lanz, ob es reguliert, zensiert, verboten werden müsste. Lanz Frage wiederum bezieht sich auf die, schon inhaltsanalytisch angemerkt, auf die in den beiden Abschnitten davor erwähnten, diese Medien und News. Lanz sagt, darüber reden wir? Günther sagt, wir reden darüber, dass Social Media darf bis 16-Jährigen nicht mehr zugänglich gemacht werden. Ne? Und das ist jetzt das, worauf sie sich jetzt aufhängen, dass er damit dann um die Ecke kommt. Und da brauchen wir eine Zusammenarbeit und Unterstützung, auch diese Unternehmen, ähnlich wie Australien, das gemacht hat, um unsere Jugend zu schützen vor Desinformation, vor sexuellen Übergriffen. Die Pause okay. War einfach zu lang, als dass man das noch zusammenhängt. Also ich dachte ja eigentlich, dass es auch bei diesen Sachen da in Australien ja größtenteils ums Prinzip halt geht, dass die Kinder nicht da am Handy irgendwie sitzen sollen. Ja, wahrscheinlich sollen die raus in die Outbacks, genau. Ja, ist doch nicht alles nur Outback in Australien, aber gut. Ja, Scherz. Ja, sollen sich hier vom Dingo aufessen lassen, oder wie? Gold suchen gehen. Aber das mit der Desinformation, sexuellen Übergriffen, ich weiß nicht, ob das hier jemand behauptet hat, dass es darum geht, aber gut. Aber Günther, ja, das ist auffallend, so ein paar Buzzwords eben noch reinwerfen, ne, der Günther. Mhm. Das hat der Steine für gesagt, Günius Eckernförde, macht einen Lauten so ungefähr. Ja, irgendwie ist da was dran, ne? Ich finde, das ist ein bisschen hochgekocht. Also, ja, ich finde es eindeutig, es ist auch eindeutig, dass es eindeutig überall so verstanden wird. Und dann gibt es eben die Leute, die glauben, wir hätten keine gemeinsame Wirklichkeit mehr. Ja, und die uns das ausreden möchten, was wir eine gemeinsame Wirklichkeit hätten. Wie der doofe Lanz jetzt irgendwie neuerdings dann eben. Und ja, ich weigere mich ein bisschen damit, mich damit zu beschäftigen, weil ich das ein bisschen. Gemeinsame Wirklichkeit, ja. Was denn? Ja, das gibt es doch praktisch nicht mehr. Und hat es immer gegeben, speziell in solchen Fällen, wo so eindeutige Beurteilungen zu fällen sind. Das ist ein Witz. Das ist gemeinsame Wirklichkeit. Wenn beiden gesund gewesen wäre oder sowas. Die gemeinsame Wirklichkeit ist vielleicht, wenn irgendwo der Strom ausfällt oder die Ampel nicht schaltet oder so. Das ist vielleicht eine gemeinsame Wirklichkeit, aber. Ja, aber das ist, wie gesagt, ich denke, das hat es gegeben und das muss auch eines der Ziele sein. Denn nur davon kann man doch auch zu gemeinsamen Problemlösungen kommen, weiß ich nicht. So funny. Ja, auf jeden Fall haben wir eigentlich auch ein Grundgesetz mit Grundrechten, die genau sowas verhindern sollen, dass man solche tollen Ideen überhaupt hat, aber gut. Ja, auf jeden Fall schreibt der Welchering jetzt hier zu dieser Aussage dann, hier folgt zunächst eine relativierende Bezugnahme auf die Forderung, soziale Medien erst ab 16 frei zugänglich zu machen. Dann kommt der Lanz wieder und sagt, was ist mit dem Rest? Wenn Sie sagen, da gibt es Portale, die agitieren, die berichten da Dinge, die dann Kampagnen sind, mit Journalismus nichts mehr zu tun haben, so haben Sie es gerade ausgedrückt, dann würden die sagen, Entschuldigung, das ist Meinungsfreiheit, das ist auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. An welchem Punkt greifen wir dann ein in so etwas Wichtiges und Wertvolles wie Meinungsfreiheit? Verstehe ja das Argument. Naja. Und dann sagt der Günther, ich habe ja gesagt, es ist nicht nur die Aufgabe von Politik, Demokratie zu schützen, das ist unsere Hauptaufgabe. Ja, aber in dem Satz davor ist der Lanz doch selbstverständlich davon ausgegangen, dass in die Meinungsfreiheit eingegriffen werden soll. Er fragt doch nach, in welchem Moment sollen wir denn eingreifen in die Meinungsfreiheit? Ja. Er ist doch selber davon ausgegangen, dass der Günther das so gemeint hat. Ja, oder er fragt ihn halt nochmal nach dem konkreten Ding, wo er jetzt halt wieder auf Social Media ab 16 war, ja, nachdem es da vorher um was anderes ging. Ja, und er sagt jetzt, ich habe ja gesagt, es ist nicht nur Aufgabe von Politik, Demokratie zu schützen, das ist unsere Hauptaufgabe. Aber ich finde, alle zivilen Organisationen müssen auch sich zur Demokratie bekennen. Sag mir, wo du stehst. Und ich glaube auch, dass es innerhalb der Medien auch mal eine Diskussion darüber geben muss, welche Qualitätskriterien müssen Medien eigentlich auch erfüllen. Ja, das ist, glaube ich, ganz schlecht für einen Öffentlich-Rechtlichen, Herr Günther. Dann natürlich ist es so, wir haben ja bei uns zum Glück Pressefreiheit, Meinungsfreiheit in unserem Land. Naja, das mit dem Glück, das finde ich auch eine komische Formulierung in diesem Zusammenhang. Das ist ja eigentlich nicht die Fortuna, die uns das beschert, solche Freiheiten, sondern die stehen eigentlich nicht ohne Grund, stehen in so einem Gesetz. Aber gut. Aber wenn man solche Einflüsse hat wie Medien, dann muss man eben auch bestimmte Qualitätskriterien auch reinhalten. Und gucken wir uns an, findet das heute noch statt, dass man eine zweite Quelle prüft? Findet das noch statt, dass Journalisten wirklich, ich sage mal, wahrhaft auch berichten und auch nicht nur Meinungsmache machen? Ach so, korrektiv und so, oder wie ist damit jetzt gemeint? Ja, scheinbar nicht. Also wenn ich mir Newsartikel angucke, mit denen ich irgendwas zu tun habe, kann ich nur sagen, da stimmt in der Regel nichts drin. Das ist einfach vollkommen faktenfrei, was an der Stelle gemacht wird, aber die treten eben auf und machen den Eindruck, Leute, als wäre das sozusagen im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, was man in unserem Land sagen darf. Und ich glaube, es ist einfach falsch, wenn man das einfach so hinnimmt. Und wir müssen das eben auch kennen in der Politik, die ich nicht gut meinen mit unserer Demokratie, die es nicht gut meinen mit unserer Demokratie. Und das, glaube ich, ist nicht nur unsere Aufgabe, ja, auch von der Bewegung, die wir Macht zuspielen und so Pressure Groups, die da auch mitspielen, in so einem Sinne wahrscheinlich. Oder ja, aber auch geht es hier jetzt auch nochmal klar darum, dass News eingeschränkt werden soll. Das finde ich. Jetzt kannst du hier Jahre von Weltraumaffenkram abspielen mit diesen ganzen Humbug-Funk-Formaten, was die sich schon alles geleistet haben an Dingen, die da als Tatsachen uns präsentiert werden. Oder dieses MIT oder ne, lauter so ein Zeug, wo ja auch von Tatsachen gesprochen wird, die eigentlich nur Meinungen sind. Und zwar mit einer reißerischen Überlegenheit aus der Position des allwissenden Philosophen und jeder, der was anderes sagt, hat sowieso keine Ahnung. Das ist ja der Stil, der immer durchgeprägt wird. Und man kann News vorwerfen, dass die reißerisch formulieren, clickbaitig sind und sonst irgendwas. Aber dass sie irgendwelche Fakten einfach erfinden, so wie es oder irgendwelche Nebenkriegsschauplätze komplett aufblasen zu einem Popanz, der dann auf einmal ein gesellschaftliches Problem sein sollte, wie es beispielsweise explizit korrektiv macht, die machen ja nichts anderes, das machen sie nicht. Ne? Gut, manchmal regen sie sich über Sachen auf, die vielleicht nicht so wichtig sind, okay, ja, aber faktisch falsch, ne, faktisch falsch muss erstmal nachgewiesen werden, ne? Ja, und zu diesem letzten... Ich meine, News wird ja auch andauernd verklagt, ne, da hatte ich auch irgendwas gelesen von irgendeinem Anwalt, der sagt, okay, ja, News ist mein Klient, aber ich vertrete auch andere Nachrichtenmedien, da habe ich einen ganz guten Überblick, wie viele Fälle da laufen und ja, ne, News wird halt, muss halt, hat halt quasi immer dieses Damoklesschwert über sich hängen, dass sie ja eigentlich auch nichts faktisch Falsches berichten dürfen, weil dann hätten ja alle den Beweis, ah, jetzt haben wir den Beweis und so. Ne, deswegen, tja, aber reißerisch, ja. Mir zu reißerisch. Ja. Ja, und das letzte Fazit, was er jetzt zu diesem hier noch hatte, Herr Welchering, ist Erweiterung auf Aufgabe von Politik, Demokratie zu schützen, Forderungen nach Qualitätskriterien für Medien, Nennung von News, bei denen in Bezug auf Artikel zum Thema Günther nicht stimme. Ja, das ist das, was wir hier lesen, ja. Und das ist halt, kann man halt mindestens, sag ich mal, als Geraune bezeichnen, diese Geschichte, wenn nicht sogar als ja, halt als Forderung, diesen Medien halt auf die Tasten zu treten oder so, wie sie es bei Apollo gemeint haben, von der SPD her. Und halt, ja, die halt, weil die ja eh nur lügen und so muss man es ja verstehen. Nur die lügen ja nur und nennen das dann Meinungsfreiheit und da wird ja überhaupt nichts geprüft und lauter so Sachen, ne? Also. Das ist halt das, was man hier liest, was er halt sagt. Ne? Also, und dann hinterher zu sagen, ihr habt das gar nicht gehört, in Wahrheit ging es ja die ganze Zeit nur um Social Media für 16-Jährige. Wenn das nur eine dusselige Meinungsordnung ist, dann würde ich da noch einen Eidover kloppen, aber ich komme dann auch von der CDU da in in Schleswig-Holstein jetzt dann mit so einer neuen Forderungsliste um die Ecke, wo sie dann entsprechende Forderungen aufstellen und so. Habe ich jetzt nicht parat, habe ich nie mitgebracht, habe ich überlesen, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist ja eben auch, dass sie da entsprechende Konsequenzen ausziehen, beziehungsweise mit dieser Argumentation dann eben sich solche Gesetze stricken. Das ist doch das, was man eben nicht akzeptieren kann. Geht mir jedenfalls so. Ja. Mal gucken, wie ein Gericht entscheidet. Der Steinwürfler hat gesagt, hat er jetzt gegen ihn geklagt. Das ist zwar irgendwie auch Quatsch. Wie gesagt, naja, das ist eigentlich Aussage, nicht so ein Quatsch. Aber das ist halt wieder dieses, sie klagen da jetzt, dass er das als dass ja, er das Neutralitätsgebot seines Amtes damit missachtet hat, indem er solche Forderungen hat. Ja, soll das unterlassen halt, okay, soll er halt eine Unterlassungserklärung einfordern. Ja, okay, das hat er schon gesagt, dass sie das nicht machen, aber ja, es gibt ja diesen Neutralitätskram, er ist ja halt ein Ministerpräsident und nicht irgendein Politiker nur, der jetzt seine Partei vertritt oder so. Und das war ja bei Merkel mit Wahl muss rückgängig gemacht werden und diesen Sachen auch so. Und die ist ja auch da im Endeffekt verurteilt worden. Und was hat das für eine Konsequenz? Eigentlich gar keine. Was das man hinterher sagen kann. Ja, die hat ja genau, das ist das Problem, dass es vielleicht dann doch gar keine Konsequenz hat, beziehungsweise wenn, dann ziehen sie wieder die Konsequenz raus, dass sie ihr Gesetz anders stricken müssen oder anpassen entsprechend oder so. Und dann beim nächsten Mal, wenn das vor Gericht kommt, dann muss es eben ja, verurteilt werden, weil es dann neuerdings im Gesetz steht. Peng. Ne? Naja, auf die werden sie ja wohl nicht kommen, dass sie sich da noch extra naja, das Zensurgesetz zu machen. Beinbinden. Doch noch, ne? Mhm. Schön. So dazu kann ich mir noch vorstellen. Ja, und das ist hier, das war hier mal. Dann hast du es ja nicht, glaube ich, oder? Vom letzten Jahr, ja. Hier von der CDU in Schleswig-Holstein ein Leitantrag. Also Leitanträge sind ja immer so welche, die auf so Parteitagen gestellt werden, quasi vom Vorstand selber, von den leitenden Persönlichkeiten, die sie also unbedingt gerne da verabschiedet haben wollen, und die werden meistens auch als erstes erstmal beraten und am größten beraten und eigentlich auch in der Regel nicht abgelehnt. Also ich weiß nicht, ob jemals in der Geschichte von Deutschland mal irgendwo bei irgendeiner Partei irgendwie ein Leitantrag abgelehnt wurde. Das hätte, wenn, einen Seltenheitswert. Okay. Und hier geht es jetzt halt um Demokratie schützen, Desinformation sowie Hass und Hetze im Netz wirksam bekämpfen. Und jeder von den Leuten, die uns zuschauen, wird wahrscheinlich schon wissen, dass natürlich sowohl Demokratie halt dehnbarer Begriff ist, der nicht klar definiert ist, nach dem, was die da machen, genauso wie Desinformation und Hass und Hetze und wirksam bekämpfen. Ja. Also wir können uns ja, das geht natürlich ein bisschen länger, aber wir können uns ja mal durchlesen, was sie fordern. Dann gibt es dann immer so einen, die CDU fordert Punkt. Das ist vielleicht nicht ganz fair, weil das ergibt sich ja eigentlich aus dem, was davor alles steht, aber wir beschränken uns jetzt mal darauf. Ja, das Erste, was sie hier fordern, ist ein bundesweites Bildungsprogramm zur Stärkung von Medien-, Digital- und KI-Kompetenz, insbesondere für junge Menschen. Na, weil die Leute sind ja alle blöd, die verstehen das alle nicht, muss man denen ja erstmal erklären, wie es funktioniert. Ja, und das haben wir ja hier auch oft genug behandelt, egal wie man das Thema anguckt, immer wenn es um Medien oder Digital- oder KI-Kompetenz geht, es geht immer um das Gleiche, vertraut den vertrauenswürdigen Personen und niemandem sonst. Genau. So. Und mehr heißt es so. Ja, also das Beste, was die dann irgendwie mal sagen, ist, mach mal eine Reverse-Bildersuche oder so. Oder such dir mal eine zweite Quelle. Das ist ja vernünftig, aber wie du schon gerade gesagt hast, häufig läuft es halt vor allen Dingen darauf hinaus, dass man halt sagt, ARD und ZDF sind seriöse Quellen und alles andere ist irgendwie nicht seriös oder so. So, die kontinuierliche Weiterentwicklung zeitgemäßer Medienbildung in Schulen, beruflichen Schulen und Hochschulen. Whatever. Die gezielte Fortbildung von Lehrkräften zur Stärkung des reflexiven Umgangs, insbesondere mit sozialen Medien und deren Wirkung auf Kinder und Jugendliche, digitale Resilienz und kritischen Urteilsfähigkeit. Ja, ist im Endeffekt also auch eine verschwurbelte Variante. Reflektivem Umgang würde ich den Satz verstehen. So verstehe ich es ehrlich gesagt nicht. Was ist ein reflexiver Umgang? Das meinen Sie wahrscheinlich damit. Reflektiv meinen die, oder? Ja, meinen sie wahrscheinlich, ja, würde ich auch sagen. Reflexiv verstehe ich nicht. Also sie sollen immer, wenn man ihnen irgendwie auf den Fuß haut, sollen sie die Zunge rausstrecken. Ja, aber wenn was auf Social oder was ist das für ein Reflex, den man haben will? Oder wenn eine Scherkachel der AfD erscheint, einmal übergeben, bitte. Also, nur eine schöne Pavlov-Reflex. Ja, ja, genau. Diese Ludovico-Methode ist das wahrscheinlich von Uhrwerk Orange oder so. Der reflexive Umgang. Mies. Ja. Funktioniert zur EU. Ja, ich denke mal, es wird auch so viel bedeuten wie. Wir sagen den Kindern, ja, es stimmt nicht alles, was in diesem Internet steht. Ja, wisst ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Es ist nicht alles richtig, was da drin steht. Ist nicht so wie in der Zeitung oder wie bei ARD und ZDF. Oder in der Schule. Ja. Die Entwicklung und kostenfreie Bereitstellung zielgruppengerechter Bildungsangebote durch Landesbeauftragten für politische Bildung. Oh, ja, ja. Was die Landesämter oder Bundesamt für politische Bildung so von sich geben, das kennen wir ja alles. Das ist ja auch einseitig und teilweise eher schädlich als und eher Verbreitung von Desinformationen als irgendwas anderes. Politische Bildung als lebenslanges Lernfeld für alle Bevölkerungsgruppen sowie die gezielte Bekämpfung von Fake News, Hate Speech und Extremismus durch gemeinsame Kampagnen aller demokratischen Kräfte. Also im Endeffekt hat der Günther hier sein eigenes Parteiprogramm vorgelesen als in seiner Funktion als Landesvater da. Ja. Also das ist ja auch schon wieder, also was da dahinter steckt, glaube ich, das ist ja dieses Ding, dass politische Bildung sich ja im Endeffekt an Jugendliche und Kinder richtet, also größtenteils an Jugendliche. Und du halt erwachsene Menschen eigentlich nicht politisch bilden, darfst pädagogisch irgendwie so vom Staat her, weil diese Menschen halt erwachsen sind, also im Endeffekt voll ihres Willens ausübend und sich halt selber überlegen können, ob sie jetzt Bock haben, sich jetzt in irgendwelche Themen einzuarbeiten oder halt eben nicht und oder das irgendwie wegzuignorieren. Und das ist eigentlich nicht so, dass man alle mit dieser politischen Bildung bespaßen darf oder in Firmen oder so. Das hatten sie ja auch schon mal irgendwie gesagt, dass das doch am besten in Firmen auch alles kommen sollte mit der politischen Bildung und so. Ja, weißt du, das sind Geisteswissenschaftler, die Geisteswissenschaften betreiben. Pff, nimm und friss. Ich hab nichts anderes. Keine Ahnung, wie soll ich das verstehen sonst, ne? Ja, es ist schon ein starkes Stück, wie das auch formuliert ist alles und so. Das stimmt schon, ne? Ja, das ist natürlich alles noch kein Gesetz. Das ist ja nur das, was sie da irgendwie mal gefordert haben. Aber gut, die sind ja jetzt an der Regierung. Also können sie ja da auch in die Richtung weiterarbeiten. Jetzt ist ein nächster Abschnitt. Also hier geht es jetzt um andere Dinge. Also sind wir jetzt irgendwie beim Digital Services Act und so. Und da fordern sie jetzt hier die zügige und konsequente nationale Umsetzung des Digital Services Act zur Bekämpfung strafbarer Inhalte auf digitalen Plattformen. Also mit anderen Worten auch wieder, was sowieso alles schon illegal ist, bitte mal, ja, keine Ahnung. Eine Offenlegung und Bekämpfung systematischer Risiken wie Desinformation, Hassrede und algorithmischer Verstärkung durch Plattformbetreiber. Das ist die Verschwörungstheorie, dass die Plattformen das ja alles so geil finden und da so viel Geld mit verdienen und bla bla bla. Dabei verdienen die ja in Wahrheit Geld mit lauter unverfänglichem Scheißkram. Die verdienen Geld mit irgendwelchen Katzenpianos und irgendwelchen Late-Night-Shows, ja, oder vielleicht auch nicht mehr so viel wie früher, aber halt mit irgendwelchen Sachen, die halt abgenommen sind, die halt werbefreundlich sind und nicht mit irgendwie Bildern von Gewalt oder irgendwelchen kontroversen Themen oder solchen Dingen. Damit verdienen die ihr Geld nicht. Aber oben stand auch schon, dass es eben wichtig ist, dass das zügig und konsequent umgesetzt wird. Also das liest man auch immer wieder. Und da frage ich mich, was habt ihr denn so eilig damit überhaupt? Ne? Mann, DSA. Ja, das kommt natürlich, ja, was heißt eilig? Es kommt halt von diesem, es ist ja eigentlich schon strafbar, aber es ist halt nicht perfekt, das System. Wir sind halt immer noch der Meinung, dass es nicht ausreichend funktioniert und deswegen sagen wir jetzt mal konsequent. Ja, und die EU-Regeln müssen ja in nationales Recht umgebastelt werden. Da haben sie ja ein bisschen Recht mit der nationalen Umsetzung, dass das dann irgendwie auch mal ein bisschen dauert und so. Das ist aber auf der anderen Seite auch wieder komisch, weil bei diesem Digital Services Act geht es ja eigentlich nicht um irgendwelche Gesetze bei uns im Land. Da geht es ja eigentlich um diese Regeln, die sie da irgendwie haben, die sich ja auch... Genau, europäische Harmonisierung natürlich. Ja, ne? Ja, genau, und auf irgendwelche Marktregeln dann, halt. Die Sicherheitsarchitektur, die Bürgerrechte. Aber unser Internet funktioniert doch immer noch auf Landesebene, oder nicht? Also nicht, oder nicht? Wollen wir irgendwas tun? Wegen der Medienaufsicht und so, ja. Ja, vielleicht hängt es damit zusammen, ich weiß es nicht. Tja, ich weiß übrigens, wo das mit diesem reflexiven Umgang herkommt. Es bedeutet so gesehen das gleiche wie reflektierter Umgang, aber es kommt von Selbstreflexion und von dem Reflective Impulsive Model. Das ist eine sozialwissenschaftliche Theorie aus dem amerikanischsprachigen Raum und das ist dann halt mal wieder die Übersetzung ins Deutsche. Das ist aber auch reflective und nicht reflexiv. So ist dieses Wort da. Das ist aber auch reflective und nicht reflexiv. Ja, okay, da müssen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, als ich brauche keine. Das, so kann ich mir das nur erklären. Das ich brauche jetzt keine zweite Quelle, brauche ich nicht prüfen und ich vertraue einfach den Weltraumaffen. Sie wollen auf dem Fuß genau, den autoritären Weltraumaffen zu vertrauen. Genau. Überschreibt uns all eure weltlichen Güter. Den schnellen strukturellen und personellen Ausbau der Bundesnetzagentur, ja genau, mit dem grünen Chef, die wollen wir haben. Als durchsetzungsstarke Kontrollinstanz für digitale Dienste in Abstimmung mit dem neuen Digitalministerium zur Vermeidung von Doppelstrukturen. Ja, wir wollen keine Doppelstrukturen, wir wollen nur Mohamed Gaffa oder wie er da irgendwie heißt, oder Ahmed, wie man ich sage, glaube ich, von der Muslimbruder-Universität in Kairo, den... Keine Doppelstrukturen, bitte. Der alleine reicht. Oh Mann. Gut, ja. Ja, das ist jetzt voll, der nächste Absatz. Wo geht's hier? Worum geht's hier? Transparenzpflichten für Algorithmen. Ja, das ist ja auch so das übliche Ding, was wir eigentlich in dem DSR auch schon erschlagen haben. Aber ja, daher fordert die CDU Schleswig-Holstein verbindliche Transparenzpflichten für Algorithmen zur Offenlegung der Funktionsweise und Auswirkungen auf demokratische Diskurse. Ja, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Elon oder Ihren Verschwörungstheoretiker an der nächsten Straßenecke. Gesetzliche Regelungen zur schnellen Löschung rechtswidriger Inhalte zum besseren Schutz Betroffener und empfindliche Geldbußen im Falle unzureichend schneller Reaktion. Mit anderen Worten, genau das, was wir mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dem ganzen Kram auch schon alles erreichen wollten, aber nicht erreicht haben. Aber mit dem nächsten Ding jetzt aus Schleswig-Holstein wird es natürlich alles in Ordnung kommen. Ja. Die Einführung einer Klarnamenpflicht auf sozialen Plattformen zur effektiven Ahndung von Straftaten und zum Schutz vor ausländischer Einflussnahme. Oh Mann. Ja, das ist überhaupt auch toll, weil ich meine, vor dem Herrn Günther kennt jeder seinen Klarnamen und da haben wir uns ja auch schon drüber gestritten, was er gesagt hat und was er gemeint hat. Aber auf sozialen Plattformen, da ist das alles eindeutig, oder was? Ja. Ihr seid doch so witzig. Also... Der unabhängige Forschungszugang, den wir ja eigentlich auch schon im DSA drin haben, aber ja, lass mal fordern, dass wir den haben wollen. Daher fordert die CDU Schleswig-Holstein einen unabhängigen, kostenfreien Forschungszugang zu Plattformdaten. Die werden euch was pfeifen, ey. Die werden euch was pfeifen. Die geben mal ihre Daten nicht einfach so raus. Und so, wo die lange gesammelt haben. Genau, damit sie das einfach wieder hergeben. Das ist lächerlich. Ja, diese Geschichte, die sie da haben, das ist ja wieder dieses, wo dann dieser Luca Hammer um die Ecke kommt und seine verschwurbelten Netzwerkgrafiken da irgendwie macht und dann irgendwie behauptet hier, irgendwie die Corona-Bubble hat ja gar keinen Kontakt mit den anderen und die anderen haben auch keinen Kontakt mit der Corona-Bubble. Ach nee, das wird nicht gesagt, aber... Und an diese Plattformdaten kommt man ja auch ran, weil die frei verfügbar sind. Es geht ja hier explizit teilweise um Sachen, die zu Recht Firmengeheimnisse sind. Und da gab es auch schon Gerichtsurteile, wo die, ja, Europäische Aber die Union Demokratie, Price, die Demokratie. Denk doch mal an die Demokratie. Die wollen halt mehr Daten von den Unternehmen haben, Die haben da jetzt auf eine Barriere getroffen, deswegen braucht es neue Regeln, um die Barriere wieder ein paar Meter nach hinten zu verschieben und mehr Daten zu bekommen. Ja, also im Fall von X kann ich da jetzt sagen, dass sie das auf jeden Fall eingestellt haben. Also früher gab es halt Luca Hammer und seine Kollegen, die konnten da halt mit ihrem Sonderzugang, was ja auch schon vorher einer war, den nicht jeder bekommen hat, konnten sie halt ihre Schwurbelgrafiken da irgendwie rauslesen und die anderen Leute konnten ihre Schwurbelgrafiken nicht da rauslesen und das hat ihnen natürlich super gefallen. Da konnten sie halt schön ihre Narrative mitstreuen und machen. Und das hat der Elon dann gesagt, das kostet zu viel Geld, das will ich nicht haben, da müsst ihr jetzt tolles Geld für bezahlen, damit ihr diesen Zugang von mir kriegt. Da haben die gesagt, nein, wir wollen das aber umsonst haben und wir wollen das alleine haben. Und dann haben sie sich in ihren DSA das reingeschrieben, dass sie dann das Recht drauf haben und genauso ist das gelaufen, wie ich es gerade dargestellt habe, inklusive dem Tonfall. Ich war damals mit dabei und die haben sich ihre Winde wieder gerade gerückt. Nein. Aber das war so im Prinzip ja das was gelaufen zeigt, ist. Das zeigt halt dieser kostenfreie Forschungszugang zu Plattformdaten. Forschungszugang, was heißt das? Ja, das bedeutet, dass das nur die genau sogenannten Forschenden haben, ja. Mhm. Und nicht Hinz und Kunz. Also, ne, dass irgendwie so ein Typ, der irgendwo an der Uni sitzt, dass der irgendwie so ein Quatsch da irgendwie machen kann, wo er dann irgendwie behauptet, hier dem Don Alfonso folgen nur Rechte. Und wenn der dann irgendwie so sagt, ja, wer folgt mir denn jetzt genau und sind das vielleicht auch andere und so weiter und so fort oder wer folgt eigentlich anderen Leuten, dann sind das halt keine Leute, die das prüfen können an irgendwelchen Universitäten, dann macht das halt keiner und dann weiß das halt nicht. Und das fanden sie halt gut, dass es so ist. Es war ein schöner Zustand und dass man den nicht mehr hat, ist halt todtraurig. Und deswegen hat man da entsprechend lobbyiert, dass man das wiederbekommt. Eine klare gesetzliche Regelung. Nee, das wollt ihr doch nicht. Das wollt ihr doch nie. Dass die Datenfreigabe nicht durch Plattformen selbst, sondern durch eine unabhängige Instanz erfolgt. Und das heißt jetzt was? Dass quasi X jetzt einen Brief von dieser unabhängige Instanz bekommt und denen dann die Daten rausgibt, die oder dass X schon Respekt die Daten vorher an diese unabhängige Instanz geben muss und die sollen einen USB-Stecker freimachen. Die unabhängige Instanz, die klopft dann morgens. Und dann steht der Elon da im Bademantel und dann sagt die unabhängige Instanz: Hier stöpsel mich mal ein. Hallo Elon, ich bin die unabhängige Instanz, ich bin hier um deine Daten. Nach der klaren gesetzlichen Regelung musst du mir jetzt deine Daten geben. Was wollen Sie so in Schleswig-Holstein? Ja, Ländersache eben. Ja, ach ja, übrigens, ne, die CDU, die Christlich-Demokratische Union, macht sich Gedanken darüber, dass Algorithmen nicht transparent sind oder so. Aber der Wille von Gott, der bleibt bei uns weiter verschlossen. Der Kryptogott. Ja, und im letzten Satz, da ist die Maske ja ein bisschen zur Seite gerutscht, ne? Ein aktives Eintreten der Bundesregierung auf EU-Ebene für den freien Datenzugang für Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ja, wohl doch nicht nur für Forscher. Für linksgerichtete Organisationen, ja. Tja. Daher fordert die CDU Schleswig-Holstein beim nächsten Bereich der, wie überschrieben ist, Zertifizierung vertrauenswürdiger KI-Systeme. Oh. Ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass dann die KI-Systeme immer sagen, nee, du willst ein Bild von einer Spinne haben, das gebe ich dir nicht. Das war nämlich in meinem Fall so. Du willst ein Bild von Feuer haben, das gebe ich dir nicht. Ja, daher fordert die CDU Schleswig-Holstein die Einführung eines europaweit anerkannten Signals für vertrauenswürdige KI-Systeme auf Basis von Transparenz, Fairness, Datenschutz und Nachvollziehbarkeit. Ja, genau. KI trainiert von Freiland. Künstlern oder wie? Den Schutz demokratischer Prozesse vor diskriminierender oder manipulativer KI-Nutzung. Ja, man merkt es irgendwie gar nicht, dass man es hier mit der CDU zu tun hat. Ne? Das ist das übliche Ding, was man auch bei allen anderen Parteien liest. Diskriminierende oder manipulierende KI-Nutzung. Auch der Titel des ganzen Dingens. Ne? 1:1. Ja, hätte genau. Vor 4 Jahren genauso von den Grünen kommen. Da hat die Zivilgesellschaft ganze Arbeit gemacht. Die Stärkung Deutschlands als Spitzenstandort für digitale Zukunftstechnologien. ja, ganz bestimmt. Durch innovationsfreundliche Zertifizierungs- und Marktaufsichtsverfahren. Ja, das ist das Innovationsfreundlichste überhaupt. Ne? Wenn ich mal an Innovation denke, dann fallen mir zuerst Zertifizierungs- und Marktaufsichtsverfahren ein. Weil das ist ja da, wo die Innovationen entstehen. Ne? Im Zertifizierungs- und Marktaufsichtsverfahren. Alter Schwede, ey. Und ihr seid jetzt hier die, nach dem Untergang der FDP, seid ihr jetzt hier die, die für den Standort hier eintreten, ja. Heidewitzka. Gezielte Unterstützung von Startups und KMU, etwa durch KI, Reallabore. Okay. KI-Reallabore, ja. Künstliche Reallabore, oder was? Und Praxislabore. Alter Schwede, ey. So künstlich ist es fast schon real. Der nächste Punkt ist die Sicherstellung regionaler Medien- und Pressevielfalt. Ich freue mich. Da fordert die CDU Schleswig-Holstein. Was war mit Fake News da oben? Da musste ich doch mal wegen KI-Reallabore gucken. Da habe ich doch mal so geguckt. KI-Reallabore. Was ist ein KI-Reallabor? Reallabore sind ein modernes regulatorisches Instrument zur Förderung von Innovationen. Dabei sollen innovative Dienstleistungen, Produkte oder Technologien unter möglichst realen Bedingungen und Beteiligung der zuständigen Behörden erprobt werden. So, also es geht da um KI-Reallabore können in physischer, digitaler oder hybrider Form eingerichtet werden und können sowohl physische als auch digitale Produkte umfassen. In KI-Reallaboren können auch Tests unter Realbedingungen durchgeführt und beaufsichtigt werden. Also das ist kein Begriff, den die sich ausgedacht haben, das ist von der Bundesnetzagentur ein Begriff, den die geprägt haben. Also so viel wie, wir schicken das selbstfahrende Auto mal auf die dafür präparierte Straße oder wie? Genau, da gibt es wohl auch ein EU-Programm. Was sollen die KI-Reallabore machen? Innovation fördern, Rechtssicherheit verbessern, regulatorisches Lernen erleichtern, Marktzugangbeschleunigung. Also Pilotprojekte zur Implementierung von KI-Systemen oder so würde ich das übersetzen. KI-Reallabore. Na gut. Das ist ein lustiger Begriff, ja. Ja, okay. Also zur Medien- und Pressevielfalt fordert unsere geliebte CDU Schleswig-Holstein die Stärkung regionaler Presse- und Medienvielfalt als Gegengewicht zu Fake News und algorithmischen Desinformationskampagnen. Ach, in etwa so, als die Regionalpresse damals in Chemnitz gesagt hat, hier gab es keine Verfolgungsjagden und die Politiker vor Ort gesagt haben, es gab keine Verfolgungsjagden, aber ARD und ZDF und die New York Times und weiß ich nicht, wer noch alles davon überzeugt war, dass es welche gab. Meint ihr das mit Stärkung der regionalen Presse- und Medienvielfalt als Gegengewicht zu Fake News? Ja, es bleibt ein Rätsel. Die gezielte Förderung lokal verankerter, faktenbasierter Berichterstattung zur Stärkung des Vertrauens in unabhängigen Journalismus. Was auch immer, die gezielte Förderung lokal verankerter, faktenbasierter Berichterstattung. Und das entscheidet jetzt wer, was da drunter fällt? Das Ministerium für Wahrheit. Ja, wahrscheinlich. Die Einführung einer Abgabe für Online-Plattformen, mehr hatte ich ja schon gesagt. Das probieren sie ja schon lange und hat bisher nicht funktioniert, wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Eher ist jetzt das auch schon nicht mehr zeitgemäß, weil ja die Suchmaschinen und so jetzt wo sie das KI-Ding haben, ist das ja schon wieder ein ganz anderes Level. Also früher war ja das Problem, dass bei den Suchmaschinen dann ein Anleser irgendwie aus dem Artikel irgendwie war und das hat denen ja schon nicht gefallen, weil sie dann vielleicht die Leute nicht auf den Artikel draufklicken oder so. Und ja, jetzt mit KI, wo die ist das Recht alles in der KI irgendwie drin ist, irgendwelche Presseerzeugnisse, hat das natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ja, Altersbeschränkung bei der Nutzung von sozialen Medien, ja, das ist ja sicherlich, schauen wir mal, die gesetzliche Festsetzung des Mindestalters auf offene soziale Netzwerke auf 16 Jahre, eine verpflichtende Altersverifikation zur wirksamen Durchsetzung der Altersgrenze, eine stärkere Prüfung besonders risikobehafteter Plattformen wie TikTok, besonders risikobehaftet, ja. Den Ausbau eines modernen Jugendmedienschutzes durch Prävention, Bildung und technische Schutzmaßnahmen, den engen Austausch zwischen Eltern, Kindern und Lehrkräften zur gemeinsamen Risikobewältigung im Netz. Tja. Wer hat eigentlich die meisten Fake News verteilt? Ich würde mal sagen, es sind wahrscheinlich Leute, die zum Palästina-Konflikt Da würde ich mal behaupten, dass es da die meisten Auseinandersetzungen gibt. Und dann setze ich mal hin mit den Eltern und Kindern und erzähle ihnen mal, mach da mal einen Austausch zur Risikobewältigung. Viel Spaß. Ja, das ist ja nicht gemeint, ne? Glaube ich. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Kinder und Jugendliche auch im Netz schützen, sexualisierte Gewalt, ja. Ich bin gespannt. Stärkung der Medienbildung, Themen von sexualisierter Gewalt im Netz, Schulunterricht und im Rahmen pädagogischer Konzepte. Fortbildung von Lehrkräften im Umgang mit digitaler sexueller Gewalt, insbesondere durch digitale Schulungsformate, frühzeitige Elternbildung. Ja, ich meine, es ist ja im Endeffekt, sind das ja auch nur andere Dinge für Poster halt keine Nacktbilder von dir an irgendwelche Leute. Ja, so verstehe ich das auch. Mehr kann man den Leuten ja nicht sagen damit. Also, sorry, es ist halt so, ne? Also, das, ja, also es sind jetzt hier etliche Punkte und es wird ja wahrscheinlich auch schon lange gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, weil das Problem ist ja schon, das ist ja nicht neu. Also dieses Social Media Kram, den haben wir ja bestimmt jetzt auch schon seit 10 Jahren oder so mit den ganzen Problemen. Also, ja. Selbstverpflichtung von Parteien, Unternehmen, Verbänden und NGOs. Ja, das klingt alle. Super. Ja, die Zivilgesellschaft halt, ne? Herr Gramsci freut sich. Daher fordert die CDU die freiwillige Selbstverpflichtung von Parteien, Unternehmen, Verbänden und NGOs zum verantwortungsvollen Einsatz von KI. Die Orientierung an den Vorgaben des EU-KI-Gesetzes vor dessen Inkrafttreten im August 2026. Eine gemeinsame Initiative aller im Landtag vertretenen Parteien zur Entwicklung verbindlicher Umsatzregeln, auch Umgangsregeln und deren Einhaltung. Die Förderung eines respektvollen Umgangs im politischen Ehren- und Hauptamt. Ja, okay, also hier werden Umgangsformen werden hier gefordert, ja, schön. Dann geht das noch weiter. Ich meine, es ist doch eher schon so eine Form von Umgangsregelung hier, die wir betreiben mit Verbieten und weiß ich nicht, was soll das auch, also das geht wirklich deutlich zu weit. Die Verbreitung dieses Geistes bis in die Kommunalität. Sehr mütterlich kommt mir das irgendwie rüber. So, immer haut Mama auf den Finger, wenn du irgendwas falsch machst. Leck mich am Arsch. Also sorry, da möchte ich doch nicht mehr zurückstecken. Schutz von ehrenamtlichen Kommunalpolitikern. Da fordern sie den bedarfsgerechten Ausbau einer zentralen Anlaufstelle beim Landespräventionsrat für Kommunalpolitiker. So, wie ist denn der Bedarf? Und zivilrechtlicher, psychologischer Beratung. Die Entwicklung von Handreichung und Fortbildung im Umgang mit Fake News und Hate Speech für ehrenamtliche Kommunalpolitiker. Und alles damit anfangen, dass Jobs ja. Durchführung regionaler Sicherheitskonferenzen, mehr Schulung. Ja. Aufklärung und Informationskampagnen, mehr Schulung. Und wenn ich meine Kommunalpolitiker kenne, dann, also mal abgesehen von diesen ganzen Studenten, die da natürlich auch Kommunalämter teilweise innehaben, die dann vielleicht auch irgendwelche Fachidioten sind. Aber ich sag mal so, im Kommunalbereich, da findest du wahrscheinlich die Leute, die am meisten Ahnung haben von Dingen, die passieren und zusammenhängen, praktischen und leben, Leute anstellen und so. Also die wenigsten abgehobenen Kuckucksheim-Leute, die findest du wahrscheinlich in der Kommunalpolitik von allen Politikern, würde ich drauf wetten. Und denen jetzt irgendwie um die Ecke zu kommen und zu sagen, ihr müsst jetzt erstmal lernen, wo hier die Probleme sind. Fake News und Hate Speech nämlich. Also, das ist doch auch. Genau. Wenn du in deinem Kiez irgendwas mitbekommst, dann musst du erstmal lesen, was in Deutschland passiert. Ne? Und nur weil bei dir was passiert, heißt es ja nicht, dass durchschnittlich auf ganz Deutschland gesehen das ein Problem ist. Also bitte nicht thematisieren. Ja. Und also erster Punkt, die wollen quasi sowas wie ein staatliches So-Done aufbauen, ja, ein Dienstleister und wahrscheinlich, Einführung eines Schwärzungsanspruchs für Privatanschriften von Kommunalpolitikern, okay, ja. Ja, gegenüber Verwaltung. Ja, das ist schon was Vernünftiges auf jeden Fall, weil früher und auch heutzutage wahrscheinlich noch in manchen Bundesländern ist das eigentlich immer gang und gäbe gewesen, dass halt die Adresse von den Kandidierenden zu einer Kommunalwahl auf den Stimmzetteln draufsteht. Unter anderem, ja. Und Ja, das kann man halt schon verstehen, vor allen Dingen auch im Bereich AfD, ne, weil die, also als Geschädigte jetzt, ne, weil die ja da auch massiv angefeindet werden. Das steht natürlich jetzt hier in so einem Ding von der CDU nicht mit drin, aber das ist halt, gehört halt leider auch zur Wahrheit dazu. Also sie haben das natürlich nicht für sich gepachtet alleine. Da gibt es natürlich auf anderen, von anderen Bereichen auch halt Druck irgendwie. Aber ja, also das muss man leider sagen, wir leben aktuell in so einer Zeit, wo das halt leider nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, dass deine die Leute da irgendwie, ich meine, einschätzen, dass du irgendwo in der Nähe wohnst, wenn du da auf dem Zettel stehst bei der Kommunalwahl, werden die Leute wahrscheinlich können. Aber ja. Ja, also das kann ich verstehen, aber was wäre ein anderer Fall gegenüber der Verwaltung? Klar, gegenüber privaten Dritten, okay, aber Verwaltung, also ja, ist halt bei der Behörde so, sind ne, doch deine Anschriftsdaten, müssen auch hinterlegt sein. Ja, müssen das ja auch teilweise nicht. Es gibt ja Leute, die diese Sperrungen da halt haben, ne? Und das auch nicht ohne Grund. Also, kannst du ja auch nicht einfach so bekommen. Ja gut, es gibt ja jetzt schon gewisse Gründe, die man angeben kann, dass man Sachen nicht angeben muss. Das soll jetzt einfach nur erweitert werden. Ich hätte jetzt, gut, das mit dem Sodan als Dienstleister vom Staat finde ich natürlich nicht gut, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit einer Ausweitung von dem 188 gerechnet. Ne? Politikerbeleidigung und so. Die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ja, da wollen wir noch bestimmt hören, was sie hier abschaffen wahrscheinlich. Da fordern sie, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk aktiver zur Bekämpfung von Fake News und Hate Speech beiträgt. Oh nein. Was wollen die denn noch alles machen? Ja, wahrscheinlich, ja. Wir haben ja gesehen beim Lanz jetzt. Hm. Zählt das schon dazu? Ja, ne? Das war, ja, wenn man Bekämpfung streicht, dann ja, aktiver Fake News, Hate Speech beteiligt, haben sie gemacht, ja. Die Entwicklung hochwertiger aktiv Beiträge. Zu, genau. Aktiv zu Fake News und Hate Speech beiträgt, ja. Die Entwicklung hochwertiger Beiträge zur Vermittlung von Medienkompetenz. Also die sollen selber auch behaupten, dass sie eine vertrauenswürdige Quelle sind. Das wird's bringen. Beiträge. Also Kurse für Freunde und die müssen hochwertig entwickelt werden. Das heißt, wir brauchen ein Forschungsbudget oder vielleicht teuer sogar sein, ein Institut direkt dafür, weil es muss ja hochwertig sein. Mit ich Bild dachte, und Ton. Die Gesellschaft hat schon praktikable Lösung in der Schublade. Hochwertig, ja. Mit Bild und Ton und Skript und einer Homepage. Und eine Instagram-Seite. Crossmedial quasi. Die Bereitstellung altersgruppenspezifischer Formate zur Erkennung von Fake News. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten Computerspiele, die sie dann da wieder bauen, um das altersgruppenspezifisch darzustellen. Die Veröffentlichung von Gegendarstellungen bei besonders gravierenden Fake News. Was, der Fernseher, der Strom erzeugt? Oder worüber reden wir gerade? Ja, der war auch nicht gravierend. Der hat auch unsere Demokratie hier nicht gefährdet. Hallo? Der hatte ja nur regionale Bedeutung in Afrika. Genau, ja. Die Verankerung des Kampfes gegen Fake News und Hate Speech als klaren Auftrag im Medienstaatsvertrag. Ah ja, steht da bisher nicht drin, dass wir wahrheitsgemäß berichten sollen. Und noch klar reingeschrieben werden. Hiermit beauftragen wir euch, das Wahrheitsministerium zu sein. Gezeichnet Günther, Daniel. Tja, bevor die das in Medienstaatsvertrag schreiben, sollten sie sich vielleicht deutsche Worte für Fake News und Hate Speech ausdenken. Ja, optional. Dann denken die Leute nachher noch zu viel darüber nach, dass das irgendwie Orwellsch klingt oder so. Lass mal lieber schön dabei bleiben. Medienvielfalt sichern, Medienkonzentrationsrecht reformieren. Und marktbeherrschen Unternehmen an der Vielfaltssicherung finanziell beteiligen. Klingt wie Umverteilung, aber gut. Was fordern wir da? Wir fordern den Schutz regionaler Qualitätsmedien als Grundlage freier Meinungsbildung vor wirtschaftlicher Konzentration. Die Reform des veralteten Medienkonzentrationsrechts hin zu einer sektorenspezifischen Kontrolle, die neben Fernsehen auch andere Medienmärkte einbezieht. Eine faire europäische Besteuerung digitaler Großkonzerne, um Einnahmen für Medienbildung und den Erhalt des demokratischen Mediensystems zu sichern. Maßnahmen, um die zentrale Rolle klassischer Medien in der demokratischen Meinungsbildung und Kontrolle von Politik, ja, da seid ihr drauf aus, ne, auf die Kontrolle von Politik. Das ist euch ganz wichtig, dass ihr da auch kontrolliert werdet von den Medien. Und deswegen gebt ihr denen auch das Geld in die Hand, damit sie euch besser kontrollieren können. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Zu erhalten. Und zwar eine Gefährdung demokratischer Strukturen zu verbinden. 13. Extremisten das Handwerk legen. Oh, 13. Daher fordert die CDU konsequente Löschlichten und wirksame Sanktionen gegen extremistischen Content auf Plattformen. Zensieren? Den Einsatz KI-gestützter Übersetzungen und virtueller Ermittler zur besseren Erkennung und Bekämpfung extremistischer Inhalte. Den Ausbau von digitalen. Was spricht dagegen? Das ist eine, ja, klar, mehr Übersetzungssachen, ja, damit man halt auch. Das ist, ja, ja, fast schon so nur, ja, das hört sich so plausibel an, dass man sich fast fragt, was hat das hier zu suchen? Das wünsche ich mir immer Dokument. Bei diesen Demonstrationen und so, ne, wenn da so in Fremdsprachen irgendwelche Dinge da gesagt werden. Ja, man, ja, was spricht dagegen? Nix. KI-gestützte Übersetzung, ja, einfach Übersetzung. Egal wie. Ja. Wobei, da gibt es ja das Problem mit Übersetzungsfachkräften teilweise, dass die teilweise nicht so ganz wortgetreu übersetzen, aber ja. Es ist die Übersetzung dumm. Übersetze ich da mal. Den Ausbau der digitalen Handlungsfähigkeit von Sicherheitsbehörden für effektiven Terror- und Extremismusschutz. Okay. Bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit für Sicherheitsdienste. Sowie eine ernsthafte, zeitgemäße Ansprache junger Menschen durch Politik, Medien und Bildung, um Radikalisierung vorzubeugen. Ja, also wir wollen rein in die. Wir wollen im Endeffekt, dass die sozialen Medien nur noch unsere Sachen erzählen und nichts anderes mehr. Weil dann erreichen wir die ja alle zeitgemäß und die bösen Fake News erreichen die nicht mehr. Und dann ist auch alles gut. Tja, eine zeitgemäße Ansprache durch Politik, Medien und Bildung. Also Politiker, Journalisten und Lehrer sollen an einem Strang ziehen. Ja. Ach, komme von CDU zu einem CDU-regierten Land, Herr Berliner Zeitung. Das ist auch ein Artikel vom Maas, ich habe mir aber durchgelesen. Das muss ich mir nur kurz aufmachen, wo ich ihn habe. 20 Minuten in Berlin. Ja, das ist im Endeffekt ein Erfahrungsbericht von der Dame. Ne? Die einen werden sagen, anekdotische Evidenz, die anderen werden sagen, Paulanergarten, was auch immer. Alle Schilderungen sind jetzt nicht so unrealistisch, aber der Ablauf und das Ganze ist halt ein bisschen reißerisch auch geschrieben. Es ist ein Erfahrungsbericht. Ich lese einfach mal ein bisschen was vor. Es ist mittags kurz nach 12 am Nordbahnhof in Berlin-Mitte. Die Sonne scheint, der Himmel ist wolkenlos. Auf dem Weg zur Bahn halte ich noch beim Bäcker, kaufe mir zwei Croissants. Vor dem Bahnhofsgebäude sitzt ein Mann auf dem Boden, viel zu leicht bekleidet für diese Temperaturen. Sein Körper zittert. Ich gebe ihm eins der Croissants. Er nimmt es wortlos, ohne mich anzusehen, ohne erkennbare Reaktion. Ich denke nur, wer weiß, was dieser Mensch gerade durchlebt. Dann gehe ich weiter in Richtung Bahnsteig. Auf dem Weg dorthin, die Treppe runter, kippt die Szenerie. Luft wird wärmer, schwerer, stickiger. Ein süßlicher Geruch hängt im Raum, den ich weder richtig einordnen kann, noch einordnen will. Alkohol, Urin, irgendwas Chemisches. Auf den Gleisen laufen Ratten. Überall liegt Müll, Spritzen, leere Wodkaflaschen. Also bis jetzt alles normal, ne? Menschen sitzen in Decken eingewickelt auf den Bänken, zusammengesackt, mit leerem Blick. Ich gehe zur letzten freien Bank, ganz hinten am Bahnsteig. Nicht, weil ich mich unbedingt setzen will, sondern auch, weil mir dieser Mann vom Anfang des Bahnsteigs an folgt. Die ganze Strecke. Ich laufe bewusst Schlangenlinien, bleibe stehen, gehe wieder los, ändere das Tempo. Er bleibt hinter mir, immer im gleichen Abstand. Als ich mich schließlich setze, setzt er sich direkt neben mich. Er ruft aggressiv, ey du Mädchen, mehrmals. Ja, dann überlegt sie sich, ob sie ihren Notfallpieper benutzen will, wo ich mir denke, okay, wenn man in Berlin in der U-Bahn einen Notfallpieper anmacht, kommt da einem jemand zur Hilfe? Ich weiß nicht. Egal. Während ich dort sitze und der Mann neben mir versuche zu ignorieren, wandert mein Blick auf den gegenüberliegenden Bahnsteig. Zwei Männer sitzen dort, sichtbar betrunken und voll mit Drogen. Auf ihren Knie liegt Alufolie. Sie verflüssigen darauf Heroin und ziehen den Rauch ein, offen mitten am Tag. Hinter ihnen steigt gleichzeitig eine Familie mit Kindern aus dem Zug. Ein junges Mädchen läuft an den beiden vorbei, offenbar einfach auf der Suche nach einem Sitzplatz. Dann geht es los, du verfickte Deutsche, schreien sie hinterher. Hau ab hier. Sie dreht sich erschrocken um und geht zurück. Deutlich schneller als eben noch. Plötzlich steht einer der Männer auf, in seiner Hand eine Spritze. Er setzt sich in Bewegung und läuft ihr hinterher, schnell aber taumelnd. Der Körper schief, Arm nach vorn. Dann stoppt er, dreht um. Das Mädchen ist Gott sei Dank längst außer Sichtweite. Dann kommt ihre Bahn, sie steigt in die Bahn ein, bemerkt, dass der Typ, der ihr gegenüber sitzt, ein Foto von ihr gemacht hat und mit irgendwem Videoanruf macht, irgendwem telefoniert. Ich öffne den Google-Übersetzer, aktiviere die Live-Übersetzung und halte das Mikrofon unauffällig in seine Richtung. Die Sätze laufen auf meinem Display mit, ich lese mit Wort für Wort und dann steht dort dieser Satz. Wenn der Waggon leer wäre, würde ich sie hart durchnehmen. Ich schwöre auf Allah. Ich schlucke, das ist kein flapsiger Satz, kein missglückter Witz, keine private Fantasie, die versehentlich laut geworden ist. Das ist eine ausgesprochene Vergewaltigungsfantasie. Ein fremder Mann erklärt am Telefon seinem Kumpel, was er mir antun würde und filmt mich dabei. Was ich mitnehme, ist vor allem eine Frage, was läuft hier eigentlich schief in dieser Stadt? Ja, also wie gesagt, einfach nur ein Erfahrungsbericht. So, nichts von dem, was hier gesagt wurde, habe ich nicht auch schon mal in Berlin in der U-Bahn gesehen. Also nicht unrealistisch. Das alles natürlich, also wie gesagt, kann man selber drüber denken, was man will. Und der Mars fand es wohl auf jeden Fall wert, das nochmal zu zeigen. Also wie gesagt, als ich habe ja lange in Berlin gelebt, das ist, finde ich alles nicht ungewöhnlich, ja. Ja, das mit den Ratten noch die Glasen kommt mir jedenfalls auch bekannt vor. Also, ja, gut. Das kann passieren. Mal sind die da, mal nicht. Manche U-Bahn-Stationen sind ranziger als andere, aber ja. Ai-wai-wai. Ai-wai-wai-wai. Ich weiß gar nicht, ob Ai-wai-wai auch in Berlin lebt, wird einiges erklären. Aber ja, hier haben wir ein Interview, also quasi ein E-Mail-Interview von der Berliner Zeitung mit Ai-wai-wai. Er war zum ersten Mal seit 2015 wieder in China. Generell Ai Weiwei ist ja ein hochgelobter chinesischer Dissident, in Anführungszeichen, der halt viele China-kritische Kunstwerke und allgemein kulturkritische, auch kapitalismuskritische Kunstwerke gemacht hat. Auch schon mal bei einer Ausstellung von ihm irgendwo, weiß ich auch nicht mehr. Naja, und generell, er ging schon 1981 in die USA und kehrte 12 Jahre später wieder nach China zurück, weil er sich um seinen Vater kümmern wollte und ihm das Leben in Amerika nicht so gefallen hat. Wie gesagt, auch ein bisschen antikapitalistisch. Und dann ist er 2015 wieder aus China rausgegangen, weil er immer mehr Repressionen gefühlt hat. Ihm sind auch seine Bankkonten gesperrt worden. Wer macht denn sowas? Was für ein Unrechtsregime, ne? Sperrt er in die Bankkonten von irgendwem. Naja, und jetzt ist er wieder das erste Mal seit 2015 nach China zurückgefahren, weil er nochmal seine Mutter sehen wollte. Die ist 93 und hat nicht mehr allzu lang. Und einer seiner Söhne lebt auch da, der 17 Jahre alt ist. Konnte man auch mal wieder ein bisschen... Und er war positiv überrascht, wo er da war. Ja, das... er hat seinen Pass behalten, weil er sich auch weiterhin als Chinese fühlt. Ne? Und er hat jetzt keine Angst vor dem Regime, weil er sagt, ich halte es nicht für nötig, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Es ist fast amüsant, das auch nur in Erwägung zu ziehen. Welche Vorsichtsmaßnahmen kann man in der heutigen Welt wirklich treffen, um sicher zu sein? Ne? Also er steht jetzt ja nicht mehr im offenen Clinch mit der Regierung, aber die Regierung hat halt gesagt, so ja komm, wir wollen dich jetzt nicht mehr verfolgen und deswegen hat er sich jetzt getraut, nach China zu fahren und es war auch eine rein private Reise, ein Sohn, der seine Mutter besucht und ein Enkel, der seine Großmutter besucht, ne? Und dann kam er nach China und er war halt überrascht, wie unkompliziert alles war. Er konnte seine chinesischen Bankkonten wieder öffnen. Da war auch noch das Geld drauf, was vorher drauf war. Und das hat alles ganz unbürokratisch funktioniert. Und darauf meinte er, ich war aufrichtig überrascht davon, wie sich in allen Bereichen die Servicequalität verbessert hat. Überrascht hat mich auch die Vielfalt des Essen unterschrieben nach kulinarischer Raffinesse. Okay, gut. Ja. Aber... Und innerhalb von 5 Minuten, sogar weniger, waren alle Vorgänge reibungslos abgeschlossen, jetzt bei der Bank, ohne irgendwelche Probleme. Seltsamerweise änderte ich mich sogar noch an mein damaliges Passwort. Dann ist er noch einkaufen gegangen und meinte, ja, man merkt es halt, dass man da nicht repressiv ist. Und dann sagt er jetzt, als Gegenbeispiel, in Deutschland wurden meine Bankkonten 2-mal geschlossen. Und nicht nur meine, sondern auch die meiner Freundin. In der Schweiz wurde mir die Öffnung eines Kontos bei der größten Bank des Landes verweigert. Eine andere Bank schloss später ebenfalls mein Konto dort. Diese Prozesse sind außerordentlich kompliziert und oft irrational. Wann immer man versucht, sich nach etwas zu erkundigen, kann die damit verbundene psychische und physische Belastung fast unvorstellbar sein. Selbst heute erleben meine Kollegen weiterhin alle Arten von Verzögerungen bei Visumsanträgen. Die Schwierigkeiten, denen wir im alltäglichen Leben in Europa begegnen, sind mindestens 10-mal größer als die aktuell in China. In Bezug auf das politische Klima fühlt sich das tägliche Leben für gewöhnliche Menschen in Peking natürlicher und menschlicher an, weil die Menschen dazu neigen, sich auf das zu konzentrieren, was direkt vor ihnen liegt. In Deutschland hat mich in 10 Jahren, seit ich China verlassen habe, fast niemand je zu sich nach Hause eingeladen. Also Nachbarschaft gibt es nicht. Deutschland erscheint mir kalt, rational und zutiefst bürokratisch. Als Individuum fühle ich mich dort eingeengt und prekär, auch wenn die Menschen glauben mögen, dass sie in einer überlegenen Welt leben. In der heutigen Politik spielt Deutschland die Rolle eines verunsicherten und unfreien Landes, das darum ringt, seine Position zwischen Geschichte und Zukunft zu finden. Und dann sagt er noch, Chinesen bewundern Alice Weidel. Okay, sie ist die einzige Person, an die sich die Chinesen tendenziell erinnern und die sie respektieren. Okay, das liegt an Weidels Verbindung zu China, ihrer Zeit dort und ihrer Fähigkeit als Politikerin, ihre Meinung klar auszudrücken. Infolgedessen haben die meisten Chinesen, die sie kennen, eine positive Meinung von ihr. Hä? Okay. Und das war einfach nur Ai Weiwei. Für einen Regimekritiker Chinas ungewöhnliche Töne, sag ich mal. Kann man jetzt alles so oder so sehen. Solche internationalen Aktivistenkünstler sind ja oftmals auch Spielbälle von im besten Falle Thinktanks, im schlimmsten Falle Geheimdiensten. Ne? Und wie ich das Ganze jetzt so bewerten soll, weiß ich nicht. Aber es ist einfach bemerkenswert. Ne? Einer der in Anführungszeichen größten Kritiker Chinas hat fast nur Positives über China zu sagen, auf einmal. Tja. Mal gucken, wie das mit seinen nächsten Kunstausstellungen so wird. Ja, die Tagesschau berichtet, dass die Taliban einen komischen Plan verfolgen mit den Botschaften in Deutschland. Irgendwie haben sie da ein paar Mitarbeiter freigesetzt und jetzt einige darauf angesetzt, die Botschaft war ursprünglich die Botschaft der Republik von Afghanistan. Und das ist aber aufgelöst worden, das Land, und ist ja jetzt, wie heißt es, Islamische Republik Afghanistan oder so. Genau, hörte auf zu existieren, und dann haben die eben das Islamische Emirat ausgerufen, genau. Und es sind aber irgendwie nicht so richtig die Leute ausgetauscht worden. Und da sind jetzt Leute zugange, die möchten, dass sozusagen Kritiker des aktuellen Regimes dann da wieder verschwinden. Und haben da auch schon einige, wie gesagt, freigesetzt. Die allermeisten sind schon raus. Von den letzten 12 sind schon 9 wieder raus. Das sind jetzt also noch 3 Leute wohl da, die so mehr oder weniger da die Botschaft noch besetzt halten. Und Deutschland sieht sich aber aufgrund des Völkerrechts wohl gebunden, da nicht so richtig was gegen machen zu können. Oder so. Man bespricht das zwar andauernd, aber so richtig kriegen sie die da auch nicht raus. Weil sie eben so völkerrechtshörig sind oder so, wie soll man sagen. Schon eine ganz komische Geschichte eigentlich. Aber die Taliban ziehen dann so ihr Ding durch und besetzen dann, sobald die raus sind, denke ich mal, mit einem etwas größeren Stab ihr Botschaftsgebäude. Und ob das dann die Botschaft der Islamischen Republik Afghanistan oder des Islamischen Emirats ist, das wird man dann sehen. Die Deutschen haben, wie gesagt, das Islamische Emirat nicht anerkannt. Und sind die dann überhaupt legal da? Ist ja schon praktisch mal. Ja, das Hauptproblem ist ja, dass wir die ja jetzt dahin lassen müssen, damit sie halt irgendwelche Leute zurücknehmen, die wir abschieben wollen. Das ist ja das Hauptproblem. Richtig, und da werden dann eben komischerweise Leute rausgesucht, also von denen, die hier agitieren, rausgesucht wohl, die ja eigentlich Regimegegner sind. Also Leute, die wir schützen müssten. Oder wo wir uns vorgenommen haben, dass wir schützen oder so. Was sie da versprochen haben und so. Das läuft schon in die falsche Richtung halt. Gucken, was sie da noch durchkriegen. Aber es ist dann auch so ein bisschen halboffen, die ganze Geschichte. Dann weißt du ja, wie der Ärmer was, dann weißt du Ende im Ärmer was, ja, und so weiter. Mal gucken, wie es weitergeht. England. So, ja, auch ein kleiner Artikel vom Mars. Hier geht es um das ganze Debakel, was da war vor einiger Zeit in Großbritannien. Da hat ja Aston Villa gegen Maccabi Tel Aviv gespielt, und da gab es ein Stadionverbot für die Fans von für die israelischen Fans aufgrund von Sicherheitsbedenken, die halt von den Behörden ausgesprochen wurde. Und alle haben sich gewundert, wie kann das sein, und haben gefeixt. Und jetzt, ursprünglich hat gesagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht bei der Recherche auf Social Media und Google, und da haben wir die falsch eingeordnet. Und jetzt ist rausgekommen, gut, diese Recherche, die hat die Polizei nicht händisch oder papiermäßig oder Google-mäßig oder sonst was gemacht, sondern die haben die quasi mithilfe von Microsofts Copilot erstellt. Und der Copilot, der hat einfach halluziniert und hat auf ein voriges Match von Maccabi bei West Ham United Bezug genommen, das es nie gegeben hat. Ne? Also diese Co-Pilot hat schön gesagt, okay, was für Kriterien nehmen wir ran? Nehmen wir die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit? Ja, da gab es doch mal ein Spiel. Also hier wird gefragt, könnte es da eine Eskalation geben? Gibt es da Vergangenheitsdaten? Nee, irgendwie nicht. Oder vielleicht doch, aber die wollen ja wissen, ob es irgendwie Ausschreitungen geben könnte. Dann halluziniere ich mir doch mal ein Spiel, wo es Ausschreitungen gegeben hat. Und dann kam die bei der Sicherheitsanalyse raus, rot, und ja. Diesen dämlichen Hintergrund hat das Ganze. Ist es nicht schön? Ja, die KI ist sogar bemüht, ihnen positive Antworten zu geben. Ne? Antworten, mit denen die dann was anfangen können. Nein, nee, haben wir nichts zu. Dann, ne, kommt, ich weiß nichts. Ja, es liegt halt in der Natur von dem Algorithmus, dass, wenn man dem sagt, man hätte gerne eine Antwort, die irgendwas mit Ausschreitungen und Maccabi zu tun hat, dann kriegt man halt so eine Antwort. Ne? Das habe ich versucht, durch die Blume zu sagen. Shit in, shit out, oder was? Ja, weil die KI, die halluziniert das ja nur, wenn sie versucht, einen Schluss daraus zu ziehen. Und wenn man sagt, ziehe einen Schluss, dass es zur Ausschreitung geben wird, dann, ja, egal. Haben sie bestimmt nicht gemacht. Ja, aber in Schleswig-Holstein, da wird das jetzt alles reformiert, und dann funktioniert das bald auch richtig. Jawohl. Mit KI-Reallaboren wird das gemacht. Ja, hier geht es um ein Buch, Mirna Funks neues Buch Balagan, auch ein Artikel vom Mars. Selbst Glückskekse bieten mehr Erkenntnis als dieser Roman. Der Roman ist wohl geschrieben von einer, also es geht um den Israel-Palästina-Konflikt und es geht um Deutschland. Und ich hoffe, ich gebe es jetzt nicht falsch wieder. Es geht um eine jüdische Dame, die einen Kunstmagazin online hatte und irgendwie keine tiefen freundschaftlichen Beziehungen zu irgendwelchen Leuten hat. Und dann stirbt ihr Großvater und sie betrinkt sich und postet dann online, dass sie ein millionenschweres Erbe in Kunstgegenständen irgendwie geerbt hat von ihrem Großvater, den sie nicht kannte vorher. Und daraufhin kriegt sie halt gesellschaftlichen Backlash und in dem Roman, und dann befasst sie sich halt, die fährt zu irgendwelchen Kunsthändlern, dann verzockt sie das die Gemälde fast in einem Pokerspiel. Moment, Amira Cooks bei einer ausschweifenden Party in einer mondänen Charlottenburger Wohnung, verspielt beinahe ihr Erbe bei einer geheimnisvollen Pokerrunde mit russischen Ganoven und lässt den Wert der vermachten Bilder in einem Schweizer Hochsicherheitslager schätzen. Keine dieser Szenen überrascht mit einem originellen Dreh, der die Austauschbarkeit wettmachen könnte. Ja, also das Buch wird negativ dargestellt vom Autor. Ich habe es selber nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht. Ne? Also ich weiß nicht, Amira Cooks in einer mondänen Charlottenburger Wohnung, ja, keine Ahnung. Ja, es ist vielleicht ein Trope, weiß ich nicht. Aber kritisiert wird halt, dass hier holzschnittartig woke Leute quasi gebasht werden. Schnell entpuppt sich Balagan, das ist der Titel, als Vehikel für ein pauschales Bashing von Woken Linken oder zumindest davon, was sich Konservative vermutlich darunter vorstellen. Verwöhnte Menschen ohne echte Nöte, aber mit umso größerer moralischer Selbstgewissheit, die sie jedem auf die Nase binden. Ha. Was für ein... Kommt mir bekannt vor. Ja, irgendwie ist das ein Strohmann, keine Ahnung. Besonders abgeherrt muss Amiras hysterische Cousine Alice, keine Ahnung. Sie lebt in einer queeren Beziehung, hat Critical White Theory mit Schwerpunkt Postkolonialism studiert, die Dreadlocks wegen kultureller Aneignung abgelegt und verweist, wie könnte es anders sein, unermüdlich auf die zivilen Opfer in Gaza. Ja, solche Leute gibt es gar nicht, ne? Gibt's gar nicht. Mm-mm. Absolut ausgedacht. Auch Amiras Gen Z Angestellte sind kaum mehr als Karikaturen. Okay. Eine wohnt zwar in der von Papa geschenkten Eigentumswohnung, jammert aber rum, sich keinen Avocado-Toast mehr leisten zu können. Okay, Karikaturen. Solche Leute gibt's nicht. Ne? Ja. Und ja, das ist ein ganz schlimmes Buch. Ne? Amira konstatiert an einer Stelle, die Fronten zwischen Pro-Palästina und Pro-Israel seien zu verhärtet. Balagan trägt nichts dazu bei, sie aufzuweichen. Also ja, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, der Autor von dieser Review, der war ein bisschen zu sehr von seiner politischen Brille irgendwie eingeschränkt, dass er sich darauf konzentriert hat, wie karikaturenmäßig irgendwelche Leute sind, und die Story fand er langweilig. Ja, manches ist vielleicht ein bisschen Ausschnittartig oder so von den Typen, aber ich dachte schon am Anfang, ne? Was ist denn, wenn der Glückskeks leer ist? Das ist doch noch schlechter, oder nicht? Das ist das Beschissenste, was einem passieren kann eigentlich, oder? Dass der Glückskeks leer ist. Tja, aber statt einer differenzierten Annäherung bietet es hier doch nur Plattitüden. Ja, wahrscheinlich eher einfach eine Beschreibung, was man sieht von den Leuten. Und ja, dass Romanfiguren immer in gewisser Weise Karikaturen sind, denen irgendwelche Eigenschaften zugeschrieben werden. Wer hätte es gedacht? Tja. Ja, und die Dame ist ja berühmt und bekannt bei uns. Wisst ihr noch, wieso? Weil sie ja damals bei Edition F in so einem Interview diesen wunderbaren Satz gesagt hat: Die alten weißen Männer bäumen sich nochmal auf, so wie Tiere kurz vor dem Tod. Und da haben sich Leute drüber aufgeregt, und danach haben sie dahinter noch so einen in Klammern Lacht hinzugefügt, um Leute ruhig zu stellen. Sie lachte drüber. Ja, also hat ja nicht so gut funktioniert mit den Progressiven. Vielleicht die alten weißen Männer doch nicht so schlimm, wa? War mir nah. Tja, ja. Ja, es ist halt eine Zersplitterung anhand dieser ganzen Palästina-Israel-Linie, wo alte Lager irgendwie auseinanderbrechen. Ne, wie gesagt, 8 verschiedene Linke demonstrieren, demonstrieren sich gegenseitig. Ne, so. Klimaunterricht mit Luisa! Luisa, Frau Lehrerin Luisa, erzähl uns was. Juhu. Ja, wir haben ja letzte Woche schon gelernt, dass sie jetzt in die Arktis segelt mit ihrem Forschungsschiff, in Anführungsstrichen. Mit der Jolle. Genau, auch ein Artikel vom Mars. Ja, gut, wir hatten ja, wie gesagt, das Thema ist ja klar. Ne? Wie gewichten wir Klimaschutz gegenüber Versorgungssicherheit? Welche Lasten sind sozial zumutbar? Welche Technologien und Zeithorizonte? Wie umgehen mit Zielkonflikten? Fragen, die von Klimaaktivisten meist als Ausreden abgelehnt werden, kommen hier gar nicht vor. Ja. Der Schulunterricht in Deutschland ist bereits stark geprägt vom Umweltaktivismus. Damit die Neubauershow nicht zum Schaden der Kinder wird, müssen Lehrer sie als Perspektive markieren und sie in einen Rahmen stellen, der Überwältigung verhindert und Kontroversen sichtbar macht. Ja, einfach nur, ne, der Beutelsbacher Konsens soll eigentlich verhindern, dass Schule zur Rekrutierungsanstalt wird. Kinder dürfen nicht im Sinne erwünschter Meinung überrumpelt werden. Auch wenn das Anliegen moralisch plausibel erscheint. Neubauers dramatische Appelle und Schilderungen stehen aber nüchternen Erkenntnissen im Weg. Ja. Ja, und das mit dem Unterricht ist halt so eine Sache. Sehen wir jetzt auch hier einerseits hier. Haftbefehl statt Goethe, Berliner Gymnasien auf dem Weg in die Idiokratie, auch ein Artikel vom Mars. Und grundsätzlich geht es schon um die Sachen mit Haftbefehl, aber es geht auch darum, dass viele Bücher, die in der Schule gelesen werden, nicht mehr in der Schule gelesen werden. Es gab einmal einen Trend, komplizierte Werke wie Goethe, Schiller, andere Weltliteratur in vereinfachter Form zur Verfügung zu stellen, dass sie halt kurz, knapp in einer abgespeckten Form auch an Haupt- und Realschulen unterrichtet werden, was sowieso ein zynischer Gedanke ist, meiner Meinung nach. Also man traut denen nicht zu, dass man die Originalwerke, und deswegen gibt man denen quasi eine abgespeckte, einfachere Version, die dann im Unterricht benutzt wird. Wow. So, aber das gab es halt schon für Haupt- und Realschulen seit einiger Zeit, aber es wird jetzt halt auch immer mehr an Gymnasium genutzt, anstatt der originalen Werke. So, teilweise mit dem Argument, okay, so können wir 2-3 Bücher behandeln, aber auch nicht immer. So, das ist ein Aspekt, der da drin war. Und ja, Katastrophismus. Ne, da war noch das andere, Moment. Hier, der Verlag ist seit Jahrzehnten für Lehrmaterialien aller Schulformen bekannt und hat 2003 die Reihe einfach klassisch ins Leben gerufen. Ursprünglich für Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Ja. Dann, es gibt keine Anknüpfungspunkte für die Literatur. Besonders absurd klingt das Argument von Berlins Landesschülersprecherin Orjun Ilter, das im Tagesspiegelbericht zitiert wird. Für viele Schüler mit Migrationsgeschichte gibt es im Deutschunterricht bei Goethes Faust oder Kleists zerbrochenem Krug wenig bis gar keine Anknüpfungspunkte. Man staunt, das Streben nach Erkenntnis, die moralische Ambivalenz eines Teufelspaktes, Erlösung, alles also veraltet? Goethes Faust, dessen Themen zeitlos und universell sind, soll plötzlich nicht mehr anschlussfähig sein? Ja, der Lehrkörper hat sich offenbar mit der faustischen Resignation arrangiert oder wie es weiter im berühmten Anfangsmonolog heißt. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen bessern und zu bekehren. Zeitlos schön und treffend für ein Bildungsfiasko, das diesem Vergleich unwürdig ist. Ja, dann fragt der Autor noch, was kommt als nächstes? Rap im Musikunterricht statt Goethe und so. Und ja. Schon, ja. Wie gesagt, so Literaturzusammenfassung und sowas, ich kann schon den Sinn sehen, aber gerade im Unterricht soll doch nicht nur das Wissen, was im Buch steht, vermittelt werden, sondern auch die Techniken, wie man so ein Buch analysieren kann und so. Aber hey, moderne Schule, ne, genauso hier. Nach Protesten lenkt die Berliner Senatorin ein, DDR-Geschichte bleibt Pflichtstoff für Schüler höherer Klassen in Gymnasien. Ja, in Berlin waren sie auf einmal vor dem Problem, dass, ja, die Oberstufenschüler dann auf einmal nicht den zweiten Block zur DDR-Geschichte bekommen. Es ist halt so geplant gewesen, dass Moment, was jetzt, naja, das war halt so eine Sache, es sollte nur noch in einem Halbjahr, Moment, die Landesregierung hatte ursprünglich geplant, Geschichte nur noch in den ersten beiden Halbjahren der Oberstufe vorzuschreiben. Die DDR-Historie wäre damit automatisch kein verpflichtender Unterrichtsstoff mehr gewesen, weil sie laut Plan im dritten Halbjahr behandelt worden wäre. So, also die Leute hätten noch freiwillig sich quasi weiter Geschichte sich verpflichten können, aber es soll halt Teil des Grundcurriculums bleiben und deswegen wird es jetzt halt vorgezogen. Künftig müssen alle Oberstufenschüler sich verpflichten mit den Themen Weimarer Republik und Nationalsozialismus im ersten Halbjahr sowie mit der Zeit nach 1945 im zweiten Halbjahr beschäftigen. Ja, denkt man sich ausgerechnet Berlin, ne? Die DDR war der groß angelegte Versuch, Menschen zu ihrem Glück zu zwingen, mit Überwachungsapparat, Gefängnissen und dem Einsperren der eigenen Bevölkerung. Dieser Versuch ist krachend gescheitert. Diese Erfahrung zu kennen, ist gerade für junge Menschen wichtig, weil viele von ihnen glauben, eine sozialistische Gesellschaft würde die Menschen befreien. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Wenn man nichts über die Praxis des Sozialismus weiß, klingt vieles daran erstmal gut. Das erklärt auch die Wahlergebnisse in Berlin. Ja, und generell kann man sagen, ja, Beschäftigung mit der DDR, wo ich... Zu meiner Schulzeit, muss ich sagen, war der übermäßige Teil war immer ja, Nazi-Deutschland, ne? Deutschland zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und davor. DDR kam wirklich nur sehr am Rand bei mir vor. Da habe ich teilweise selbst halt, weil ich geschichtsinteressiert bin, mir die Sachen angelesen. Im Unterricht wurde auf andere, ich meine, die grundlegenden Daten, ja, aber die Weimarer Republik wurde sehr ausführlicher befasst bei mir als die DDR jedenfalls. Und dann habe ich mal geguckt, wie sieht das überhaupt deutschlandweit so aus? Wann lernen denn Schüler über die DDR? Weil bei mir selber, ne, es ist ja auch schon länger her, dass ich in der Schule war, aber es ist wohl so, nur Thüringen hat quasi ein Curriculum, wo in allen Schulformen, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, durchgehend das Thema behandelt wird. Ne, also Hauptschule, Regelschule in Thüringen, 5. bis 12. Klasse, Realschule 5. bis 10. Klasse Realschule und Gymnasium, okay, 6. bis 10. Klasse und dann nochmal in der 10. und 11. 12. Klasse. Alle anderen haben eine Abstufung davon. Bayern ist noch auch noch recht stark, was das angeht, sich mit der DDR zu beschäftigen. Niedersachsen auch, finde ich gut. Die haben das im Curriculum auch gut stehen. Moment, wo sind die Zahlen? Hier 7. bis 10. Klasse. Wunderbar. Ne? Egal welche Stufe. Wunderbar. Ne? Und ja, Bremen hat am wenigsten. Und Baden-Württemberg hat auch nicht so viel. Und die einzelnen Zahlen wäre jetzt halt ein bisschen müßig, aber ist halt schon lustig, ne? Bremen hat ein Jahr nur. Und Moment, da muss ich nochmal gucken. Sorry, ich habe hier einmal die Gymnasien, dann die Hauptschulen, Realschulen, ich muss immer hin und her scrollen. So, Mecklenburg-Vorpommern ist ganz vorne mit dabei, 7 bis 10 und 11 bis 13. Ne? Also bei den meisten Gymnasien ist es halt, also in den meisten Bundesländern ist es so, dass halt die DDR halt auch, dass das Thema geteilt wird. Ne? Teilung und Nachkriegsentwicklung auf der einen Seite und dann politische und wirtschaftliche Systeme, das Leben in der DDR auf der anderen Seite. Und der erste Teil wird halt meistens in der Sekundarstufe 1 beigebracht. Und ja, das Leben und die Wirtschaftssysteme der DDR halt in der Oberstufe erst. Beziehungsweise bei Haupt- und Realschule wird es in verknappter Form den auch noch beigebracht, ja. Und ja. Aber ist halt interessant. Rein theoretisch ist es dann ja so, dass man in manchen Bundesländern quasi die, wie ist es zu DDR gekommen, in der Schule lernt. Aber was dann in der DDR passiert ist und was es für Auswirkungen hatte, lernt man nur, wenn man sich freiwillig für den Kurs entscheidet. Ja, sorry, war jetzt vielleicht ein bisschen lang, dieses Thema, aber ich fand es nur faszinierend, weil ich auch selber sehr wenig DDR in der Schule hatte als Schulstoff. Okay. Ja, wir haben ja neulich noch eine Lehrstunde bekommen. Von einem unserer Zuhörer hier. Wie hieß er noch? Das sind schon 3 Millimeter. Genau. Die Berliner Polizei hat Lineale verteilt. Die sind ein bisschen länger, jedenfalls einige. Einer hat mal nachgemessen, ein Schüler, ein Junge hat nachgemessen. Und meinte, das wäre zu lang. Ich habe gedacht, vielleicht haben sie ja die Striche nicht mitgerechnet oder so. Aber insgesamt sind die auf jeden Fall 3 Millimeter zu lang. Das geht natürlich gar nicht. Ich erinnere mich aber ein bisschen an mein altes Geodreieck. Das stand auch am Ende immer eine 7, in der Mitte eine 0. Und nur ein bisschen drüber hinaus. Ne? Das war auch vielleicht kein ganzer Zentimeter, man weiß es nicht genau. Peinlich ist der Polizei das nicht genau. Es sind halt nur Werbeartikel für die Polizei. Ich denke mal, wenn man durchgehend mit so einem Lineal arbeitet. Das ist auch ideale Werbung, weil da kann man den Kindern gleich weismachen, dass in der Polizei ist mit der Ordnung und der Wahrhaftigkeit irgendwie nicht so ganz ernst genommen wird, oder wie? Ja. Ich glaube, es geht nur um die Verkehrszeichen, ehrlich gesagt, die da drauf waren. Die sollten die Verkehrszeichen lernen, die da drauf gemalt waren. Aber ja, ein witziger Fauxpas, finde ich. Und den. Wie kann sowas passieren, ne? Macht man sich. Und waren die wirklich alle länger? Oder nur bei dem einen Jungen? Wie gesagt, wenn man damit dauerhaft arbeitet, dann wird man sicher keinen Fehler angezeigt bekommen. Die haben fast 3 Euro pro Lineal bezahlt. Das ist eine Ansage, ne? Das habe ich auch gesagt. Also, okay. Für ein Werbemittel ist schon nicht. Ja, deswegen also sind die ja auch 3 Millimeter länger. Okay, aber das 10.000 ist dann mehr Value für das Geld. Kannst du 3 Millimeter mal 10.000. Das da kommt doch einiges Cent, zusammen an Länge. Das sind doch nur 95 Cent, oder? deswegen muss man eine Firma gründen, sich gut mit den Politikern stellen, dann kriegt man solche Aufträge. Das sind aber trotzdem nur 95 Cent. Lineal, scheißegal. Pro Lineal. Nicht 3,50. Ja, ach ja, ich glaube, hier hat man auch 3 mm zu lang, glaube ich. Was? Hier haben sie auch 3 mm zu lang, wenn ich das richtig sehe. Ja, sowas könnte sein. Der kleine Julian, glaube ich. Freut sich der Reichelt bestimmt, dass das Buch so heißt. Mit den Hannover jetzt in den Kinderbüchern, in den Kindertagesstätten verteilt. Damit die Kinder da auch was über Queerness und so weiter lernen. Ich glaube, da waren einige Kartons oder so, wie war das in der Geschichte? Und da übrig. Und ja, die Vielfaltsbox. Ja. Ach, die Vielfaltsbox, jawohl. Sowas habt ihr da in Hannover. Schon strange. Keine Ahnung. Die Stadt hat 41 Boxen. Du bist ja nicht mehr im Kindergarten, ich weiß. Ich habe auch niemanden im Kindergarten. Die Stadt hat 41 Boxen mit je 14 Kinderbüchern zusammengestellt. Ja, oh, sehr Wahnsinn. Gut. Ja, okay. Gut, ja, 40 Boxen sind dann auch ausreichend wahrscheinlich für 40 Kindergärten. Viel mehr würdet ihr auch nicht haben, nehme ich mal an. Ne? Prinzessin Fichigunde, okay. Yes. Ja. Das sind bestimmt okay, die Bücher, ob das mit der Mail auch so okay ist. Interessiert sich nicht für Prinzen, ja, ganz wichtig. Aber ist sie dann überhaupt eine Prinzessin, wenn sie sich nicht für Prinzen interessiert? Man weiß es nicht. Wir müssen die Kinder mal ausdiskutieren, würde ich sagen. Das machen die schon. Waren das schon die drei? Da waren ja drei, glaube ich, oder? Das vielleicht sind die in dem anderen Artikel. Ja. Musst du da rechts nochmal draufklicken. Ich meine, so eine ganze Kiste ist das schon richtig so. Der Kobold in Papas Kopf. Wie viele andere Bücher sollen die Kinder denn noch haben? Vielleicht nochmal so viele, aber ist ja auch nicht so. Was ist dann die Hälfte der Bücher sind dann ungefähr ersetzt durch diese Bücher. So, da steht, das sind die Quellenbücher. Okay. 14 Bücher sind es wohl und drei haben die noch, also ganz oben rechts ist so ein Link auf der Seite, wo du bist. Da steht, das sind die Bücher. Da kannst du nochmal ja, irgendwas mit ganz oben rechts. Genau, das sind die queren Kinderbücher für Herrn Nothofers Kitas. Achso. Genau. Also 14 gibt es wohl insgesamt und ein paar haben die hier dargestellt, ja. Kleidung ist für alle da. Ja. Julian, ist mir eine Frau. Sind Kleider nur etwas für Mädchen? Ach so, okay. Mhm, klar. Julian liebt mehr Jungfrauen. Am liebsten wäre selbst eine. Okay. Das alles ist Familie. Alleinerziehende und Großfamilien, unverheiratet und Mehrgenerationenhaushalte, Regenbogen und Patchwork-Familien. Lars lernt, wie unterschiedlich Familien sein können. Okay, ja. Besser als das mit den Kleinen. Eine Meerjungfrau zeichnet sich dadurch aus, dass es ein junges Mädchen ist mit so einem Fischende. Kann denn nicht ein Meerjunge sein einfach oder so, dann ein Fischende kriegen und peng, was ist jetzt, warum muss er jetzt deswegen ein Mädchen sein wollen? Ich glaube, das gar nicht, was soll das überhaupt? Passt doch gar nicht zusammen, sowas. Tja, du versuchst das mit Logik, ich glaube, das ist das Problem. Ja, es soll eben was eingebläut werden. Kleidung ne? ist für die Kinder alle sind da. Nicht blöd, die haben da gar keinen Bock drauf. Wenn es mir erzählen ja. willst, die Kinder lesen die Bücher nicht. So, sowas liest kein Kind, glaube ich nicht. Genau, des Kaisers neue Kleider sind für alle da. Ach ja. Was das mit Krieger zu tun hat, weiß auch keiner wahrscheinlich. Ja, in der Ukraine fangen sie jetzt an mit Robo-Fights oder wie das heißt, Robo-Wars. Ja, tatsächlich bringen sie eben Drohnen an die Front, die ja, fahren, rollen, Bodendrohnen eben, ne? Sich fortsetzen und dann, ja, was sie dann genau können. Ich meine, die Dinger, wie gesagt, bei den Robo-Wars, die können ja schon eine ganze Menge. Und wenn man da noch scharfe Waffen reinbaut, dann können die sich auch eine ganze Menge Scheiß anrichten. Und Kanonen montiert und wo ein Gebüsch verborgen, dort wo ein Gebüsch verborgen ein Haus steht, bleiben die Fahrzeuge stehen und öffnen das Feuer. Ja, solche Sachen. Ja, wir hatten das ja auch irgendwie schon mal mit diesen, wir sprechen ja auch von diesen Versorgungsrobotern, die sie da benutzen, damit die Leute überhaupt, das hatten wir irgendwie auch schon mal vom halben Jahr oder so, oder vom Jahr oder so, hatten wir auch schon mal einen Beitrag darüber. Ja, die Ukraine ist ein Labor für eine neue Militärtechnik und nicht nur Hightech, sondern halt auch Mid- und Low-Tech. Ne? Ja, dieses ganze Drohnen-Ding, das ist schon irre. Ne? Du hast irgendwelches Equipment für Millionen, Milliarden und so und da fliegt da einer eine Drohne rein, das ist futsch. Ne? Also, da genau, oder du hast halt die Millionen schweren Panzer, die du halt mit irgendwelchen Rebar-Stahlstangen nach außen schützt und alles andere funktioniert nicht. Ja. Ja. Muss man neu denken. Lützeburger völlig. Das genau, Haltung von Lützeberger Volk. Das ist eine schöne, lustige Quelle, deswegen habe ich auch mal den Artikel genommen. Aber auch ein paar Zusatzinfos sind ja auch noch drin. Ja, Kriegswirtschaft. Kriegsanleihen hat Luxemburg jetzt ausgegeben. Da sind die jetzt als, ne, also wir haben ja unser tolles Sondervermögen für Wirtschaft. Wo kommt das Geld denn dafür her? Ja, auf dem ganz normalen Refinanzierungsweg, wie die deutsche Regierung halt auch Gelder akquiriert, heißt Bundesanleihen und so weiter und so fort. Luxemburg war jetzt damit konfrontiert, dass gesagt wurde, okay, wir haben ja jetzt auf NATO-Ebene vereinbart, dass wir erstmal 2% des Bruttoinlandsprodukts halt quasi für Militärausgaben zur Verfügung stellen. Da sind sie weit von entfernt gewesen. Im Endeffekt mussten sie jetzt 450 Millionen Euro neu budgetieren dafür, für den Haushalt. Und die haben sich gedacht, okay. Doch so viel. Ne, also wir reden über Luxemburg, ja? Ja, schon klar, aber ich meine, so nebenbei, ist eigentlich auch ein wohlhabendes Land, oder nicht? Meine 450 Millionen finde ich eine ordentliche, ne, für Luxemburg. Luxemburg. Okay. Ne? Ja, gut, okay. So, da, warum Luxemburg weniger Geld für Militär ausgibt als andere Länder, kann man sich vielleicht denken, aber nee, die sind jetzt genauso wie alle anderen verpflichtet, auf 2% zu gehen, beziehungsweise ja, bis 5%. Bis 2030, ne? Wisst ihr, dass das vereinbart war? Hatte ich ja auch schon gesagt. Ne? Da haben die noch ein bisschen rumgetrickst, dass sie gesagt haben, okay, 3,5% originär und 1,5% machen wir so, ja, Gelder, die an die Ukraine gezahlt werden, Ausbau von Infrastruktur, generell Straßenausbau und sowas kann auch noch mit reinfallen und so weiter und so fort. Aber 5%, ne? So, und die Luxemburger haben jetzt halt gesagt, okay, was können wir machen? Wir beteiligen einfach mal das Volk. Deswegen haben die jetzt eine Kriegsanleihe rausgegeben. Das ist seit 1947 das erste Mal, dass ein europäisches Land eine Kriegsanleihe ausgegeben hat. Allein deswegen ist es relevant. Und es ist halt auch ein Zeichen. So, also die ist jetzt zwar nur auf 3 Jahre befristet, normalerweise laufen die etwas länger, die Kriegsanleihen, aber es ist halt eine klassische Kriegsanleihe. Heißt, keine institutionellen Investoren, nur Privatpersonen, halt das Volk gibt dem Staat das Geld dafür. Dafür wurden die auch steuerfrei gestellt für Privatpersonen und 150.000 pro Luxemburger durfte maximal rein investieren. Und ja, es ist einfach ein Bruch mit Konvention. Warum hat man sich dazu entschieden, das über den Weg einer Kriegsanleihe zu machen, was ja sehr martialisch klingt und auch es gibt sehr viele andere Wege, das zu machen, das zu refinanzieren. Gerade die Luxemburger, die sind recht pfiffig, was Finanzprodukte angeht, hat mal irgendwer behauptet. Und ja, im Endeffekt wird das von vielen Leuten so gesehen, dass halt auch in Luxemburger Kreisen halt eine gewisse Grundmentalität hergestellt werden soll, dass halt die Regierung halt aus ideologischen Gründen die Kriegsrhetorik wieder in das tägliche Leben einführen will. Also es gab keinen wirklichen Grund, warum die das hier ein Defense Bond, eine Kriegsanleihe hätten machen müssen. Gab es keinen Grund, hätten die auch anders machen können. Die haben es absichtlich so gemacht, um ein Zeichen zu setzen. Was heißt das Zeichen jetzt? Ich meine, wir reden von Luxemburg. Ne? Wer hat Angst vor einer Luxemburger Armee? Vielleicht Liechtenstein. Ja, die hätte ich jetzt auch genannt. Ne, Andorra. Andorra, genau. Das Vatikan so. Oder so. Ja, Vatikan, die werden ja gut verteidigt. Die haben ja genug Gläubige. Ne? Und okay. Nach Dings, Monaco ist schwierig, da überhaupt hinzukommen. Ne? Aber ja, ist einfach nur interessant. Und dass gerade die Luxemburger das machen? Naja. Mal gucken, vielleicht haben wir auch bald neue Kriegsanleihen. Ne? Das Sondervermögen reicht ja auch nicht ewig. Ach ja, die Satelliten. Ja, unser BND möchte auch gerne ins Weltall und da per Satellit eben sich umgucken, genauer von da aus gucken eben. Und es ist wieder bei uns eben so ein bürokratisches Problem. Das Vorhaben stagniert und es sind wenige Informationen am Start, so ähnlich wie bei dem anderen Thema vorhin. WDR und NDR haben ein paar Sachen rausbekommen, die veröffentlicht, aber es sind dann immer eben auch. Ja, der BND möchte halt nichts zugeben, was er tut und so weiter. Man weiß nicht so genau, was, aber wir arbeiten an dem Thema, ist so der Konsens. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis der BND da oben irgendwie was macht. Ich weiß auch nicht, was er da will, ehrlich gesagt. Was, ja. Aufklärung betreiben, unabhängig von anderen Leuten. Ja, okay, wenn sie es hinkriegen. Athen bricht Europa-Ranking. Thanks. Ja, es findet ja derzeit ein interessanter internationaler Prozess statt, in dem einzelne europäische Staaten versuchen, sich von Europa diplomatisch abzuspalten. Nicht-europäische Staaten versuchen, europäische Staaten aus dem Konsens rauszubrechen. Da gibt es alle verschiedenen Varianten. Ne? Denkt ihr an Ungarn, Griechenland, Italien. Ne? Griechenland ist hier wichtig. Was ist eine der wichtigsten Rollen, die Griechenland international spielt? Reederei. Sehr viele Schiffe sind in Griechenland angemeldet und da gibt es halt auch, die haben bestimmte steuerliche Vergünstigungen und so weiter und so fort. Deswegen ist alles, was mit Schifffahrt zu tun hat, essentiell für Griechenland. Da gab es jetzt vor ein paar Jahren, wie so viele andere, eine internationale freiwillige Selbstvereinbarung. Und zwar den sogenannten Net Zero Shipping Framework. Da geht es halt darum, dass der internationale Schiffverkehr halt immer noch sehr viel auf Öl und so fährt. Ne? Und anders geht es auch wirklich nicht. So schnell können die Sachen nicht umgerüstet werden. Es gab mehrmals neue Emissionsrichtlinien, die nie eingehalten worden sind, weil die Schiffe nicht schnell genug umgebaut werden konnten, zu viele Schiffe umgebaut werden müssen, der Handel muss aufrechterhalten werden und. Dann habt ihr auch mitbekommen, was in den letzten Jahren alles für Disruptionen es gab. Ne? Suezkanal, dann die ganze Sache mit Jemen vor kurzem, Corona. So, und deswegen ist die internationale Schifffahrtsbranche sowieso sehr schwierig unterwegs. Und deswegen haben die diese Emissionsrichtlinien schon mehr oder weniger ausgesetzt gehabt. Lächerliche Strafzahlungen müssen die Reedereien nur zahlen, ja. Und dieses Net Zero Shipping Framework würde jetzt halt bald in Kraft treten und das sieht halt erhebliche Strafzahlungen vor für Reedereien und für Schiffseigentümer, die halt weiterhin mit Kraftstoffen fahren, die nicht Hydrogen und Synthetic E-Fuels sind. Also Wasserstoff hauptsächlich. Es gab in den letzten Jahren eine internationale große ein Trend, dass viele Schiffe umgerüstet worden sind auf Liquid Natural Gas, unter anderem auch, weil es auch immer mehr LNG auch verschifft wird und die Tanker selber dann quasi ihren eigenen Treibstoff mitführen können und so weiter und so fort. Und deswegen haben die Amerikaner jetzt gesagt, so okay, wir haben zwar dieses Net Zero Shipping Framework, allerdings, wer hat das gemacht? Das war noch die Vorgängerregierung und deswegen akzeptieren wir das jetzt so nicht. Wir steigen da aus. So, das wollen wir nicht mehr machen. Wir bestehen darauf, dass jetzt LNG auch weiterhin genutzt werden darf, ohne Strafzahlungen, sonst sind wir komplett raus. Und Griechenland hat sich der ganzen Sache auch angeschlossen. Und da gibt es jetzt halt eine Seite, die ist dafür, eine, die ist dagegen. Und weil Amerika jetzt auch dagegen ist, haben die so ein großes Gewicht, dass immer mehr Staaten sich dieser Sache anschließen werden. Perspektivisch gesehen wird das Ding dann einfach untergehen hinter den Kulissen, hat das Ganze auch ein bisschen was mit Grönland zu tun. So, und zwar, es gibt ja die IMO, International Marine Council Organization, Maritime Organization. Das ist ja auch eine von diesen internationalen Framework-Sachen, die keinerlei Staat direkt angesiedelt sind und halb privat sind, auch in London sitzen. Und da haben die Amerikaner halt sehr starken Druck gemacht auf viele Staaten, dass sie sich ihrer Linie anschließen sollen. Und Dänemark haben sie direkt mal abgesägt. Dänemark haben sie quasi die Zustimmung verweigert, dass sie im Beirat sitzen dürfen. Also die Abgeordneten, die Vertreter von Dänemark, dass sie im internationalen Marinebeirat sitzen dürfen. So. Als kleiner Seitenhieb zu Grönland. Also wieder, es wurde eine internationale Verbindung getroffen und Amerika sagt, nee, machen wir doch nicht. So. Und das kommt ja immer wieder, das machen die ja immer wieder. Das nächste Thema, was wir haben, haut genau in die gleiche Kerbe. Erinnert euch noch, internationale Mindeststeuer für Großunternehmen. Ne, da haben die sich zusammengesetzt, haben das groß gefeiert. Was, 2021? Und ich glaube, also 145 Länder haben sich ja zusammengesetzt und haben das groß gefeiert und haben gesagt, so ja, international darf kein Großkonzern weniger als 15% Steuern zahlen. Und wenn ein internationaler Großkonzern in einem Land Geschäfte betreibt und dieser Staat herausfindet, der zahlt weniger als 15% Steuern, dann darf der Staat diese Differenz dem Unternehmen quasi in Rechnung stellen. Und besteuern zusätzlich. Das ist der Deal. Ja, und die Amerikaner sagen jetzt, no deal. Wir sind raus. Und dann haben die anderen gesagt, okay, was machen wir jetzt? Okay, dann haben sie sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt doch, aber wir machen eine Ausnahmeregel für die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten, hier, ne? G7 countries brokered the compromise in June, accepting US companies from key provisions. The global deal was updated on Monday to reflect those carve-outs. Also, wenn die Amerikaner jetzt der Sache noch zustimmen wollen, dann sind sie ausgenommen aus der ganzen Sache. Hat das Ganze dann noch irgendeinen Sinn? Außer, dass alle Unternehmen dann nach Amerika gehen können, um diese Regelung zu umgehen? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, also das Ding ist auch tot. Ne, diese ganzen internationalen Vereinbarungen, die in den letzten Jahren geschlossen wurden, diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, eine nach der anderen, fällt. So, weil Amerika einfach sagt, warum sollen wir das noch machen? Was haben wir dafür für einen Vorteil? Keinen. Also machen wir es nicht mehr. Ja. Global Minimum Corporate Tax. Wisst ihr noch, wie die das gefeiert haben? Endlich Gerechtigkeit. Oh ja. Oh ja, der Artikel. Mhm. Ja. Ja. Spock bei Aliens. Okay. Ja. Im Endeffekt geht es hier eine ehemalige Beraterin, die im Beirat der Bank of England gesessen hat. Und sie war ein Senior Analyst in Financial Security at the UK Central Bank, auch, also Bank of England. Und die hat halt einen Brandbrief geschrieben an den Chef von der Notenbank, dass man doch bitte im Risikomanagement bestimmte Risikopositionen aufbauen müsste, die mit und gewisse Instrumente zur Hand haben müsste, um Handelsverwerfungen auf makroprudenzieller Ebene stoppen zu können, sollte zugegeben werden, dass Aliens die Erde besuchen, was zu krassen wirtschaftlichen Verwerfungen auf dem Finanzmarkt führen sollte. Warum? Das ist im Endeffekt der Kern der Angelegenheit. Warum führt das so eine Verwerfung auf Finanzmarkt? Warum? Was hat das damit zu tun? Ne, die Vereinigten Staaten sind halb durch einen Prozess der to declassify and disclose information on the existence of a technologically advanced non-human intelligence responsible for unidentified anomalous phenomena, also UFOs. Ne? Und ja, sie sagt, man muss halt aus Risikogesichtsgründen darf man nicht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, auf Null setzen. Also es ist gar nicht so reißerisch. Sie sagt einfach nur, okay, unter Risikogesichtspunkten ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, nicht Null. Und deswegen sollte man da bitte einen Notfallplan in der Schublade haben und gewisse makroprudenzielle Instrumente schaffen, die auch natürlich nur dann eingesetzt werden können. Ne? Leute, die an Project Bluebeam denken, die kriegen da natürlich direkt Kratzen unterm Aluhut, wenn sie sowas hören. Aber das Ganze, ich verstehe auch nicht so ganz, was das für eine Aktion ist. Ja, es ist. Warum hat die Dame das öffentlich gemacht? Ich weiß nicht, was damit im Endeffekt bezweckt werden sollte. Das Ganze hört sich sehr krass an, ist aber eine theoretische Überlegung im Risikomanagement. Ist die Wahrscheinlichkeit null? Nein, wenn die Wahrscheinlichkeit größer als null ist, müssen wir das in unserer Risikoplanung berücksichtigen. Das ist das, was sie hier gesagt hat. Mit natürlich noch, was würde passieren? Ja, die Märkte würden Vertrauen verlieren, ganze Commodity-Klassen würden wertlos werden, Technologieunternehmen würden wertlos werden und. Dann hat sie noch so ein bisschen beschrieben, worum es da geht. Ja, interessant. Ja. Vielleicht, wenn die Aliens morgen da sind, dann wusste die was wir alle nicht wussten. Ne? Aber ja. Finde ich gut. Risikomanagement finde ich gut. Ja, Autismus, ihr kennt doch das Autismus-Spektrum, ne? Wir sind auch für Spektrum und das Spektrum und so weiter und so fort. Ja, und was ist, wenn diese Sache mit dem Spektrum doch nicht so ist, wie es quasi im Volksmund kolportiert wird und von, ich sag jetzt mal, nicht fachlichen Wissenschaftlern auch so nachgeplappert wird? Generell ist es so, dass es verschiedene Arten von Autismus gibt, ne? Je nach Kategorisierung 3 bis 5 verschiedene Kategorien. Es ist auch so, dass im Laufe des Lebens Leute sich von einer Kategorie in eine andere Kategorie entwickeln können. Ne, dass sie zum Beispiel stärkere mathematische Fähigkeiten haben, weniger Sozialkompetenz haben und andere Sachen, die halt aufgrund von den nicht neurotypischen Sachen im Gehirn halt so passieren. Ne, aber das sind ja die Sachen, die am meisten nach außen hin auffallen. Und hier gibt es halt immer mehr Studien, und das ist ja eine Makrostudie, über die hier berichtet wird, wo halt geguckt wird, was hat es denn mit diesen Kategorien an sich und was hat das mit dem Spektrum an sich. Und es wird halt immer mehr gezeigt, ja, es gibt eine Art Spektrum, aber das kann man so nicht sagen, weil das Spektrum unterbrochen wird und die Kategorisierung in mindestens 4 distinct autism Subtypes ist essential, also für die weitere wissenschaftliche Aufarbeitung mit dem Thema. Also kann, wenn man sich weiter wissenschaftlich mit diesem Thema befasst in Zukunft, dann wird man nicht mehr sagen, Autismus ist ein Spektrum, sondern es gibt unterschiedliche Klassifizierungen von Autismus und innerhalb von diesen Klassifizierungen gibt es ein Spektrum. So. Also mich umtreibt da immer die Unterscheidung zwischen dem frühkindlichen Autismus und dem Asperger-Autismus. Und zwar ist es ja wohl so, dass der frühkindliche auch sehr einfach durch körperliche Merkmale, körperliche Eigenschaften eben dann diagnostizierbar ist und der Asperger eigentlich nicht. So habe ich das jedenfalls verstanden. Die, diese Spektrumsgeschichte, die bezieht sich, glaube ich, ausschließlich auf den Asperger, der gar nicht wirklich so körperlich nachgewiesen ist. Oder sagt mir was Neues, wenn ich da was Falsches weiß. Aber die Nachweise von Asperger-Autismus sind eben Verhaltensweisen, soziale Behinderung ist das. Das sind Leute, die, wenn du sagst, oh, guck mal, da ist ein fliegendes Mettbrötchen, die gucken aber nicht. Solche Leute sind das, ja. Und ja, das ist im Grunde genommen, dass da halt von im Volksmund von einer Sache ausgegangen wird, die wissenschaftlich so bis jetzt noch nicht wirklich belegt war, aber so angenommen wurde. Ja, es ist da irgendwie auch viel zu einfach, auf so eine Art Symptom da irgendwas zu diagnostizieren, ist ja viel zu einfach. Nur weil einmal nicht reagiert, wenn du irgendwas sagst oder so, das ist ja dann auch eigentlich ein bisschen zu wenig, oder? Manche Leute sind da ein bisschen stumpf, das war schon immer so, keine Ahnung. Ist das deswegen Autist? Also ich finde das auch durchaus diskussionswürdig, aber auch ganz interessant. Wie gesagt, vor allem diese frühkindlichen Autisten, die sind nochmal ein bisschen anders. Also die reden auch nicht irgendwann oder so. Die sind wirklich behindert. Das kannst du dann auch richtig merken. Ich hatte mal so einen Autisten auch in der Betreuung. Ja, der konnte eigentlich nur sagen, McDonald's und schwimmen gehen, weißt du? Mehr hat er nicht gekonnt, er war 12. Nicht jede komische Persönlichkeitseigenschaft ist unbedingt Autismus. Natürlich. Absolut, ja, genau. Das, in der Form ist es dann natürlich schon ein Spektrum, ne? Weil irgendwie eine Persönlichkeitsmacke hat jeder auch, ne? Ja, umgangssprachlich kann man so umgangssprachlich es gibt ja auch diese, gesehen, gibt's halt diese verschiedenen Kategorien, was ich so gesehen neu fand. Klar, hier Asperger und so, aber ich dachte, das wäre eher eine Unterkategorie als eine Es gibt ja auch diese ganzen Leute, die so ganz besonders interessant sind mit irgendwelchen Hypersensibilität und ja, beliebt ist ja wohl auch, sich das selbst zu diagnostizieren. ADHS und so. Ne, das ist ja, so. Das überschneidet da wohl irgendwie. Und das ist ja auch was die Leute meinen, wenn sie von Spektrum reden, glaube ich. Dass da alle möglichen Sachen noch irgendwie. Okay, das könnte natürlich auch noch sein. Ja, tut es vielleicht auch. Ne? Ich meine, es ist ja auch diese Diskussion, ob jetzt ADHS eben eine defizitäre Mutter ist oder ein defizitäres Kind. Ne? Aber, ja, oder ob es das überhaupt gibt. Und oder ob man das überhaupt so sagen kann. Ja, ja, ich meine schon, das Phänomen existiert, würde ich schon sagen. Die Ursachenforschung ist da ein bisschen schwierig. Klar, hätte vielleicht ein bisschen strengere Erziehung oder ein Vater an gewisser Stelle geholfen, aber das darf man ja heute nicht mehr laut sagen. Okay, ne? Dann lass mal zum nächsten Thema. So, Hedonismus kennt ihr ja alle, aber kennt ihr Anhedonismus? Das ist das Gegenteil. So, hier geht es um musikalischen Anhedonismus. Warum manche Leute Musik interessant empfinden oder berauschend erfinden, sie traurig werden durch die Musik, glücklich werden durch die Musik und so weiter und so fort. Abseits von dem rein technischen, sind die Noten gut gespielt oder so weiter. Ne? Und es gibt halt viele Menschen, die quasi keinen solchen, es geht nicht um Musikgeschmack oder sowas, es geht halt darum, dass sie halt nicht diese emotionale Reaktion auf Musik haben, die andere Leute haben. Und das hat auch nichts mit Autismus oder sowas zu tun. Es gibt einfach Menschen, die sind genetisch so dispositioniert, das schlüsselt man jetzt noch weiter auf, dass sie halt musikalisch anhedonisch sind. Anhedonistisch sind. Ja, und man hat halt lange gedacht, dass es vielleicht auch physische Gründe geben könnte, dass halt irgendwas an den Ohren nicht in Ordnung ist. Aber man hat jetzt sehr viele Reihen gemacht, dass man halt definitiv sagen kann, okay, es hängt nicht damit zusammen. Selbst Leute, die ein perfektes Gehör haben oder sogar ein besseres Gehör haben als andere Leute, haben diese Probleme nicht. Dann gibt es ja gewisse Verbindungen im Gehirn, wie das Gehirn auf Hören reagiert, die sind auch nicht physisch betroffen. Also es hat nichts mit irgendeiner physischen Komponente zu tun oder einem physischen Defekt zu tun, sage ich mal in Anführungszeichen, dass die Leute keine emotionale Reaktion darauf haben. Und man muss jetzt halt noch weiter herausfinden, woran es liegt. So, also warum, why music brings no joy to some people, die Frage konnte man noch nicht beantworten, aber man konnte ausschließen, dass es tatsächlich eine grundlegende Sache ist, die eine Disposition von Menschen ist und nicht irgendeine Mutation oder Fehlbildung oder sonst irgendwas. Kein physisches Problem. So, ne? Und auch die ganzen Serotonin-Sachen, Belohnungszentren im Gehirn, keine Abweichung zur Norm, außer bei der Musik. Sehr interessant. Ich wollte gerade sagen, halt, mir fallen da schon welche ein, nämlich die Tauben. Ja. Aber gut. Ja, aber gut. Das wäre jetzt vielleicht interessant, wenn man sich die ganzen Methoden, ich habe mir ja die Methodiken und so durchgelesen und theoretisch wären Taube auch sehr gut als Versuchsteilnehmer bei sowas, weil taube Leute hören ja Musik, ich habe ja auch taube Freunde, die hören Musik natürlich so, die hören sie halt nur anders und natürlich bewegt die das auch. Die hören halt gerne Techno, ne? Warum wohl? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie taub sind, vielleicht. Ja. Das dürfen die Krankenkassen klären, ob das alles nur vorgeschoben ist oder nicht, oder selbst verschuldet. Ach ja, der Donald. Ne? Sieht ja nicht glücklich aus. Und was hat er da in der Hand? Ne? Den Friedensnobelpreis von der venezuelanischen Oppositionellen. So, die ja in Venezuela selber eigentlich überhaupt gar keine wirkliche Rolle spielt. Es gab den Juan Guaido noch vor einigen Jahren, den die Amerikaner stark unterstützt haben. Jetzt haben wir halt sie. Und ja, die hat ja schon gesagt, sie will Donald Trump diesen Preise widmen und jetzt hat sie ihm halt die Gedenkmünze einrahmen lassen und mitgebracht, dass er jetzt einen eigenen Nobelfriedenspreis hat, den er an die Wand hängen kann. Ne? Und er denkt natürlich weiterhin, ja, ist doch gut, ne? wenn ich das mit Venezuela und Grönland und Iran geklärt habe, ne, dann kläre ich noch Nordkorea und dann müssen sie mir den Friedenspreis geben oder so. Ihr wisst ja, wie er, ne, da hat er sich... Ach ja, an sich ist es eine absolute Clownshow, kann man ja nicht anders sagen. Ja, es gab auch lustige Memes dazu, wo ihm alle möglichen Sachen da gegeben worden sind. Mein Favorit war hier Jabba the Hutt, der ihm den eingefrorenen Han Solo mitbringt. Das war so mein Favorit. Ja, war zwar ein bisschen klein geraten, aber damit er in die Hand passt. Ja, ich meine, diese ganze Sache mit dem Friedensnobelpreis, ich meine, ich glaube, das Komitee findet das alles auch nicht so ganz gut, ne? Weil es zeigt einfach, was für eine Clownshow das auch ist mit den Friedensnobelpreisen überhaupt. Ne? Ist ja so. Wer kriegt die verliehen? Ne, jetzt hat sie hat es verliehen bekommen und was. Ach. Aber ich finde es lustig. Andere Präsidenten würden sich dazu nicht hingeben lassen. Der Trump, der ist sich dafür nicht zu dämlich. Why shouldn't I take this gold medal, huh? It's gold. Ah, 4 Szenarien für Grönland. Der war von Mauern. Ist der noch da? Achso, ja, da. Ich sogar gemutet. Sorry. Ich habe aus Versehen den Artikel schon zugemacht. Habe ich gerade schon gesagt. Dummerweise. Wie sind denn die 4 Szenarien nochmal? Ja, hoffen, beten. Ja, militärische Übernahme. Militärische Übernahme, ja, das wird garantiert passieren. Okay. Nee. Ja, irgendjemand meinte, dass sich wirklich Russland und China freuen, wenn die NATO darüber zerbricht, aber ja, so. Ja, das ist auch so. Das kann man so sehen, aber ich denke mal nicht, dass sie es darauf ankommen lassen werden. Glaube ich eigentlich auch nicht. Nee. Ein Kauf der Insel. 100 Millionen Dollar. Ich meine, sowas ist ja nicht ungewöhnlich, das hat es ja schon gegeben, ne? Mit Alaska, wie war das zum Beispiel? Ja, im Endeffekt haben sie ja in Amerika fast das halbe Land haben sie irgendwie abgekauft. Ja. Also das jetzige Amerika, ne, da waren ja noch die Franzosen und so damit involviert und denen hat man ja Teile von ihrem Land, hat man denen ja abgekauft. Okay, war früher alles gang und gäbe und gar kein Problem und das einzige Problem ist ja die Denkweise, weil man ja nach 45 gesagt hat, im Rahmen der Vereinigten Nationen, okay, wir Landesgrenzen werden nicht mehr verschoben. Hat ja wunderbar funktioniert in Jugoslawien dann und so, aber das ist ja generell die Grundidee, dass keine Grenzen verschoben werden dürfen. So, wie es ja in der Vergangenheit immer war, damit man halt solche Kriege ausschließen kann. Ja, und keine Völker vertrieben oder was, ne? Tja. Ja gut, ist halt die Frage, was wollen die Grönländer denn? Hat das mal irgendwer gefragt, was die Grönländer wollen? Oder sind die Grönländer wirklich so Was war jetzt Szenario 4? Kannst du noch runterhängen? Die wollen fischen wahrscheinlich. Ja, die wollen ihre Ruhe haben vor dem Blödsinn, ja. Ja, also Szenario 1 die militärische Übernahme, Szenario 2 ist ein Kauf der Insel, Szenario 3 ist Referendum über den Anschluss und Szenario 4 ist militärische Stärkung Grönlands und der Arktis. Okay. Ja, was als Verhandlungsergebnis haben wir sind. Okay, die USA bauten etliche Basen auf der Insel, die aber mittlerweile fast alle wieder geschlossen wurden, okay. Ja. Ja, dann sagen die Grünen, ja, macht doch, ihr haut doch eh wieder ab, wenn es kalt wird, mal richtig. Der Vertrag erlaubt den USA jederzeit ihre Militärpräsenz praktisch nach Belieben wieder aufzustocken. Doch das scheint Trump nicht zu reichen, denn seine Begehrlichkeiten stets mit Gefahr durch China und Russland begründet. Ja. Naja, im Grunde genommen ist es ja so, dass Amerika ja in der National Security Strategy festgelegt hat, dass halt, ja, Amerika zu beschützen ist militärisch. Und ich sag jetzt mal, die man kann, okay, das Böswilligste, was man sagen kann, ist, ja, der Trump ist doof, der will da irgendeinen Scheiß machen. Und das Gutwilligste, was man sagen kann, ist, ja, der Trump macht sich halt nur Sorgen, dass die Europäer und nicht genug Truppen in Grönland stationiert haben und die NATO da und Amerika will nicht selber so viel Geld in die Hand nehmen, um selber Truppen dahin zu stellen, wenn sie nichts Zusätzliches davon haben. Ja, aber wie gesagt, dann die sowohl Insel das eine als auch das andere ist dumm. Aber was bringt das denn dann, die Insel da zu übernehmen? Also. Oder machen sie das jetzt nur, damit wir da jetzt, weil wir schicken da jetzt so irgendwas hin auch irgendwie, Aufklärungsflugzeuge. Ja, wir haben jetzt Leute hingeschickt, die gucken sollen, was wäre sinnvoll für militärische Anlagen, was haben wir für Möglichkeiten, die wir dort aufbauen können. Das war ja der Ziel dieser Aufklärungsmission. Ja. Das war ja keine Aufklärungsmission für den Feind. Aber diese... Aber dieser Eingang zum Inneren der Erde von der ist woanders, oder? Dafür müsste das Eis erst schmelzen. Ist ja da, das ist in dem Canyon da. Ja, das Eis ist ja noch nicht geschmolzen. Es kommt noch. Dafür muss ich erst das Magnetfeld der Erde erstmal umdrehen. Küppersbusch meinte in der Thule Elbe ist Wattertitler auf Haunebo. Fand ich auch nicht schlecht. Ja, das war auch dieses neue Schwabenland, oder wie es hieß. Mm, ja, ja. Nur die Thule Airbase heißt ja tatsächlich so, ne? Und die heißt ja schon Ewigkeiten so, ich weiß. Okay. Hm. Naja, Grönland, ey. Ach ja. Ich glaube, da ist so ein bisschen wie beim Günther, ne? Günther Seckerförde. Bisschen mehr Theater als wirklich irgendwie Substanz. Ja, genau, so. Wir fallen da vorher ein, um den grönländischen Hate Speech auszuschalten. Ja, gute Idee. Das schafft der Günni. Die Zivilgesellschaft von Grönland wird dann endlich gestärkt. Oh mein Gott, ey, da warten die auch drauf. Kriegen dann von uns Trainings in Medienkompetenz. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat, aber auf D-Max gab es ja eine Serie, wo Leute dann nach Grönland gegangen sind und wollten da irgendwie Erze abbauen oder Rubine oder so. Ich habe gesehen davon, dass die von den Grönländern, glaube ich, ziemlich vernatzt wurden. Ja, war denen das einfach alles, ist nichts für die, ist zu kalt. War zu kalt, ja. Ich glaube, die haben 3 Monate haben sie geschafft, die Sommermonate. Da mehr war nicht, mehr ging nicht. Ne? Aber vielleicht ist Trump ja auch einer von denen, die meinen, weil das heißt ja, das ist doch das Land, was auf Englisch Greenland heißt, oder? Ja. Vielleicht denkt er einfach, das wäre so grün dann da, man kann da was anbauen oder so. Demnächst, wahrscheinlich, genau. Das geht so ruckzuck. Das ist im Englischen ja immer dieser Witz, dass ja Iceland das Land ist, wo kein Eis ist, aber Greenland, das ist so, wo so wie Eis ist. Das ist auch nicht schlecht. Nee, Island ist das Land der Vulkane, so war der Witz. Ja, ja. Weil Eis haben die auch. Island ist das Land der Vulkane und Grönland ist das Land des Eises. Ja, kann er unten drunter unter Grönland ein paar Atombomben zünden, damit das vielleicht. Ich glaube, das wird noch so lange erlebt oder so, aber ansonsten wird das, glaube ich, zu lange dauern für ihn. Ne, bis das zu grünem Land wird, Grönland. Was müssen sie ganz schnell der Pol umdrehen oder sowas? Verschieben, ganz doll. Polverschiebung existiert. Das ist keine Verschwörungstheorie. Aber das geht natürlich nicht so schnell. Ja, und dann wird es nicht unbedingt warm da. Schwierig zu brechen, was dann passiert. Richtig, je nachdem, wohin der Pol so rutscht. Ne? Politiker werden das schon schaffen. Die werden das bestimmen, werden die das, genau. Und zwar wenn die, bis wenn 2045 die Plan, muss das geregelt sein. So. Ja. Ist alles geplant. Deswegen Hate Speech, ne? Mhm. Das wird das gute Greenland-Durchsetzungsgesetz. Oh mein Gott. Das ist endlich, ja, da warten die drauf. Endlich grün wird in Greenland. Auf Donald. Der Donald räumt ganz schön auf, ne? Kann das sein? Ob hinterher ordentlicher ist als vorher, ist eine andere Frage. Das gebe ich zu. Ja, sollte man aufräumen, eigentlich so sein. Aber jetzt, ja. Video-Room. Genau, aber er hat ziemlich viele Baustellen aufgemacht, sagen wir mal. Gleichzeitig. Wenn das, was ihr Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Und so. Ist es. Ist Knicklicht. Miete pro Kopf. Lasst eure Meinung auf thatsafespace.net. Oh ja. Und natürlich, vielleicht kennt ihr YouTube. Wenn ihr YouTube habt, könnt ihr mal da Mammon-Magazin eingeben mit ganz vielen M's. Und da ist ein sehr guter Kanal. Könnt ihr euch angucken, anhören und abonnieren. Ich arbeite an neuen Dingen und war leider war krank jetzt letzte Woche, ganz schön übel. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Nur mal gucken. Ja, die Affengrippe geht um. Ja, so ein bisschen, ne? Supergrippe haben sie ja sogar schon geschrieben, aber toi, toi, toi, noch super rennen die Leute nicht mit Masken rum. Okay. Ja, ja. Musst du eine Super-Ilo lesen, da steht auch eine Supergrippe. Supergrippe, Hypergrippe, Tetragrippe. Affengrippe oder so. Corona-Variante. Und so fort. Ja, auch dass diese Woche ein bisschen ruhiger wird. Das Geschrei, das war ja doch ganz schön enorm. Jackson Gripper.